Die Welt ist umgekippt und schwimmt mit dem Bauch nach oben. Also trage ich Türkis, um mich zu schützen. Warum trägst du kein Türkis? Willst du nicht leben? Naja, vielleicht willst du nicht leben. Sonntagabend? 18 Uhr? Die Weltraumaffen sind da. In der Tat, guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch. Heute ist wieder ein wunderschöner sonniger Sonntag. Heute ist der Tag des Ideenaustausches. Ja, der freie Austausch von Ideen und Meinungen, sollte man meinen, ist eine Grundlage unserer Zivilisation. Nicht umsonst gilt der Austausch von Ideen als wesentlicher Motor jeglicher menschlicher Kreativität, Kulturgeschichte. Und ja, deswegen tauscht die Ideen aus, solange ihr sie noch könnt. Ne, Aber man bevor muss sie auch sagen, gemeldet werden, ne, unterhalb der Ideenschwelle, werden heute ja schon Meldungen entgegengenommen. Hass ist keine Idee. Das ist immer Hass ist bedenken. eine Anti-Idee. Idealistisch quasi. Terroristisch Idealismus. Und Ja, sonst, ideal. wer von euch hat eine Augenklappe auf jetzt so? Noch jemand von Den euch zweiten sieht man besser. beim Joggen gestürzt? Erst zu Karneval Ah, ist aber doch die. wieder. Genau. Warte mal, der ist jetzt übernächste Woche, glaube ich, ist der International Talk Like a Pirate Day. Ah. Ja, das passt. Das passt. Der Scholz hat genug Papageien, die ihm hinterherlaufen. Aber Der werden diese Pferd. Papageien auch von KI-Detektoren erkannt? Das ist doch eigentlich die Frage. Nee, es sei denn, man sagt denen vorher, die sollen es sagen. Ja, KI-Detektoren funktionieren laut OpenAI nicht. Einige Tools behaupten, die können die erkennen, aber praktikabel im Alltag ist das nicht. Abseits von offensichtlichen Fehlern, wie wir sie letzte Woche auch hatten, wie sie in wissenschaftlichen Papern auch teilweise vorkommen, ist es einfach schwierig nachzuvollziehen, wie hoch ist die eigene Schaffenshöhe. Es ist ja auch nicht so, dass es man nicht bestimmte Formulierungen übernehmen kann und dann selber was umformulieren könnte oder sowas. Aber das Problem ist einfach, damit umzugehen, wie können Lehrer das in Schulen nachvollziehen und sanktionieren auf eine Art und Weise, die plausibilisierbar ist. Weil bei allen Tools, die vorgeben, das zu machen, ist die Fehlerquote immer noch so hoch, dass es fast an Zufall grenzt, beziehungsweise an beliebiger Wahrscheinlichkeit, was jetzt eintritt, ob die KI sagt, das ist eine Fälschung oder nicht. Und deswegen ist es einfach nicht verwertbar, um Schüler beispielsweise zu sanktionieren. Es hat natürlich zur Folge, dass jeder Schüler das benutzen kann, wie er will, und die Lehrer können de facto nichts dagegen tun, theoretisch. Ja, weil sie können einfach nicht beweisen, dass da irgendwas nicht mitstimmt. Und genau das Gleiche gilt für andere Arbeiten an der Universität und ja, an sich auch im Wissenschaftsbetrieb. Es sei denn, man ist halt so doof und lässt diese Schnipsel drin, wie wir sie letztlich auch hatten, ne? Als KI-Sprachmodell sage ich dies und das. Und wenn man das nicht richtig rausschneidet, hat man keine Chance. Aber selbst die Leute, die diese ganzen Sprachmodelle entwickeln, sagen, das ist einfach, wir kriegen kein System hin, das das plausibilisierbar macht. Und Ja, das Ding ist wir halt sind auch, also quasi in der Computerdystopie generell angekommen. Das ist die Nachricht. Es ist nicht mehr, es kann nicht mehr gerichtsfest plausibilisierbar gemacht werden, ob ein Text zumindest von einem Menschen geschrieben wurde oder von einer KI, sodass es halt gerichtsfest verwertbar ist. Das ist ja der Punkt. Bei Ja. Videos und Musik sind wir noch nicht so weit, aber könnte auch noch kommen. Der Witz ist ja auch, dass du machst ja nichts anderes, wenn du Sekundärliteratur zu deinem Goethe liest und dann musst du dir merken, was da drin steht und dann musst du das nicht ganz so wiedergeben, wenn du halt die deutsche Arbeit schreibst. Das ist ja auch nicht viel anders als das, was eine KI macht. Gut, ich meine, das ist vielleicht, wenn man positiv denkt, ein Vergleich zwischen, man rechnet etwas auf, mit Schreib, auf dem Block aus und dann hat man einen Taschenrechner. Der Taschenrechner funktioniert zuverlässig, da kann man davon ausgehen, dass da kein Fehler passiert. Wenn man ein KI-Modell hinbekommt, was solche Recherche, Textbausteine zusammensuchen, mit ähnlicher Fehlerfreiheit hinbekommt, wie ein Taschenrechner gegenüber mit Papier und Bleistift auszurechnen, dann könnte es funktionieren. Aber das ist schon sehr optimistisch gedacht, nicht wahr? Ja, dann macht man in Zukunft halt eine Prüfung mit einer Präsentation. Ja. Dass die Schüler ihren Kram verteidigen müssen wie ein Student. Aber das wäre ja Leistungsdruck. Also machen wir uns keine Sorgen. Das wird einfach durchgewunken. Niemand kümmert sich einen Scheiß drum. Immer weniger Leute werden Lehrer. Und irgendwann fällt die Bude halt dann zusammen. Und das kommt da auch noch dazu. Ne? Ja, ich meine, Menschen können eben genauso billige Texte schreiben wie die KIs. Dann ist das klar, dass man das verwechseln kann. Oh, nur sowas Retreat. Außerdem möchte ich mal eine Sache anmerken. Dass die Schüler sich überhaupt die Mühe machen, sowas zu bemühen, um ordentliche Arbeiten abzuliefern. Ja. Das hat auch einen Lerneffekt, ne? Ja. Ich meine, immerhin bemühen die sich. Und ey, Siri. Einfach, ey, scheiß drauf. Ey, Siri, was ist Deichgraf? Verstehe ich nicht. Tja. Ja, die Open for, Society Foundation und diese George Soros Foundation verlässt Europa. Ist ja die große Meldung. Aber nein, no Soros Retreat from Europe, sagt wer? Der Alexander Soros, also der jetzt die Führung übernommen hat. Und was sagt er noch? Er sagt im Endeffekt, wir werden einige Bereiche von Europa verlassen, aber ganz besonders unser Engagement für Sinti und Roma in den Westbalkanländern werden wir weiterhin sehr stark betreiben. Okay, ein bisschen obskur, warum das so herausgehoben wird. Und die Universität, Open University, die soll auch noch, die Central European University, meine ich, die ist ja von Budapest nach Wien umgezogen, die wird auch noch weiterhin von der Open Society Foundation betrieben werden. Aber ansonsten wird es natürlich sehr starke Einschnitte geben bei Fördergeldern und bei Personaleinsatz in Europa. Mhm. Ja, eigentlich gut. Aber das wichtigste Betätigungsfeld ist jetzt laut Alex Soros Amerika, weil er glaubt, ein MAGA-Style-Republican Gewinn in den nächsten Wahlen wäre eine Katastrophe für Europa. Ja, wäre für Europa viel schlimmer als Amerika und deswegen müssen das die Europäer verstehen, dass er jetzt für die Europäer in Amerika kämpft. Ja, und in Europa wollte er, glaube ich, sich auf Osteuropa konzentrieren, ne? Ja, Osteuropa und die Balkanregion, ja. Mhm. Und ja, und er sagt, we are adapting the Open Society Foundation to be able to respond to whatever scenarios might emerge on both sides of the Atlantic. Also ja, ich meine, die können ja genauso schnell wieder zurückkommen, wie sie gegangen sind, aber jetzt konzentrieren sie sich einfach auf den US-amerikanischen Wahlkampf, wie ich es ja auch schon gesagt habe. Und hier aus dem Mund des Pferdes selbst. Oder wie ist das Sprichwort? Ja. Ja, zu früh gefreut, ja. Doppelt erben, doppelt versteuern? Oder ja, irgendwie? Genau. Nee, das hier ist schon ein älterer Artikel, den habe ich mehr als Platzhalter mitgebracht. Das ist mal so ein bisschen was aus meinem direkten Umkreis. Mein Landtagskandidat heißt wieder Bouffier. Und ich finde das halt schon irgendwie ein bisschen anrüchig, weil das für mich bedeutet, dass man sich hier nicht für Demokratie entschieden hat, sondern für eine Marke. Dass man sagt, okay, wir schicken ja, einfach den Sohn unseres bisherigen. Ich finde das in der jetzigen Situation mit den niedrigen Zustimmungszahlen zur Demokratie, finde ich das eigentlich fatal, von einer Partei so ein Signal zu senden. So ein, ja, wir machen hier einfach Erbhof. Wir geben das einfach weiter an den mit dem gleichen Namen, den schon jeder kennt. Ach, ja, weiß nicht, ob das überhaupt einen Neuigkeitswert hat, aber ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen würdet. Ich finde das halt irgendwie, ich habe mich auch schon bei der hier, wie hieß sie, die alte von dem SPD-Fritzen, fällt mir gerade nicht ein. Ja, ich weiß, welche du meinst, Müntefering, ne? Müntefering, genau. Diese Erbhöfe, die sich da langsam aber sicher herauskristallisieren, die möchte ich in der Demokratie einfach nicht haben. Ja, aber Müntefering ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Diese Sache, ich glaube, das ist genauso wie mit Ursula von der Leyen, ne? Die ist ja die Tochter von dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Ist ja schon eklig genug. Und ja, wenn diese Leute dann da halt erscheinen als Kandidaten, dann hat man halt so ein bisschen von außen den Eindruck, dass die jetzt quasi so irgendwie aus dem Nichts kommen und nur da sind wegen dem Namen, aber du kannst halt davon ausgehen, dass sie halt in der Partei selber auch schon seit Jahren wegen dem Namen da irgendwie Ja, Karriere natürlich. gemacht haben, ne? Deswegen habe ich ja auch, ich mache nicht den Vorwurf irgendwie jemanden, dass das da gemauschelt worden ist oder irgendwas, sondern es ist einfach diese Blindheit, eben das, was ich eine Marke genannt habe. Ja? Halt hier auf eine Marke zu setzen, statt auf echte Demokratie zu sagen, okay, der hat den gleichen Namen, den Namen hatten wir schon, den haben die Leute gewählt. Wobei man zu Ja, Bouffiers aber Sache sagen das ist muss, wahrscheinlich nicht dass. das Denken dahinter, ne? Sondern das Denken ist wahrscheinlich einfach, dieser Typ ist da halt seitdem er 16 ist oder so wahrscheinlich irgendwo und wird halt wegen seines Namens, ne, der wird sicherlich auch schon irgendwelche Anstellungen gehabt haben bei der Landtagsfraktion und, ne? Und der wird da Ich halt sage. irgendwie aufgestiegen sein. Natürlich im Gegensatz zu anderen Leuten halt wegen diesen Beziehungen, die er dadurch natürlich hat, wegen seinem Vater. Ja, aber es wird jetzt nicht so sein, dass sie sich gedacht haben, oh, wir brauchen jetzt jemanden mit Wiedererkennungswert und deswegen stellen wir den da jetzt irgendwie auf. Ja, die Oder Leute stehen irgendwie irgendwie so, trotzdem ne? drauf, habe ich den Eindruck, die Leute mögen das, die wählen die Leute dann, wählen diese Leute dann auch, ne? Also er hat Meinst du nicht? von wegen ein Quereinsteiger, also er hat vorher schon auf jeden Fall, er war auch Bürgermeisterkandidat der CDU vor einiger Zeit. Aussichtsloser Bürgermeisterkandidat der CDU, also er hat auch schon sein Schärflein beigetragen. Aber ich finde es trotzdem anrüchig und halt eben der Stimmung im Land absolut unangemessen. Das war's. Ja, fällt mir noch Bosbach ein, ne? Die Töchter machen ja wohl auch jetzt Politik mittlerweile. Und ja, ob das dann auch so einen Effekt hat, Kenne weiß ich nur nicht die genau. eine. Oder ist dann eine, die auf jeden Fall Politik macht? Der hat ja noch mehrere Töchter und eine macht Politik auf jeden Fall. Ja, über die sich da lange hochgearbeitet hat, weiß ich natürlich nicht, ne? Das habe ich Ja, die nur ist auch vor. irgendwo angestellt, ja. Und irgendwie Vorsitzende von dieser jungen Mittelstandsunion, oder wie sich das nennt. Jo, das dürfte passen. Und ich wüsste jetzt nicht, dass die irgendwie selbstständig ist mit irgendwie irgendwas mittelständischem, bodenständigen oder so. Nee, einfach Sondern nach die wird auch vorne gewählt. irgendwo bei irgendeiner Fraktion arbeiten in Berlin, glaube ich. Repräsentantin eben, ja. Ganz zufällig dahin gekommen. Ja. So wie die Brandsätze. Ah, Achtung, Achtung! In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert. Der Güterverkehr in Hamburg ist im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschaffte Rohstoffe. Oh, ach, ich kann das gar nicht vorlesen hier. Es ist so ein wirres Zeug. Ja, die Brände müssen zu möglichst langen Ausfällen des Transports führen. Wir wollen die Solidarität mit den von der industriellen Zerstörung betroffenen Gemeinschaften weltweit und denen, die für den Kampf gegen Kapitalismus und Staat hinter Gittern sitzen, bekennen. Ja, also. Ja, sicher, aber Terroristen sind das nicht, ne? Nee, hören Sie Ja, doch auf, hier das Wort von der grünen Lyriker. RAF zu schwingen. Ja, Das, das stimmt also, so das macht ja, Quatsch. das hat, gibt es ja gar keine Nee. Parallelen. Brandanschläge am Anfang. Nein, nein, nein, nein, nein. Wie kommen Sie denn da drauf, Carla Hinrich sowas zu unterstellen? Ups. Tja, die Autoren des Bekennerschreibens sagen, sie hätten sich auf Abschnitte der Zugstrecke konzentriert, die den Personenverkehr nicht betreffen. Ach, wie nett. Trotzdem war nach den Bränden die Zugstrecke zwischen Berlin und Hamburg für den Fernverkehr teilweise gesperrt. Kann das sein, dass sie teilweise die gleichen Gleise nutzen oder so? Naja. Ja, Ja, und oder wahrscheinlich werden dann schön. die Güterzüge umgeleitet, ne, auf die anderen Gleise, würde ich Ja, mal das ist denken. vor allem, ne, vor allem geht da ja Elektronik kaputt. Das heißt, das beeinflusst auch die Elektronik, die halt die anderen Züge steuert, natürlich. Das ist ja nicht, also die haben ja nicht die Gleise kaputt gemacht, sondern es Ja, wurden halt und wir haben die gezielte, Datenleitungen zerstört. wenn sie noch was, die was sie hier gemacht kapitalistische haben, ist Ladestrom stören. gezielte Infrastrukturzerstörung, dass sie halt gezielt diese Kabelschächte mit einer Methode sabotiert haben, die halt auch wirklich komplett außer Gefecht setzt. Also es ist technisches Know-how ist da auf jeden Fall Voraussetzung gewesen. Jetzt nicht beim Durchführen, aber bei der Planung auf jeden Fall. Ja, also vielleicht ehemalige Bahnangestellte oder sowas beteiligt, wer weiß. Aber ja, oder halt irgendwelche Ingenieure, die sich der guten Sache mit ihrem Fachwissen naja, sind ja Ja. zum Glück jetzt nicht direkt Personen dabei zu Schaden gekommen, aber das ist ja dann der nächste logische Schritt, ne? Indirekt aber natürlich, ne? Wenn dann die Güter nicht ankommen, die Waren nicht ankommen, dann kann das auch schon mal dem einen oder anderen was ausmachen. Je nachdem, was es dann ist, dann Medikamente oder so. Tja, Gewalt gegen Sachen, ha? Ist okay. Ja, genau. Der kapitalistische Transportsystem, ne? Was ein Deswegen Blödsinn. nicht der Güterverkehr, aber nicht der Personenverkehr, aber der Güterverkehr. Extraktivismus. Ja, genau. Mann, oh Mann, ey, der Extraktivismus von Mineralwasser, der beschäftigt mich auch nachts, wenn ich. Aber warte, welcher? Oh ja, Wokeness gibt es nicht. Oh ja, großartig. Kampfbegriffe der Rechten. Kampfbegriffe der fucking Rechten. Wokeness. Es ist eine leere Worthülse und ein rechter Kampfbegriff, um Minderheiten klein zu halten. Woke. Aber es ist kein ernstzunehmender Beitrag zum Diskurs. Willkommen zu Antifa gibt's gar nicht. To Electric Boogaloo. Von Simone Dede Ayivi in der Taz. Das ist die Nachfolgerin von dem, wie hieß er noch? Mohammed Amjad oder so. Auf jeden Fall ist es eine von denen, die das Slashing überlebt hat. Ja. Habt ihr gehört, die Titanic ist wohl auch pleite. Kommt davon, wenn man bis zum Halskrause irgendwo im Arsch von irgendwelchen Woken-Idioten steckt. Da passiert das halt manchmal, dass die Leute einen nicht mehr lustig finden, weil man nur die gleichen Witze wie die Heute-Show macht. Aber Und Wokeness ich habe gibt's die noch nicht. Titanic geschätzt damals, wirklich, vor langer Zeit. Immer wieder schaffen es rechte Kampfbegriffe in die Alltagssprache, in den politischen Diskurs und schließlich auch in linke Medien und soziale Bewegungen, wo sie dann viel zu lange ungehindert ihren Schaden anrichten, demotivieren und Spaltungen verstärken können. Oh, habt ihr gemerkt, dass das im linken Lager nicht so richtig funktioniert, ne? Dass es da auch Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Dass das so einfach möglich ist, wurmt mich, seit meine Deutschlehrerin auf dem Pausenhof verkündete, sie habe ein neues Wort gelernt. Gutmensch, das würde Menschen mit einem erhobenen Zeigefinger beschreiben. Da fühle sie sich als 68erin ein bisschen ertappt. Wir SchülerInnen kannten das Wort, allerdings bis zu diesem Zeitpunkt nur aus Neonazi-Flugblättern und Hassschriften, mit denen wir konfrontiert waren. Ich erinnere mich an diesen Schock. Wie kam dieses Wort in das Lehrerzimmer einer progressiven Schule? Seitdem habe ich den Siegeszug dieses Wortes besorgt beobachtet. Das Wort quasi begleitet, bis es 2015 Unwort des Jahres wurde. Gutmensch diffamiere, Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm, weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischen Imperialismus, hieß es in der Jurybegründung. Stimmt. Andere Wörter machten ähnliche Karrieren. Aus der politischen Rechten kommt der Begriff der Political Correctness nach Deutschland. Und einige Jahre lang wird alles als PC diskreditiert, das irgendwie mit Antidiskriminierung und Minderheitenschutz zu tun hat. Es hat viel zu lange gedauert, bis sich soziale Bewegungen von dieser Bezeichnung freistrampeln und darüber stehen konnten. Die Beschimpfung war gut gewählt. Gerade diejenigen, die sich als widerständig begreifen und Nonkonformität feiern wollen, nicht mit irgendeiner übermäßigen Korrektheit in Verbindung gebracht. Das wäre ja spießig. Ach oh Gott. Die Linken haben nur deswegen darauf reagiert, weil sie nicht wollten, dass irgendwelche imaginären Zuschauer in ihrem Struggle sie als spießig wahrnehmen. Okay. Ja. Okay. Hat wohl jeder so seine Reizwörter, wa? Für hiesige Diskurse gilt, keine Bewegung hat sich selbst jemals als woke bezeichnet. Noch nie haben sich Afrodeutsche mit den Worten Stay woke von Demos verabschiedet. Rechte Trolle bringen woke in deutsche Social Media Kommentare und alle springen wieder über das gleiche Stöckchen. Wokeness gibt es nicht. Und das macht ein Wort gut einsetzbar als Kampfbegriff zu einer leeren Worthülse, die sich je nach Bedarf befüllen lässt. Um diejenigen klein zu halten, die für die Interessen von Minderheiten einstehen, um linke Politik abzuwerten. Wem gerade eine Forderung zu weit geht, wer sich in seinem Privileg beschnitten fühlt, benennt diese Forderung einfach als zu woke und fertig. Das ist keine ernstzunehmende Diskursgrundlage. Steht also weiter für das ein, was euch wichtig ist, auch wenn der nächste Kampfbegriff daherkommt. Man kann ja auch das Wort ein bisschen shiften zu Selbstgerechtigkeit, wie Sarah Wagenknecht das gemacht hat. Oder Heuchelei. Ja. Oder ich Ich habe meine, der Artikel ist ja auch so, mit mein Verteidigen zu gepinnter selbstgerecht. Tweet, mein gepinnter Tweet, der sagt, man sollte eine Kategorie wie politischen Islam für politische Queerness einführen, die halt offen zeigt, dass dahinter eben nicht die Minderheiteninteressen stehen, sondern nur das eigene Interesse an Macht und materiellen Dingen. Und das ist genau das ist Wokeness. Das ist ein vorgeschobener Minderheitenschutz zur moralischen und materiellen Bereicherung von Bessergestellten. Akademiker, Weißen und Studenten aus Amerika. Und Das wenn sie ist. das so verteidigt, dann hat sie das vielleicht einfach nicht verstanden. Naja, Immer das noch ist die Kämpfe, die wir Taktik. führen, hast du da Das ist so. reine Taktik Wahrscheinlich ist es eher Taktik, nehme Weil ich ja an. genau Das ist so Taktik. auch Wie diese. gesagt, ja, Antifa gibt es gar nicht, tu, Electric Boogaloo. Ja, und das ist ja auch die Sachen, die sie selber machen mit diesem Alt-Right-Begriff alleine. Ne? Das ist ja ein Kampfbegriff von denen, den sie für alles verwenden. Ja, mindestens mal der. Jetzt noch ein paar andere, glaube ich, aber gut. Kampfbegriffe. Und dann geht's gleich weiter, okay. Wie kommt Ja. Aiwanger dazu, das Flugblatt als Jugendsünde zu verkaufen? Wir haben uns das Märchen von der Erinnerungskultur selbst verliebt erzählt. Die ganze Erinnerungskultur war umsonst, Leute, weil irgendwer mit 16 oder 17 ein Flugblatt geschrieben hat, auf dem Auschwitz stand. Deswegen ist Ja, die macht ganze Sinn. Das hat er Erinnerungskultur gemacht, damit sein Erbe, nicht? Bruder dann in ein paar Jahren dann Macht hat in Deutschland, ne? Und dann, Dann ja, Profit. Schachmatt-Atheisten. Ich sehe den Zusammenhang immer noch nicht. Ich wusste anfangs nicht, wie die übrigens von Jagoda Marinic, Autorin. Hä? Warum ist bei einer einzelnen Person das Wort darunter gegendert? Ja, Kann die sich nicht entscheiden oder wenn das ein BNB oder was heißt, ist doch so ein was? Ich wusste bilingual, wie das anfangs. gesagt. Ich wusste anfangs nicht, wie die ganze Causa Aiwanger einzuordnen ist. Soll jemand wegen seiner Fehler als junger Mann später seinen Posten verlieren? Der Irrtum dieser Aiwanger Causa ist jedoch, sie überhaupt auf diese Frage zuzuspitzen, weil sie moralisch die einfachste ist, weil Aiwanger durch sie am besten aus der Misere zu holen ist. Dabei wird das individuelle, ungewöhnliche Vergehen Aiwangers zu einer allgemeinen Frage, Aiwanger damit zur potenziellen Identifikationsfigur. Dank dieser Zuspitzung konnte Söder sein 25-Fragen-Spiel spielen, denn letztlich will kaum jemand, dass die Jugend keine Fehler begehen darf. Wie bequem für die beiden, dass sich weite Teile der Öffentlichkeit auf diesen Argumentationsgang eingelassen haben. Klingt wie so eine Aluhut-Geschichte vom Kompaktverlag, wenn du mich fragst, Jagoda, aber gut. Andere Fragen wären schwieriger gewesen. Ist Aiwanger seiner Verantwortung gewachsen? Was hat das damit zu tun? Was? Fucking hat das damit zu tun. War Joschka Fischer seiner Verantwortung gewachsen? Ja, Bruder? Wenn du jetzt ja sagst, dann möchte ich nicht mehr über Aiwanger reden. Besitzt er politische Integrität? Ja? Offensichtlich, sonst hätte er sich ja nicht dahingestellt und gesagt, ihr könnt mir gar nichts. Sondern er hätte gesagt, oh ja, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, wie das andere Leute machen. Gerade die Woche haben sie den Motorsportkonsulenten von Red Bull dafür öffentlich hingerichtet, dass er gesagt hat, einer seiner Fahrer sei Südamerikaner und könne sich vielleicht nicht so gut konzentrieren wie andere Fahrer. Der musste hinterher Abbitte leisten wegen Rassismus, der Herr Marco. Ja, traurig, aber wahr. So. Natürlich würde Söder seinen Königsmacher Aiwanger im Wahlkampf nicht fallen lassen, sonst müsste er ab Herbst wohlmöglich mit einer Frau wie Katja Schulze koalieren. Wo ließe Söder da nur die dicke Hose? Das ist alles so traurig in diesem Mann. Warte mal, wo zeigt es? Hier, die Causa Aiwanger zeigt: In Deutschland haben wir uns das Märchen von der Erinnerungskultur selbstverliebt erzählt. Dabei ging es immer eher um Rituale und nicht darum, nie wieder jemanden nach oben kommen zu lassen, der nicht integer genug ist. Statt darüber zu reden, welcher der Brüder das Flugblatt verfasste, hätte man fragen sollen, welche Geistesverfassung hatten die Brüder Aiwanger, wenn sie Antisemitismus lustig fanden? Und wie haben sie das herausgefunden? Wie kommt Aiwanger zum Urteil, sowas als normale Jugendsünde einzuschätzen? Normal wäre so ein Blatt nur unter Rechtsextremen. Ja. Ihr wisst nicht, wann ihr verloren habt, ne? Ihr müsst immer noch einen drauflegen. Und er spottet schon wieder im Bierzelt über die Geschichte der Aiwanger. So eine Frechheit. So eine Frechheit. Und das Bittere, Aiwanger könnte so oder so bei den Landtagswahlen im Oktober belohnt werden. Aber wie eine Demokratie funktioniert, weiß Frau Marinitsch hoffentlich einfach schon, oder? Weil das ist der Hammer, echt. Wir sollten die Causa Aiwanger als Gelegenheit nutzen, zu fragen, welchen Persönlichkeiten in Deutschland Macht zugetraut wird und warum. Was ist Kompetenz in diesem Land und wem wird sie zugeschrieben? Jene, die Aiwanger auf seinem Weg nach oben geholfen haben, müssen sich fragen lassen, warum sie ihn für qualifiziert genug für eine herausragende gesellschaftliche Position halten. Und natürlich... Im gleichen Artikel, mit dem man ihn mit Katharina Schulze vergleicht, ja. Ich erinnere nochmal daran, das ist die Person, die uns zuerst aufgefallen ist mit so super Aussagen wie: Ich hab keinen Bock auf alte weiße Männer. Ah, warte, das kommt gleich. Es geht in der Causa Aiwanger um die Frage, ob in unserer Gesellschaft eine Führungskultur verankert ist, die Persönlichkeiten belohnt, deren unbedingter Machtwille die prägendste ihrer Eigenschaften ist. Markus Söder steht schützend hinter Aiwanger. Eine Dominanzkultur, die schon Franz Josef Strauß verkörperte, gewinnt im Jahr 2023 und ekelt viele, die unsere Demokratie bräuchte, aus der politischen Alltagsarbeit heraus. Nicht zufällig gelingt es Parteien auf kommunaler und Länderebene kaum, merklich weiblicher, jünger und diverser zu werden. Es aiwangert, könnte letztlich heißen, man sitzt als mittelmäßiger Machtmensch fest auf seinem Stuhl und weiß, ein noch mächtigerer Mann wird diesen Stuhl festschrauben, ganz gleich, wie hoch der Preis ist. Ja, ne? Wie hoch der Preis ist. Ja. Ja, das sagen diese Leute, ne? Und haben ihre Nancy Faesers und diese ganzen hier Lamprechts und Anne Spiegel, an die sich schon keiner mehr erinnert, ne? Unsere erste Familienministerin aus dieser wunderbaren Koalition. Mhm. Ja, alles so Qualitätsmenschen, die ja uns vorgesetzt wurden, weil sie die entsprechende Quote für, wir brauchen jetzt noch eine SPD-Frau in dieser Koalition erfüllen. Ne? Und so ein Aiwanger, dessen Stuhl soll jetzt angeschraubt sein, oder was? Tja, offensichtlich. Aber ich meine, Demokratie halt, dass das nach hinten losgeht, hätte ich euch vorher sagen können. Also in dem Moment, wo der Aiwanger gesagt hat, ich war das nicht, das war mein Bruder, war klar, dass man jetzt am besten die Klappe hält. Weil man kann nicht beweisen, dass es nicht der Bruder war. Das wird unmöglich sein. Darum geht es ja auch mittlerweile gar nicht. Ja, und das, deswegen hat man ja versucht, so über Bande jetzt zu spielen. Aber das hat ja von Anfang an nicht verfangen. Ja, Toilettenbande, ne? Ja. Ja, ich lese mal vor. Neue Vorwürfe gegen Freie Wählerchef. Aiwanger soll zu Schulzeiten Toilette mit Hakenkreuzen beschmiert haben. Du. Hakenkreuz im Schulklo. Neue Vorwürfe gegen Aiwanger. Aber sofort die Polizei entschicken. Neue Vorwürfe, ja. Das ist ja auch schön. Neue Vorwürfe. Die Anne Will muss das aussprechen. Das neue 30 Jahre alte Vorwürfe, oder was? Ja, genau. Alter, ich meine, bei den Dingern auf den Toiletten, vielleicht sind die noch da. Die sind dann belastbarer als die ganzen anonymen Zeugen, die gesagt haben, ja, der hat immer den Arm gehoben und so. Ja, ja. Ja, und das hier ist nächster Sendetermin, Sonntag, der 10.09. um 21.45 Uhr. Also da könnt ihr euch bei Anne Will den gesellschaftlich relevanten Thema der Fall Aiwanger, wie groß ist der Schaden für die politische Kultur, angucken. Sind da schon Gäste? Ja, sind auch Liste? Gäste, aber ich will erstmal vorlesen, die Flugblatt-Affäre, ja, die ihr herbeigeschrieben habt, um Hubert Aiwanger, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern und Chef der Freien Wähler, hat eine heftige Diskussion ausgelöst, ja, weil ihr es nicht hingekriegt habt, den schnell wegzucanceln. Und zum nächsten überzugehen. Die Süddeutsche Zeitung hatte fälschliches berichtet, dass in den 80er Jahren in einer Schultasche ein antisemitisches Pamphlet gefunden. Nee, die hat berichtet, dass er das geschrieben hat. Aiwanger bestreitet jedoch, dies jemals geschrieben zu haben. Ja, der bestreitet das und diejenige Person, die es gemacht hat, bekennt sich dazu. Sieht sich als Opfer einer Kampagne. Ist es richtig, dass Ministerpräsident Markus Söder seinen Stellvertreter nicht entlassen hat? Ja, wie ist zu erklären, dass Hubert Aiwanger und die Freien Wähler trotz der Vorwürfe an Zustimmung gewinnen, weil die Leute das sehen, was ihr tut? Ja, aber ehrlich, das ist doch und sagt die Flugblattaffäre über Rechtspopulismus und Antisemitismus in Deutschland aus. Nichts, gar nichts. Ja. Und sagt damit aus, dass ihr damit ein taktisches Verhältnis habt. Und wenn euch das in Kram passt, dann benutzt ihr es gerne. Warte, warte, lass mich raten. Marina Weißband, Ruprecht Polenz, Konstantin Kuhle. Ne? Nee, es sind Günther Beckstein. Hey, eine richtige. Kriege ich dafür einen Preis? Weiß ich nicht. Eine hatte ich richtig. Ist aber auch zu einfach. Ja. Ja, ist vor allem eine von den jüdischen Vertretern, die ihn dafür kreuzigen möchte. Ne? Man hat jetzt niemanden von, soweit ich das sehe, niemanden von den jüdischen Entlastungszeugen eingeladen, die halt sagen, ja. Ja, die haben ja auch ordentlich auf den Deckel gekriegt von so aufrechten Deutschen. Ne? Also, da war ja die Frau Knobloch, ne? Und der Herr Wolfsohn, den nennen sie sowieso nicht. Ja. Ja, der hat aber eine gute Verteidigung geschrieben, meine ich, ne? Ja, und der hat ja auch schon alleine sich dagegen gewehrt, das überhaupt antisemitisch zu nennen. Ja, aber du kannst halt nicht mit Betroffenen immer sprechen. Du musst mit den richtigen Betroffenen sprechen, weißt du? Die halt dann auch deine Einschätzung der Situation bestätigen. Was willst du mit einem Betroffenen, der sagt, nö, stört mich nicht. Der war jung und war blöd. Sind viele Kinder. Nee, ja, setzt die Weißband ein. Die sagt, ja, erst habe ich keine Löffel mehr, dann macht der Aiwanger einen Witz und wir wissen, wie das ausgeht. Ne? An der Spitze der Pyramide. Ja, ich tippe mal auf so Dinge, ja, genau, wie Normalisierung und bla bla, ja, die ganze kritische Theorie wird da sicherlich ausgebreitet werden. Ja, also dass ihr da echt noch dran festhaltet, das macht das alles noch viel schlimmer. Aber das ist das übliche Ding, das übliche Gamergate-Ding halt. Ne? Ja. So, wir haben Scheiße gebaut und wir können es einfach nicht einsehen. Wir müssen immer Double Down machen und dann wird das Thema, was wir eigentlich machen wollten, da werden wir dann zum Thema. Und dann regen wir uns drüber auf, dass sich die Leute drüber aufregen, dass wir einfach nicht davon ablassen und einfach mal einsehen, dass wir Scheiße gebaut haben. Na, und die ganze Sache ließe sich wesentlich besser regeln, wenn man einfach sagen würde, ja, okay, da sind die Pferde mit uns durchgegangen. Die Pferde ist mit uns durchgegangen. Ja, die Pferde, okay, ja. Die raffen das aber auch nicht, dass auch diese Art und diesen Underdog stützen, ne? Und ja, das wollte sich das, dann auf die Seite schlagen, das raffen die irgendwie nicht, ne? Das ist überhaupt das, was ich nicht verstehe. Selbst nach den Umfragen, die jetzt kamen, wo die, glaube ich, 4% gewonnen haben aus dem Stand. Ja. Selbst dann hört die Scheiße nicht auf. Obwohl sie merken, also wenn man denkt, sieht man doch, oh, da haben wir das wohl ein bisschen falsch eingeschätzt. Die haben gewonnen. Vielleicht sollten wir mal aufhören, das tote Pferd zu reiten. Nein! Mhm. Aiwanger soll in Kindergarten irgendwie heil irgendwas gewinnen. Mädchen angefasst haben oder so. Ja. Ja, unser Streamtitel war ja Aiwanger Endgame. Und bei denen ist es auch immer noch Aiwanger Infinity War hier. Oh, Aiwanger Infinity. Ja, wir bleiben eigentlich beim Thema, wie wir gleich sehen werden, denn jetzt haben wir hier, letzte Woche war ja wieder Sitzungswoche im Bundestag und Haushaltswoche, wo ja dann die einzelnen Ministerien ihren Haushalt vorstellen. Und hier geht es jetzt um Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Frau Lisa Paus, wollte ich euch hier gerne vorspielen. Frauen und Jugend. Das Wort hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Das heißt, Frau Ministerin, würden Sie sich noch eine Minute gedulden? Das scheint... Was war eine Minute? Schweigeminute, oder was? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauende, pünktlich zum ersten Schultag hatten die Tafeln in Deutschland wieder sehr viel zu tun. Denn weil längst nicht jedes Kind zum Schulbeginn das hat, was es in der Schule braucht, haben wieder viele ehrenamtliche Schultüten für arme Kinder gepackt. Allein in Berlin waren es 5.357. Mhm. Ich war am Sonntag richtig dort und wichtig, und aber was das Kind in der Schule braucht, am wichtigsten braucht, nicht Bildung, sondern was zu essen. Wie armselig ist es mittlerweile schon geworden. Ne? Richtig traurig. Die feiern das als Erfolg. Mann, Mann, Mann. Ja, das hat sie nicht als Erfolg gefeiert, das sehe ich jetzt nicht so, aber... Dass sich irgendwer drum gekümmert hat, ja. Aber da soll sich das, ja der Staat drum kümmern, wahrscheinlich. Das ist doch viel einfacher. Das ist ein billiger Appell an Gefühle. Als Einstieg ein Appell an die... Stell dir mal vor, 5537, wie viele das sind? Natürlich müsste man die Eltern kritisieren, dass sie nicht weiß, können, die Zahl Jahren. Genau, deswegen ist das alles echt. Also, weißt du, es ist reine Psychologie eigentlich, so ein Einstieg, um den Zuhörer schon mal ein bisschen weich zu machen. Die Menschen leiden, gibt mir mehr Macht. Ja, genau. Der Helfer erlebt. Freude, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass auch diese Kinder sich gern an ihren ersten Schultag zurückerinnern. Denn für jedes fünfte Kind in Deutschland beginnt der Ernst des Lebens weit vor dem ersten Schultag, denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Und für jedes einzelne dieser Kinder habe ich in den Verhandlungen um die Kindergrundsicherung gekämpft. Oh, das ist so lieb von dir. Und wir wissen immer noch nicht, was für Kinder das denn sein sollen, ne? Und mit dem Gesetz zur Kindergrundsicherung ist es diese Ampelregierung, die den Paradigmenwechsel endlich schafft, um Kinderarmut endlich besser zu bekämpfen. Sie haben geschafft, den Einstieg in eine grundlegende und wirksame Bekämpfung der Kinderarmut. Künftig werden die Eltern automatisch über mögliche Ansprüche informiert. Und allein dadurch werden mehr Kinder mehr Geld erhalten. Und? Ja, allein dadurch wird mehr Geld auf jeden Fall umverteilt, ja. Ja. Hallo, hier ist der Staat. Willst du nicht ein bisschen mehr Geld von anderen Leuten haben? Ich verstehe immer noch nicht, wie Kinder arm in Armut kommen können, ohne dass ihre Eltern in Armut sind. Ich raff das einfach nicht, warum es da nur um Kinder geht. Ja, die Kinder haben nicht genug Arbeit, musst du verstehen. Ja. Was kommt wohl als nächstes? Und wir berechnen das soziokulturelle Existenzminimum neu. Nach konservativer Schätzung bedeutet das für das Jahr 2025 für die Kleinsten einen Zusatzbetrag von mindestens 530 Euro pro Monat bis hin zu 636 Euro für Teenager im Jahr 2025. Ja klar. Warum? Natürlich. Warum? 600 Euro Zusatzkosten habe ich auch alle drei Jahre. Soziokulturell. Soziokulturelle Dingen wird neu berechnet. Ja. Wir haben es doch. Das heißt aber doch, wenn man das neu berechnet hat, betrifft das sicher alle anderen auch oder so. Und in jedem zweiten Satz wird ans Gefühl appelliert, die Kleinsten. Ja, und das Existenzminimum ist kein Existenzminimum, sondern ein kulturelles, ne? Existenzminimum. Das wusste ich auch noch nicht. Interessant. Damit die Grundschüler mal in die Oper können. Ja, oder was zu kauen haben. Und außerdem wird der künftige Kindergarantiebetrag gesetzlich garantiert an die Preissteigerung angepasst. Und dasselbe gilt auch für den Zusatzbetrag. Ui, alles wird teurer, aber stört euch nicht. Wir geben euch noch mehr Geld von anderen Leuten und damit wird alles gut werden. Wir erhalten euch die Kaufkraft, ja. Das wird uns niemals ausgehen. Ja. Und auch für Alleinerziehende verbessern wir die Situation. Anders als im bisherigen Bürgergeld bleibt den Alleinerziehenden nun mehr als die Hälfte des Unterhaltes grundsätzlich, als anders als bisher vollständig angerechnet wurde, bis das Kind in die Schule kommt. Das heißt, das heißt, wenn du alleinerziehend bist, brauchst du auch weiterhin nicht arbeiten. Keine Angst, wir regeln das schon. Wir holen also so viele, viele Kinder. Wir rechnen mit 5,6 Millionen aus offener und aus verdeckter Armut und allein 1,9 Millionen Kinder holen wir aus dem Bürgergeld. Wenn das so viele sind, ne, dann ist wahrscheinlich der Betrag, das sich ändert. Sie irren, wenn Sie den Gegensatz aufmachen, Geld oder Bildung. Sie irren, wenn Sie sagen, die Lösung sei nicht ständig höhere Transferleistung, sondern eine bessere Bildungsinfrastruktur. Die Wahrheit ist, wir brauchen beides. Wir brauchen beides für gleiche Chancen für alle Kinder. Und deswegen wird die Ampel einen 9 Euro einführen, den man mehrmals ausgeben kann. Ja, deswegen, weil wir brauchen beides. Das heißt, ihr müsst einfach Kohle rausrücken. Gebt uns mehr Geld. Aber wenn die angeblich so viele Kinder aus Armut holen, ja, dann haben sie doch eine definitorische Grenze, was Armut bedeutet. Und da kicken sie jetzt mit irgendwelchen Kleinstbeträgen da rein, was irgendwelche Leute drüber, damit sie dann auf dem Zettel sagen können, die sind jetzt nicht mehr arm. Das ist doch so eine blöde Statistikshow, oder nicht? Also, 500 Euro sind doch kein Kleinbetrag. Ich finde das nicht sehr reell alles. Hm? 500 Euro im Monat sind doch kein Kleinbetrag. Nee, das meine ich ja auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie 500 Euro zusätzlich kriegen. So, ich denke mal, dass ganz viele, ja, so hoch wird das auch nicht ausfallen, das kulturell neu berechnete Existenzminimum, denke ich mal. Dass die Hälfte der Kleinbeträgen kommt man da schon drüber über die Armutsgrenze. Und dann hast du die eben über die Armutsgrenze geschubst und dann sitzt du nicht mehr arm und dann hast du was Schönes vorzuzeigen in der Politik. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber schön abhängig auf jeden Fall, weil richtig, wenn das demnächst irgendwer ändern will oder so, dann kannst du dich immer hinstellen und sagen, ja, dann gehen die ganzen Kinder hier wieder in Arm. Gegen die Kinder, genau, werden die alle wieder arm. Hm. Ja, toller Trick. Und 50% der Bürgergeldempfänger in unserem Land ungefähr sind Menschen mit Migrationshintergrund. Muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob die Armut vielleicht auch milieubedingt ist, ob man da vielleicht speziell ansetzen sollte, anstatt Menschen, und ich sage das jetzt einfach mal so pauschal, die eh schon eine höhere Geburtenrate haben als Leute, die schon länger hier leben, dass man denen auch noch Geld dafür gibt, dass sie noch mehr Kinder kriegen. Also, ob das so eine Förderung ist. Ja, oder ob man sich nicht erstmal bemühen sollte, solche Leute auch aus der Armut zu holen, wirklich. Und nicht, indem man ihnen Geld gibt, sondern indem man sie auf die Füße stellt, um Beitragszahler zu werden. Leute, Kinder ohne Beitragszahler kannst du das nämlich vergessen. Wenn die Leute ihren Kindern schon nichts zu fressen machen, ja, was machen die denn dann mit dem kulturellen Existenzminimum, das sie ausgezahlt bekommen vom Staat? An ihre Kinder weitergeben? Dann muss ich immer mal lachen. Ja, wie wird das denn kontrolliert, dass das für die Kinder auch... Gar nicht, natürlich. Wird? Wie denn auch? Ja, komisch. Wenn sie an die Kinder direkt auszahlen, macht man auch nicht. Das macht der Staat nicht so. Also Gutscheine das heißt aber Kinder. Smarties und sowas. Ja, das heißt Kinder. Ja. Deswegen kommt das auch zu den Kindern. Das ist genau wie die Kinderschokolade. Wird auch noch von Kindern gegessen. Hast du schon mal Erwachsene gesehen? Normal. Wer Kinderschokolade gegessen hat. Ich habe schon Pferdekotzen gesehen. Das geht auch gar nicht. Das ist physisch unmöglich. Und deshalb unterstützt die Länder ja jetzt schon mit jährlich 2 Milliarden Euro für mehr Qualität in die frühkindliche Bildung. Und das werden wir weiter tun. Wir werden es weiterentwickeln mit dem Qualitätsentwicklungsgesetz über das Jahr 2024 hinaus. Auch das ist Teil der Einigung zur Kindergrundsicherung. Bäm, Qualitätsentwicklungsgesetz, yeah. Jo. Kleinkindbildung, ja, dann verstehen die noch eher, was ihr da für einen Scheiß baut, ne? Aber wir brauchen eben die Kindergrundsicherung, weil mit der Kindergrundsicherung schaffen wir eben die Grundlage für Leistungsverbesserung. Wir schaffen den Einstieg in eine wirksame Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut. Und wie bitter nötig und wie sinnvoll das ist, das hat uns jüngst nochmal das DIW vor Augen geführt. Haben nochmal ausgerechnet. Ja, Herr Fratscher, der hat es ausgerechnet. Yeah! Und die andere, die wir letzte Woche hatten, die auch so wunderbar. Ah, Alter, ich verdiene 25.000 im Monat. Ich kann mir jede Studie kaufen. Das ist kein Problem. Rechnet das bei den Zahlen von 2019 beliefen sich die Folgekosten von Kinderarmut in Deutschland auf mehr als 100 Milliarden Euro. Das waren 3,4% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, langfristig kostet Kinderarmut uns das Vielfache dessen, was wir ausgeben, jetzt für eine angemessene Existenzsicherung für alle Kinder. Und deshalb sage ich ja, mehr Geld für Kinder hilft Kindern. Und es schafft für uns alle eine sinnvolle Zukunftsinvestition für unsere gesamte Gesellschaft. Frau Paus wieder mit ihren Pauschalsprüchen, ey. Frauen sind Frauen, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das BMFSFJ ist das Gesellschaftsministerium. Und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, den stärken wir auch mit dem Einzelplan 17 für 2024. Gesellschaftsministerium. Ja, wir mussten kürzen, aber wir haben auch klare politische Prioritäten gesetzt. Für den sozialen Zusammenhalt und für unsere Demokratie. Ich habe es mir nicht leicht gemacht, das Elterngeld zu kürzen. Der Ansatz sinkt um 290 Millionen Euro auf knapp 8 Milliarden Euro. Und ja, wenn es bei meinem Vorschlag für eine Gesetzesänderung bleibt, dann werden Paare mit einem Bruttoeinkommen von mehr als 180.000 Euro künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Das ist in dieser Einkommensklasse und erst recht unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit aus meiner Sicht eher verkraftbar als bei Paaren, die deutlich weniger verdienen. Ja. Warum ist das nicht längst so? Aber ich sorge mich auch um die Gleichstellung, denn während 44% aller Väter Elterngeld beantragen, tun das Väter auf höherem Einkommensniveau derzeit schon deutlich seltener. Dabei wissen wir, dass je früher Paare sich die Sorgearbeit partnerschaftlich teilen, desto selbstverständlicher ist das. Und deswegen wollen wir auch. Ja, wenn du ein höheres Gehaltsniveau hast, dann bedeutet das auch, dass du den ganzen Tag nichts zu tun hast, ne? Weil er ja dann ein Reicher, der nur von seinen Zinsen lebt, bist und nicht jemand, der so viel arbeiten muss, dass er halt keine Zeit hat, da mehr Auszeiten zu nehmen oder so wichtige Tätigkeiten ausführt, dass er dazu zu sehr fehlt. Oder dass eine Frau mit einem gut verdienenden Mann vielleicht einfach sagt, hey, ich bin in der Lage, meine Kinder in einem idealen Umfeld zur Welt zu bringen, ihnen die Erziehung angedeihen zu lassen, die sie brauchen, damit sie in der Welt mal Raketenwissenschaftler oder Meeresbiologen werden. Aber will man vielleicht auch gar nicht. Ne? Und die Ansprüche sinken ja, keine Bundesjugendspiele mehr. Ich habe gehört, die A- bis C-Ligen im Jugendfußball spielen jetzt keine Turniere mehr, weil das für die Verlierer halt zu hart ist und so. Macht nur weiter so. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo ihr hin wollt, aber ihr werdet auf jeden Fall unten ankommen. Auch zusätzliche Impulse setzen, beispielsweise mit der Familienstartzeit, wo wir eben 2 Wochen bezahlte Freistellung für die Partner nach der Geburt einführen wollen. Was geht euch das an? Aber es gibt eben auch noch Instrumente und Maßnahmen neben dem Elterngeld. Und deswegen. Ich meine, eine Familie kann sich doch entscheiden, wie sie will. Ich meine, es gibt genug Väter, die kommen halt mit Kindern vielleicht einfach auch nicht so gut zurecht, wenn die im Säuglingsalter sind. Warum sollen die sich das nicht so teilen, wie sie das wollen? Warum muss da eine SPD kommen und sagen, nee, wir machen das alle. Nee, Grüne ist die, glaube ich, ne? Nee, was ist die? Weiß ich gar nicht. Ja, sie ist Grüne, so gleich. Ja, klar. Grüne. Ja, weil die Frauen noch unterdrückt sind, dass sie da lange nicht freischwimmen können, ist doch klar. Man muss der Stadt eben helfen. Oder so. Ja, es wird jetzt halt alles gleichgestellt, was die Natur nicht gleich gemacht hat, ne? Also. Ja. Kostet es, was es wolle. Deswegen arbeiten wir seit Jahren und bleiben auch dabei mit Hochdruck an einer verlässlichen und guten Ganztagsbetreuung in Kita und Grundschule, ganz, ganz entscheidend für mehr Partnerschaftlichkeit und für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Partnerschaftlichkeit, das gibt es doch mal so eine Diskussion drüber, ne? Und auch bei den Freiwilligendiensten. Vollständig erhalten konnten wir hingegen die Mittel für die Jugendwerke, für das deutsch-französische, das deutsch-polnische, das deutsch-griechische Jugendwerk. Und auch für das neue, geplante deutsch-israelische Jugendwerk in diesen Zeiten so wichtig, steht die Anschubfinanzierung. Insgesamt investieren wir mehr als 24 Millionen Euro in den internationalen Austausch, auch das wichtig in diesen Zeiten. Meine Damen und Herren, welches Signal ging eigentlich vom Sonntag aus, als Markus Söder sich dazu entschlossen hat, die Zukunft der bayerischen Staatsregierung mit der Zukunft Hubert Aiwangers zu verbinden? Genau, ja. Der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns hat allen Ernstes behauptet, in der Diskussion um das antisemitische Flugblatt würde die Shoah. Ja, meine Damen und Herren, es geht um den Etat von Ihrem Bundesministerium. Und darüber redet die Frau jetzt. Ich staune. Weiterhin pure Manipulation. Für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert. Frau Bär, ich finde, Sie könnten da auch zuhören. Guck mal, der macht das, ne? Der instrumentalisiert für parteipolitische Zwecke. Und das, was die Frau Ministerin hier macht, ne? Das ist natürlich irgendwie Instrumentalisierung für parteipolitische Zwecke, ne? Gerade Sie aus Bayern. Ich frage Sie allen Ernstes. Heißt das, wir dürfen die Integrität eines Spitzenpolitikers nicht mehr an seinem glasklaren Umgang mit den schrecklichsten Kapiteln der deutschen Geschichte messen? Ich sage, das steckt all jene, die schon lange einen Schlussstrich ziehen wollen. Und ich sage Ihnen, mit der Ampelregierung gibt es solche Schlussstrich-Koketterien nicht, meine Damen und Herren. Wir stehen zu unserer historischen Verantwortung und wir halten die Erinnerungskultur lebendig. Und deshalb habe ich sehr entschlossen beschlossen, beim Bundesprogramm Demokratie leben nicht zu kürzen. Auch 2024. Ah ja, darum. Na klar, der Bedarf ist riesig. Ja, ja, mit mehr Demokratie leben hätte es Hubert Aiwanger nie gegeben. Ja, oder hätte nachträglich, hätte sich das Flugblatt in Luft aufgelöst. Ja. Wenn er sowas in seiner Jugend gehabt hätte, wahrscheinlich wäre er noch viel radikaler geworden. Das ist doch, was ich so befürchte. Halt. Es hilft nicht, sondern es wird noch im Gegenteil wirken. Ja, und das war ja auch irgendwie so, dass sein Bruder da sich irgendwie zurückgesetzt gefühlt hat, weil er irgendwie sitzen geblieben ist oder so. Ne? Das war ja der Auslöser von dieser Geschichte. Also, nee. Ja. Und auch nochmal, Joschka. Aber schön Fischer. Weiter, immer schön weiter Verlierer produzieren, ne? Und denen sagen ja hier, aber die Menschen leiden und denken an die alleinerziehenden Mütter und diesen ganzen Scheiß. Und ja, ja, 24 Millionen für internationalen Bildungsaustausch, 100 Millionen für Demokratie leben, ne? 100 Millionen Euro. In vielen ostdeutschen Kommunen ist Demokratieleben der wichtigste Förderer und der Partner der Zivilgesellschaft. Und wir wollen und wir werden unsere Zivilgesellschaft weiter stärken. Partner der Zivilgesellschaft. Also, ich übersetze das mal. Ohne Demokratieleben gehen die zivilgesellschaftlichen Jobs auf dem Land flöten. Also die Pöstchen der Kollegen in den NGOs auf dem Land, die Regionalbüros, die ja so wichtig sind für die Demokratie, die würden nicht überleben. Ja, okay. Für diesen Etat, der eine klare Überschrift trägt, wir halten Kurs und wir halten die Gesellschaft beieinander. Ja, ihr haltet Kurs, egal ob die Leute das wollen oder nicht, ob die sie drunter leiden oder nicht, ihr haltet Kurs. Halten, ne? Die ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Beieinander vor allen Dingen. Ja, genau, beieinander. Doch, wir haben Lager, da wir halten sie beieinander. Manchmal müssen wir ja zusammentreiben vorher, ne? Ja, und ja, das Heizungsenergiegesetz wurde ja jetzt auch verabschiedet. Das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, die Diskussion darüber. Und hier ist aber Leuten Lustiges aufgefallen. Ich habe das auch geprüft. Das ist tatsächlich so. Und zwar hat Ricarda Lange geschrieben, heute wurde im Bundestag das Gebäudeenergiegesetz verabschiedet. Das zeigt, dass die Ampelkoalition geschlossen dahinter steht. Wir haben das Gesetz auf dem Weg hierher noch verbessert, praktikabler und vor allem sozialer gestaltet. So wird niemand im Stich gelassen. Und die Leute, die das hier geliked haben, hier auf dem Screenshot waren es noch 3.000. Mittlerweile sind es nur noch 2.500. Lustigerweise. Und ja, da sind jede Menge Bots dabei, wie man hier in dem kleinen Video sieht, was da lang scrollt. Und ich habe das auch geprüft, das ist tatsächlich so. Also auch jetzt das bei den 2.500. Das war ja vor 2-3 Wochen schon mal mit Tweets von ihr. Der ja, Witz ist... gefällt der Witz das ist, ja, so, wenn, nein, es gibt eine Erklärung. Der Witz ist, wenn du lang schreibst, liken diese Leute das. Das heißt, es gibt irgendeinen chinesischen Unternehmer wahrscheinlich... Oder Pianisten vielleicht auch, lang. Der sich diese Likes gekauft hat. Immer wenn jemand lang schreibt, liken diese chinesischen Bots. Okay. Aber ist halt ein chinesischer Familienname. Ich glaube, da ist die Ricarda ausnahmsweise unschuldig. Naja, also da waren auch viele Accounts dabei, die nicht so ein Chinesisch drin hatten, sondern was Englisches. Also, oder meinst du, die gehören auch wie gesagt, dazu? Ich habe das vor 2-3 Wochen schon mal verfolgt. Und ja, da haben das halt Leute auch nachvollziehen können. Dass, okay, wenn sie halt lang geschrieben haben, dass die auch manche davon dann auch halt diese Massenlikes hatten. Okay. Das ist krass, ja. Ja, ich meine, Likes von Chinesen oder Englischen bei Ricarda Lang, die sind schon ziemlich auffällig auch. Ne? Und also, brauche ich halt einfach auch keinem Politiker zu, ganz ehrlich. So dumm. Also, die haben doch PR-Leute. Die PR-Leute haben gesagt, erzähl mal hier, das passiert immer, wenn man lang schreibt. Ja, keine Ahnung. Ja, das hatten wir doch schon mal, die Bots, die alles liken, wo irgendwie lang im Namen war. Aber ist schon ein lustiger Zufall, ja. Aber warum liken die uns nicht? Unsere Streams sind doch auch immer sehr lang. Müssen wir jetzt wahrscheinlich demnächst auch mal schreiben. Ne? Die Weltraumaffen mit den langen Streams. Ne? Ja, genau. Okay. Ja, die Ampel steht geschlossen dahinter, sonst niemand, deswegen hat es auch keine vernünftigen Likes. Die Ampel steht auch nicht geschlossen dahinter. Nee. Ja, wir haben aber geschlossen dafür gestimmt, ne? Ziemlich. Die langen Bots stehen geschlossen dahinter. Ja. Eine der wenigen Menschen in der FDP, die ich neben Chris noch für integer halte, hat sich zum Beispiel enthalten bei der ganzen Geschichte. Immerhin. Ja, das war die zukünftige Vorsitzende wahrscheinlich. Nach dem nächsten Ausscheiden aus dem Bundestag. Also sage ich jedenfalls voraus, dass Herr Lindner dann natürlich abtreten wird. Und dass dann wahrscheinlich hier die Linda Teuteberg, denke ich mal, aufsteigen wird. Ja, aber gut, das ist ja, als würdest du jetzt den, na, nicht den Maaßen, aber schon jemand sehr Konservativen zum CDU-Vorsitzenden machen, der das auch, der halt nicht nur, also sie hat ja, steht ja schon immer eigentlich für ihre Meinung. Ne? Wie in dem Fall, dass sie sich enthält oder so und sie macht den Mund auch auf. Ja, aber. Ich weiß nicht, ob die FDP mit so jemandem zurechtkommt. Naja, Generalsekretärin war sie ja schon mal. Lustigerweise ja genauso wie Herr Lindner. Der war ja auch schon mal Generalsekretär und wurde dann geschasst, weil sich Philipp Rösler damals seinen Vertrauten Herrn Patrick Döring da als Generalsekretär dann lieber geholt hat. Und ja, es ist ja dann so weitergegangen, dass die ganze Riege da um Herrn Rösler ja dann nach der verlorenen Bundestagswahl weg war vom Fenster, dass die natürlich dann da keiner mehr haben wollte. Und das hatte ja dann den Aufstieg von Herrn Lindner zur Folge. Und deswegen wäre das eine Parallele auf jeden Fall, wenn das dann Frau Teuteberg auch so passieren würde. Dass sie, weil sie war ja auch schon mal Generalsekretärin und wurde dann entfernt, weil Herr Lindner ja dann lieber den Herrn Gierserei, den ich allerdings auch für einen vernünftigen halte, sich da geholt hat. Na, ja, aber der Lindner, jetzt haben. Der Lindner braucht ja nicht mehr Vorsitzender sein, das stimmt schon. Er hat dann seine Kumpels alle bedient, wahrscheinlich, wenn er seine Ministerzeit hinter sich hat. Ja gut, aber ich meine, ja, mit der halt Zustimmung. Ja, das ist halt so ein bisschen alternativlos halt. Ne? Das Hauptproblem ist halt so ein bisschen, es traut sich halt keiner so richtig das wahrscheinlich zu, weil ich meine, du musst ja als Chef von so einer Partei, da kriegst du ja, das ist ja ein Fulltime-Job, ne, also da kriegst du ja von. Ja, und sonst zerrissen nach Hause, willst du da auch wieder einen, wie soll man sagen, einen Mittelweg finden, den die meisten mitgehen oder so. Das sieht echt schwierig auch. Ja, aus meiner Sicht ist der Haufen ja nicht zerrissen genug. Ja, aber. Ich finde das ja gut, wenn der Haufen ein bisschen zerrissener wäre, ehrlich gesagt. Okay. Ist denn nicht mit der Geschichte, dass sie jetzt in dem Heizungsgesetz zugestimmt haben? Ich glaube, da ist der Faden noch einfach gerissen. Ja, aber auch an der Stelle wieder, das hatte ich dir auch schon geschrieben, das ist ja nicht das Heizungsgesetz im Endeffekt, was ursprünglich auf dem Tisch lag. Die Leute sind jetzt halt der Meinung, dass sie das halt verbessert haben. Ne? Und dazu passt auch das nächste Video, was ich hier für euch habe. Ich habe mich ja mal entschieden, gestern und heute fand hier in Gifhorn vom FDP-Nachwuchs aus Niedersachsen so ein Kongress hier statt, wo sie sich ihre Programmatik gemacht haben. Das ist natürlich alles nicht so wichtig, weil es nur die Jugend halt eben ist. Und ich habe halt so ein bisschen überlegt, ja, also ich wollte euch auf jeden Fall eine FDP-Stimme hier irgendwie geben und habe mich hier für den Herrn entschieden vom Nachwuchs. Und dann hören wir mal rein, was das alles zu erzählen hat. Hier geht es auch um Herrn Aiwanger und es geht auch ums Heizungsgesetz und so weiter und so fort. Also schauen wir mal. Ja, eigentlich wollte ich nicht so viel sagen, aber bevor ich mit dem anfange, was ich eigentlich sagen wollte, will ich nochmal auf ein paar Beiträge hier eingehen. Ja, Causa Hupsi, ne? Wurde gesagt, das sei keine Kampagne, so schnell wie da der Kopf gefordert wurde. Bevor über irgendwas bekannt war, war schon klar, der muss weg. Das ist als linke Kampagne gestartet. Kritik völlig richtig. Aber zu sagen, es gäbe keine Kampagne, das ist einfach falsch, liebe Julis. Und da hat man sich auch nicht, das war ein großer Fehler meiner Auffassung nach, genug von abgegrenzt. Man kann kritisieren, das ist abscheulich, was damals verfasst wurde. Die Reaktion, die war auch irgendwie, ich sag mal, unterirdisch von ihm. Aber zu sagen, sorry, es gibt keine Kampagne, nein, es gab eine Kampagne. Und wir haben auch deswegen nach der neuesten Umfrage da verloren, weil wir uns davon nicht stark genug abgegrenzt haben, weil wir eben nicht klar gemacht haben, wir kritisieren, was damals vorgefallen ist, aber wir beteiligen uns nicht an einer Kampagne und genau das ist beim Wähler falsch angekommen. Die denken. Ja, genau, das denke ich nämlich auch. Und da hat sich auch der Herr Hagen, ne, der Vorsitzende von der FDP Bayern, der hat sich da ja auch mit reingeworfen in diese ganze Aiwanger-Geschichte. Und aus meiner Sicht hat das den jetzt halt, also sind jetzt unter 5% da gerutscht in Umfragen und ich glaube, das wird auch so bleiben. Na, also die werden sich das jetzt damit verhunzt haben, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil dieser Martin Hagen, da der Chef, der ist eigentlich in der Vergangenheit auch nicht mit viel dummem Kram aufgefallen, sondern eher mit schlauen Sachen. Und hier hat er sich auf jeden Fall hinter das falsche Pferd gesetzt und das wird jetzt abgestraft werden und da ist er dann auch leider selber schuld, der gute Mann. Wir beteiligen uns an einer Kampagne, die sehen eine Kampagne, das sieht man auch an den Umfrageergebnissen, die da sind, so ehrlich muss man sich da machen. Zweiter Punkt, auf den ich nochmal eingehen wollte, es wurde gesagt, wir müssten im Klimaschutz die kommenden steigenden Kosten durch den Emissionshandel ehrlicher kommunizieren. Die Kommunikation der FDP zu dem Thema ist eine Vollkatastrophe, das kann man nicht anders sagen, aber wir haben da ein wunderbares Konzept, dass wir den Bürgern das Geld, was dadurch eingenommen wird, wieder auszahlen wollen mit einer Klimadividende. Das heißt, für den Durchschnittsbürger besteht nicht mal eine finanzielle Mehrbelastung. Tatsächlich. Klar, man kann weniger CO2 verursachen, aber es besteht für den Durchschnittsbürger keine wesentliche finanzielle Mehrbelastung. Das ist ja gerade auch das Geile an einem Konzept. Wir haben Freiheit ohne wesentliche finanzielle Mehrbelastung und das müssen wir, da gebe ich auch meinem Vorredner recht, stärker kommunizieren, aber wir müssen nicht einfach sagen, wie die Grünen uns das immer vorwerfen, ja, es wird alles teurer, wie ihr das wollt und ihr sagt das nur nicht, nee, ja, Sachen werden teurer, aber die Bürger bekommen das Geld auch wieder, wodurch es teurer wird. Da haben wir ein wunderbares. Verstehe ich nicht so ganz, was der damit meint jetzt gerade. Ja, es sollte was so gezahlt werden. Von dieser Kohle, die vor CO2-Steuer so eingesammelt wurde. Das sollte dann an Bürger zurückgehen. Das Klimageld, was geplant war, aber auch nicht kommen wird. Aber was bringt das denn, wenn ich auf der einen Seite mehr ausgeben muss und auf der anderen Seite steckt es mir wieder jemand in die Tasche? Wo genau ist da. Ja, es ist irgendwie auch Blödsinn. Man also, damit das kann so nicht gemeint gewesen sein. Leute, die das abwickeln müssen. Man wollte, glaube ich, besondere Härten abfedern. Dass das wahrscheinlich nicht aufgehen wird, diese Rechnung. Ja, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Ja. Weil wo soll auch was hängen bleiben für den Umbau der Gesellschaft dann? Also da muss was hängen bleiben, damit man Windräder bauen kann und so weiter. Das war doch so gemeint auch. Und was dann überbleibt sozusagen, wird dann an die Leute zurückgezahlt, die da am meisten von betroffen sind. Und da bin ich ja der Meinung, dass das vor allen Dingen die Pendler sind. Die können nun mal ihren Arbeitsweg nicht kürzen. Also kann man keine Lenkungswirkung entfalten durch den CO2-Preis. Das ist einfach Bullshit, weißt du? Aber genau so argumentieren die eben. Wir müssen eine Lenkungswirkung haben und die entfalten wir dann über die Pendler oder über die Leute, die zur Arbeit fahren oder so. Ja, da spart man leider keine Energie ein, dann macht man es einfach nur teurer. Peng. Und die müssen mal was erstattet kriegen. Die müssen mal Kohle zurückkriegen. Die muss man die Pauschale mal erhöhen, die sowieso schon seit 20 Jahren festgefroren zu sein scheint oder so. Ja? Also es muss das einfach Konzept, Kohle bei den Leuten in der Tasche. Das müssen wir einfach mal offensiver kommunizieren. Dann ist auch klar, dass unser Konzept allen anderen Haushoch überlegen ist. So, jetzt aber genug mit dem, was ich als Reaktion zu meinen Vorrednern sagen wollte und zu dem, was ich eigentlich ansprechen wollte. Wir singen jedes Mal wieder aus voller Lunge, wir wollen keinen starken Staat. Auf jedem Narko tun wir das, meistens mehrfach. Aber wenn wir uns mal anschauen, die FDP ist in der Regierung. Und ich sehe keine wesentliche Verschlankung des Staates. Stattdessen gibt es jetzt so ein Heizungsgesetz, wo man wie im Kindergarten zu irgendeinem verpflichtenden Gespräch geladen werden muss. Also sorry, das ist mal so übergriffig. Ich weiß auch nicht, wie man dem zustimmen kann. Ich weiß auch nicht, wie man es feiern kann, dass das am Anfang eine totale Vollkatastrophe war und jetzt nur ein bisschen Vollkatastrophe nach dem Motto, ja, wir haben ja viel geändert. Sorry, aber wenn wir das als Argument gelten lassen, dann kommen die Grünen irgendwann an, machen ihre fundamentalistischen Forderungen rein. Und dann sagen wir irgendwann, wenn wir beim grünen Programm als Kompromiss angekommen sind, ja, wir haben ja viel geändert zu unserem Sinne. Nee, so funktioniert das nicht. Wir müssen das bewerten, was am Ende auf dem Tisch liegt. Scheißegal, wo das herkommt. Und ganz ehrlich, zum Beispiel dieses Heizungsgesetz, das macht den Staat nicht weniger übergriffig, das macht ihn übergriffiger. Das einzig Richtige wäre gewesen, Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz abschaffen, was es schon gibt. So geht das richtig. Und ich denke, wir machen uns da generell, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir regieren mit zwei linken Parteien, da ist es schwer, den Staat zu verschlanken. Ja, aber wenn wir das als Ausrede nehmen, nicht bei jedem Mal einen schlankeren Staat zu fordern, wo landen wir denn da? Jetzt kann man ja auf die CDU hoffen, aber spätestens nach den letzten Äußerungen von dem, was die an Steuerplänen haben, kann man sagen, wir haben die Wahl zwischen grünem Sozialismus als Koalitionspartner, rotem Sozialismus als Koalitionspartner oder, wie es aussieht, schwarzem Sozialismus als Koalitionspartner. Und wenn wir einen schlanken Staat wollen, dann müssen wir gegen jeden Koalitionspartner einen schlanken Staat fordern, auch wenn wir mit Rot und Grün regieren. Und das passiert zu wenig. Und letzter Punkt, auch in die ähnliche Richtung. Ein schlanker Staat muss finanziert werden. Klar, wir wollen Steuersenkung, super, da muss man aber auch einsparen. Ja, wir wollen Subventionen streichen, super. Aber Subventionen sind nicht der Großteil des Haushalts. Wo man einsparen kann, das ist Soziales und das müssen wir auch kommunizieren. Und ich werde es nicht akzeptieren, wenn jemand dann sagt, Leitbild, da steht irgendwas, was von wegen, man soll empathisch sein und deswegen können wir nicht eine Kürzung in dem sozialen Bereich fordern. Nein, es ist doch sympathisch, wenn wir sagen, euch bleibt mehr von dem, was ihr erarbeitet. Wir nehmen euch das nicht weg und das muss auf der Gegenseite irgendwo eingespart werden. Und da ist Soziales nun mal der Posten, wo das am ehesten geht. Und klar, das muss nicht bei irgendwelchen Kindern passieren, bei der Bildung auch nicht, aber auch da können wir das nicht erhöhen, ohne woanders klar zu sagen, nein, woanders müssen die Ausgaben reduziert werden. Und das tun wir nicht. Und das ist unehrlich, was wir hier machen. Wir fordern überall einen schlanken Staat und wenn es dann konkret wird, passiert nichts. Da müssen wir offensiver kommunizieren, ne? Da müssen wir auch mutiger kommunizieren und sagen. Nur, wenn du jetzt als Parteiführung so eine relativ harte Haltung hast, dann bist du natürlich nicht mehr so richtig kooperationsfähig und dann kommst du vielleicht gar nicht in die Regierung. Das ist die Scheiße, die Leute dann an der Spitze sozusagen antreibt, denke ich mal. Und seine Kritik an sich finde ich gut und berechtigt. Ne? Ja, aber ich meine, ich habe halt bei der FDP immer das Problem, ich stelle mir dann den Kubicki vor, der genauso redet wie er und hintenrum dann halt mit Ja stimmt. Ja. Und dann hätte er noch weint, wie schwer er sich das gemacht hat, ja. Ja, aber, das kann, ja, aber das irgendwie muss man halt auch, dann ne? mal auch irgendwie ein bisschen integrer sein. Nee, ich glaube, das Problem ist halt das, was ich gerade schon meinte. Ne? Ja, also, ich weiß, aber das ist ja so, wie ich das halt auch sehe. Er hat ja gesagt, da kann man nicht froh drüber sein, dass man da ein paar Verbesserungen rausgeholt hat. Ja, so sehe ich das ja im Endeffekt auch, aber so sehen das halt nicht alle. Ne? Und ja, deswegen verstehe ich das halt auch irgendwo. Also mich riecht es eigentlich mehr auf das, was ich eben gerade gesehen habe, was ich beim ersten Gucken, weil ich da nur zugehört habe, gar nicht gesehen habe, dass da Leute auch noch geklatscht haben von der FDP-Fraktion, als die Paus da mit ihrem Aiwanger anfingen. Also da würde ich einen Vogel zeigen mit so einem Schwachsinn. Aber ja. Ja, ich glaube, er ist jetzt auch schon ziemlich am Ende und wo ich auch noch darauf hinweisen will, für die Leute, die nur zuhören oder die es vielleicht nicht sehen, er hat da so ein hat er so einen Aufkleber und das ist irgendwie hier Marx und Lenin und die sind durchgestrichen. Das gibt es von diesen liberalen Hochschulgruppen. So ein Ding habe ich ja bei mir auch liegen. Also sympathisch. Ja, ich weiß nicht, also momentan kostet sie das ja gerade schon eine Reputation, habe ich den Eindruck, die FDP, diese Zustimmung bei verschiedenen Sachen. Vielleicht glauben sie ja, sie könnten dann mit einem Paukenschlag für ein Ende sorgen und dann die Reputation dadurch zurückgewinnen. Naja, so. Auch das wieder, die sehen das halt nicht. Ne? Die sind halt umgeben von ihren Ampelkollegen da. Die ganzen Leute, die für die arbeiten, hocken auch mit denen rum. Jo. Und die denken sich dann halt so, ja, wir verhindern ja das Schlimmste und würden sich... Ja, nee, macht das Schlimmste, also ja, wirklich das Schlimmste. Ich kann das genau das voraussehen, Problem. Was halt bei, weil ich merke das ja auch jetzt schon, was ich so zugeschickt kriege und so. Bei der nächsten Bundestagswahl werden die sich halt hinstellen und sagen, ja, ist doch alles super gelaufen. Wir haben ja endlich die Sachen irgendwie gemacht, die wir schon lange hätten machen müssen. Und ihr kennt ja diesen Spruch von wegen 16 Jahre hatte die Zeit, bla bla bla bla bla. Ja, und man stellt sich immer ein bisschen besser dar, als man eben auch ist oder so, das ist auch normal. Nee, das ist auch wirklich die Wahrnehmung. Und die Sachen, die halt wirklich schlimm waren, die hat man ja alle abgeschwächt und vernünftig gemacht und so. Ja. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von der FDP im Moment. Schön, wenn ich da so einen Jungen höre, der was sagt, aber irgendwie, ich habe die ganze Zeit so einen Stab erwartet, der den von der Bühne zerrt, der so von der Seite kommt. Irgendwie sowas. Na gut, er ist ja auch auf Dinge eingegangen, die andere Leute vorher schon gesagt haben. Also da wisst ihr auch, dass da schon Leute halt vorher gesagt haben, so von wegen, ja, der Aiwanger ist so böse. Und ja. Ja, hier kommen wir einmal zu einer Meldung aus dem Kulturkampf. Ja, die böse Cancel Culture von rechts hat mal wieder ihre böse Fratze gezeigt. Ne, weil es gibt ja keine Cancel Culture, außer es gibt die von rechts. Und die hat die AfD dafür sorgen wollen, dass ein Schultheaterstück gerügt wird und nicht mehr so aufgeführt werden soll, obwohl es gar nicht geplant ist, dass es aufgeführt werden soll. Und ja, vielleicht kann man den Beitrag einmal kurz angucken, 2 Minuten. Ich glaube, Musik oder sowas nicht dabei. Es geht um das Stück Danke dafür, AfD. Ja, gut, dann muss ich das erstmal aus dem Archiv herausfischen. Ach, sorry, hatte ich den Archivlink gemacht. Aber hier seht ihr, einer der Punkte, der vielleicht ein bisschen untergeht in der Berichterstattung, ist, dass es halt auch preisgekrönt ist. Ausgezeichnet wurde vom Land Niedersachsen. Ganz bestimmt. Sehr spannende Angelegenheit jetzt vor dem Verwaltungsgericht Hannover. Das sollte die Frage klären, ob es in Ordnung ist, wenn sich Schüler und Schülerinnen in einem Theaterstück vermeintlich kritisch über die AfD äußern. So geschehen im Mai 2019 in Osnabrück für das Theaterstück einer 11. Klasse der Gesamtschule Schinkel gab es vom niedersächsischen Kultusminister den Zivilcouragepreis, was die AfD dann so richtig auf die Palme gebracht hatte. Das wäre vielleicht nicht nötig gewesen. In Schulen dürfte kein Raum für politischen Aktivismus sein. Heute war die mündliche Verhandlung und ein Urteil gab es am Ende auch. Also fragen wir mal nach bei dem Kollegen Markus Goller, der war für uns dabei. Markus, was konkret war der Vorwurf der AfD? Ja, im Kern hatte die Partei heute zwei Punkte vorgebracht. Der eine, mit dem Stück hätten die Lehrkräfte gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, wären also ihren Schülerinnen und Schülern gegenüber nicht neutral, politisch neutral gewesen. Der andere Punkt, das Stück würde den Eindruck erwecken, die AfD beabsichtige einen neuen Holocaust. Die AfD würde den Nationalsozialismus befürworten und würde aufrufen, an Grenzen auf Ausländer zu schießen. Insgesamt, du hast es. Ja, sind ihm schon ohne jede Begründung zugekommen, ne? Ihr merkt schon, das ist sehr lustig, weil, ja, wer könnte sich denn, wie kann man dann auf die Idee kommen, dass es irgendwen stören könnte? Ja, die AfD. Die sind ja komisch und die stören sich daran, so dargestellt zu werden, das kann man sich genau gar nicht das, erklären. Genau das, was die wollen, oder? Hallo? Preisgekrönt. Couragepreis vom Land Niedersachsen. Ja, so Courage. So mutig hat noch keiner gelogen. Aber es kommt noch was Lustiges. Okay. Alter Schwede, Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Krass. Das ist allerdings krass. Krass. Ich mal was die Amis weggemacht hier und jetzt Serbien. Ja, schicken die Amerikaner da überhaupt wen hin? Oder schicken die da nur irgendwelche Amateure da hin, weil die anderen keine Zeit haben, weil sie richtig für Geld spielen College-Footballer müssen? College-Footballer oder College-Basketballer. Naja, gut, aber auf jeden Fall haben die Amis hatten ja eigentlich ein Abo mit auf den Titel. Das eben schon gesagt. Die Schulen sollen kein Raum sein, um politischen Aktivismus darzustellen. Und deshalb hätte dieses Stück gar nicht erst aufgeführt werden dürfen. Und wie ging das Ganze jetzt aus? Wie hat das Verwaltungsgericht entschieden? Ja, das Verwaltungsgericht hat die Klage der AfD abgewiesen, denn ganz grundsätzlich hätten oder haben die Schülerinnen und Schüler dieses Stück geschrieben und inszeniert, nachdem sie sich mit Äußerungen und Tweets der AfD auseinandergesetzt haben. Das Gericht hat sich die Entscheidung aber auch nicht leicht gemacht. Bestimmt noch gar nicht hat zwei Stunden lang beraten, hat sich einzelne Textpassagen noch mal ganz genau und ganz dezidiert angeschaut und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass darin keine Meinungen der Lehrerinnen und Lehrer zu erkennen waren. Und zum anderen Punkt, die AfD würde zum Beispiel eindeutig wissenschaftlich bewiesen. Schüler sind nie zwei von den Stunden Lehrern darüber diskutiert. Nein, das mit den Lehrern hat das überhaupt gar nichts zu tun. Wie die kommt haben man eine, überhaupt da drauf? Was sollen denn die KI, Lehrer damit zu tun haben? Also bitte. Die haben eine KI drüber laufen lassen, die Lehrer Meinungen erkennen kann. Ja, genau. In Zusammenhang mit dem Holocaust gesetzt in diesem Stück, sagt das Gericht, das ist eine Interpretation dieses Stücks. Es gäbe aber auch noch viele, viele andere. Und deswegen hat das nicht so eindeutig an der Stelle auch mit dem Holocaust. Das muss man ja nicht so ganz genau nehmen. Ne? Das ist ja nur so, ist ja nichts, was das, ne? Das kann man ja so oder so interpretieren, nicht wahr? Ja. Ja, also liebe Gymnasiasten, die uns zuhören, macht mal ein Theaterstück über Kulturmarxismus und wie unsere ökologische Scheiße uns alle richtig reinreitet und zu neuen Gulags und Säuberungen führt, würde ich mal sagen. Ne? Weil und dann schauen wir mal. Da sieht man aber dann auch, von welchem Lehrer das kommt. Welche Schülergruppe macht das schöne Theaterstück Danke dafür, Grüne, und macht das Ganze mit Kulturmarxismus und Gulags und sowas? Ist das dann auch noch erlaubt? Also, nee, das Theaterstück heißt Tritt nicht auf mich. Genau. auf das Allergrundlegendste sozusagen verwiesen, auf das Grundgesetz, und hat einmal gesagt, dieses Stück ist natürlich von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielen Dank an den Kollegen Markus Goller. Sehr spannend. Ach ja, sehr spannend. Sehr spannend, sehr spannend. Ja, verbieten ist schwierig, aber politische Agitation ist ja sonst auch in Schulen nicht erlaubt. Du darfst dann nicht mal in einem Kreis irgendwie Werbung aufhängen. Oder? Also grundsätzlich mal rechtlich gesehen eine Situation, die nicht geahndet werden kann. Ne? Da hatte ich dann jetzt auch noch von LTO einen Artikel zugegeben. Im Endeffekt, soweit die AfD ein fachaufsichtsrechtliches Einschreiten durch das Kultusministerium gegenüber der Schule gefordert hatte, sei die Klage bereits als unzulässig abgewiesen worden. Bei der Fachaufsicht handelte es sich um eine verwaltungsinterne Maßnahme, auf deren Durchführung die AfD gar keinen Anspruch habe, so die Kammer. Also worauf wurde hier überhaupt geklagt? Dass es in ihrer ursprünglichen Form gar nicht hätte aufgeführt werden können und wäre eine verwaltungsinterne Maßnahme, eine Rüge, eine Anweisung an die Lehrer hätte ergehen sollen, dass sowas nicht nochmal gemacht werden soll. Also es ist an sich ein absolut sinnloses Schauspiel. Was sollte hier erklagt werden? Da gab es gar keine rechtliche Basis für. Das sei auch dazu gesagt. Es ist jetzt nicht nur so, dass die Richter gesagt haben, ja, die Lehrer waren es nicht und so. Es ist aber sehr lustig, dass es so dargestellt wurde, weil das ja noch viel mehr Benzin ins Feuer gießt. Also ich meine, muss ich wirklich sagen, das ist so eine richtige Kulturkampfmeldung. Ne? Kann man wirklich nicht mehr anders sagen. Ja, wie gesagt, kausale Verbindung zwischen dem Holocaust und der AfD unterstellt und suggeriert. Die AfD soll menschenverachtende Maßnahmen billigen, insbesondere den Schusswaffengebrauch gegenüber Ausländern an Landesgrenzen. Ne? Also relativ, kann man ja so oder so interpretieren, ne, das Ganze. Und das Theaterstück ist vielmehr von Schülerinnen und Schülern eigenständig erarbeitet. Eine inhaltliche Einflussnahme durch Lehrer liegt der Kammer zufolge nicht vor. Außer in den vorhergehenden drei Schuljahren. Und ich meine, da kann jetzt jeder selber denken, was er darüber denken will. Also absolut, meiner Meinung nach, warum geben sich die Lehrer solche Blöße? Das gehört sich einfach nicht, das zu machen, auch wenn das deren Meinung ist. Klar ist es rechtlich zulässig. Klar ist es ja auch, dass die Schüler da nicht hundertprozentig selber draufgekommen sind und die Lehrer sie auch noch ein bisschen damit animiert haben. Wir wissen alle, wie es in der Schule läuft, ja. Aber einklagen kann man das nicht. Ne? Es zeigt einfach nur, wie dreist die Leute sind, was sie sich halt alle sagen, ja, komm, wir machen das doch einfach. Ist doch okay. Wir sind doch die Guten, es geht doch gegen die Bösen. Ist doch alles gar kein Problem. Und eine Rolle spielt dabei halt natürlich auch immer, was jetzt hier in dem Beitrag von was NDR auf jeden Fall nicht gesagt wurde, war: Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet. Und da das ja quasi im Raum steht, was ja auch nochmal einerseits keine rechtliche Relevanz hat, aber von vielen Leuten als Vorwand genommen wird, um bestimmte Sachen zu rechtfertigen. So, das war halt auch noch in der Begründung von den Richtern auch noch drin. Nochmal. Die Klage, auf was wurde hier überhaupt geklagt? Das war eine Nonsensklage, die musste abgewiesen werden. Reine Marketingaktion. Aber also bemerkenswert, wirklich bemerkenswert, was hier für ein Blödsinn passiert. Ne? Und viele Leute verdienen da natürlich auch dran. Das erwähne ich jetzt auch mal ganz gern. Inwiefern? Ja, die Anwälte verdienen da dran, die Nachrichtenportale verdienen da dran und alle Aktivisten können das für die jeweilige eigene Seite ausschlachten. Na, guck mal, die bösen Nazis wollen den armen Schülern was verbieten. Guck mal, die Lehrer, wie die unsere Kinder indoktrinieren. Alle gewinnen quasi. Wunderbar, alle freuen sich. Win, win, win. Ja, ich glaube, dann ziehe ich hier mal kurz was vor. Und zwar, wenn Poesie politisch wird. Alter Schwede, das wird ein Spaß. Letzte Woche war ein Tag der offenen Tür im Bundestag. Und da gab es diverse Veranstaltungen, unter anderem diese hier, wenn Poesie politisch wird, ausgerichtet von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk Und die haben irgendwie so ein Lyrics gestartet, was irgendwie so ein Wettbewerb war. Und hier haben wir eine von den Gewinnern mit ja, ihrem Gedicht. Und auch anwesend bei dieser ganzen Geschichte war unser Verfassungsschutzpräsident. Und jetzt geht's auch um den Verfassungsschutz. Hören wir mal rein. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes erschöpft sich nicht darin, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Nach Phänomenbereich unterschieden werden vollendete Tötungsdelikte, versuchte Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brandstiftungen, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Störung der Totenruhe, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Störung der Totenruhe, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Herbeiführen einer blutiges Fieber, der starre Blick, die Stille, die sich ins Fleisch beißt. Münder klaffen, schwarze Lücken, Schüsse, die in der Luft stehen bleiben. Das Geräusch von Scherben in Lungenflügeln, das die Außenhaut in Stücke reißt. Die Wunde klafft leise nach, die blauen Flecken tragen sich nicht ab, das Blutbad steht dir noch ins Gesicht geschrieben. Verdachtsfall, Fußnote. Die Zahl der Gewalttaten gegen Asylunterkünfte stieg leicht. Hierzu gehören im Berichtsjahr 4 Brandanschläge. Es ist darauf hinzuweisen, dass den Verfassungsschutzbehörden nicht zu allen Mitgliedern dieser Personenzusammenschlüsse individuelle Erkenntnisse vorliegen. Es ist auf das Schweigen in den eigenen Reihen hinzuweisen. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes erschöpft sich nicht darin, die Wunden notdürftig zu kühlen. Nach Phänomenbereich unterschieden werden Brandstiftungen. Chris, ich hoffe, du bist gerade nicht weggegangen. Fußnote. Ah. Nee, ich bin noch da. Alter, Politik als Drama. Ich gebe gleich vom Stuhl um. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weil es ist, Poesie. Man stirbt irgendwie innerlich langsam, wenn man so zuhört. Also meine Eindruck davon ist, das dramatisiert Politik und möchte dann andere Entscheidungen produzieren, als sonst vielleicht produziert würden. Ja, hier gibt es die hat eine richtig gute Mischung zwischen Verfassungsschutz zum Beispiel. Genau, genau, eine Behördenakte vorlesen mit so einem zynischen Gesichtsausdruck und einer gelangweilten Stimme und ja, finde ich super. Ja, und diese, also das ist ja, wenn man nett sein will, ist es Oberstufenlyrik, halt dieses edgy Scherben in Lungen, das Geräusch von Scherben in Lungenflügeln. Ja. Warum studiert? Ja, so einen Unsinn haben alle Studenten mal irgendwann geschrieben und die meisten werfen halt sowas weg. Ja, ja. Schade. Für die Lyrik oder was? Ja, auch für sie, weil ich meine, so wird das ja nichts. Und weil das viele Leute schon im Chat ja auch angesprochen haben. Oh, zerfrettelter Grundzwanzling. So weit habe ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Der Anhalter durch den Bundestag, ja. Ich habe unten schon gelesen, moderiert von Katrin Göring-Eckardt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt kommt die. Und du hast noch was Schlimmeres rausgezogen. Ja, aber die ist auch auch in Bestform, ja. Das Gelaber von der, Alter. Ich habe mir den ganzen, ich hoffe, wir schauen uns nicht das ganze Ding an. Nee, wir gucken nicht das ganze, es geht ja auch 32 Minuten, das wäre eher ein Sonderstream. Ja. Nee, ich wollte jetzt nur sie nehmen und dann vielleicht nochmal die Nachbesprechung, damit wir auch erfahren, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Ja, oh Gott. Jede Tat wird nur einmal gezählt. Dankeschön. Oh, gut, dass es zu Ende ist. Sehr vielen Dank. Und das an einem Sonntagmorgen. Was hat dich zu dem Text inspiriert? Also allgemein der Verfassungsbericht natürlich, aber wieso das, wieso so? Lässt sich locker mit der Hand in der Hosentasche. Einfach, weil mich das Thema rechte Gewalt schon ganz, ganz lange beschäftigt, wie es uns, wie ich glaube, auch alle beschäftigen sollte. Ja, einfach Bilder zu sehen, Geschichten zu lesen von Menschen, die bei den Anschlägen in Hanau, in Halle, in Kassel Angehörige sind, Familien, irgendwie der Opfer. Aber auch ganz viele. Ja, mit anderen Worten, man hat dich radikalisiert. Also lese ich jetzt daraus. Aber das ist ja auch dieses Ding, ja, man guckt sich den Verfassungsschutzbericht an und was man da findet, ist rechte Gewalt. Das ist aber nicht alles, was da drin steht. Also, sorry. Aber das ist das einzige richtige Problem, oder was? Ja, und die Konzentration auf den Blick ist vielleicht auch, dass man eben, dass man dann andere Probleme aus dem Blick verliert. Das mit dem Sozialen oder so. Andere soziale Probleme. Ja, das sind die Gesichter der Opfer und so, ja, aber wenn die Leute mit... Ja, ja. Wenn die Leute losrennen und so andere Gesichter, die auch ja, was war das? Chemnitz und so, ne, wo man da irgendwelche, wo man da probiert hat, Politik zu machen mit irgendwelchen Opfern. Da habt ihr dann euer Bestes getan, um das ganze Ding umzudrehen, ne? Und das ist ja auch nicht in Ordnung. Also nur weil was passiert ist, heißt es ja nicht, dass jetzt die Opfer irgendwie der Beweis dafür sind, dass deine Politik richtig ist. Egal in welche Richtung. Aber hier ist es jetzt Parlamentspoesie, müsst ihr mal gehört haben. Ja, Verfassungsschutzpräsident, der im Publikum sitzt. Hör mal zu. Strukturen eben schweigen, die das teilweise begünstigen. Und diesen Verfassungsschutzbericht zu lesen, der ja in so einem ganz nüchternen Ton geschrieben ist, aber eben einfach solche Abgründe und so schreckliche Sachen beinhaltet, das irgendwie zusammenzubringen, diese Diskrepanz, das habe ich versucht sprachlich in dem Text. Ja, weil es einen immer wieder erschüttert, aber ich finde, durch die Sprache, in der eben diese Berichte verfasst sind, rückt es auch ganz weit in den Hintergrund, der wird ganz ungreifbar auf eine Art, dadurch, dass es da so nüchtern mit Zahlen aufgereiht ist. Also das war mein persönlicher Leseeindruck einfach. Ja, mir ist das ja, zu nüchtern. Ich hätte gern, dass die rechte Gewalt so richtig schön aufrührerisch dargestellt wird. Also wenn man was verstehen will, ist es schon besser, wenn man seine Gefühle erstmal raushält, ne, eigentlich. Es ist ja schrecklich, dass in einem Behördenbericht etwas sachlich dargestellt wird. Da werden nackte Zahlen präsentiert, ohne Haltung. Ja, und das habe ich probiert mit Bildern und mit Inhalt zu füllen und den Geschichten, die dahinter stehen. Und du hast es uns greifbar gemacht. So kann man es, glaube ich, sagen, diesen nüchternen Text, den ich natürlich auch gelesen habe. Das macht die mit ihrer Hand. Wer steht denn so? Wer hält denn so ein Mikrofon? Und dieser Bill Gates Gedächtnisponcho da, nee, nicht Bill Gates, hier Steve Jobs Gedächtnisponcho. Dieses, ich bin Künstlerin, guckt her, ich bin Künstlerin, ich bin eine ganz besondere Blume in Gottes Garten. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, Predigt halt, ne? Die sieht aus wie die Terranos-Frau, nach Dominik. Mal, wenn er wieder herauskommt, anders lesen werde, mit dem Ton und mit der Sprache von Rosa. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn das die Terranos-Frau vorlesen würde, würde das auch anders klingen. Verbrannte Körper. Alle Taten werden nur einmal gezählt. Tja, das war also Rosa, meine Damen und Herren. Wer war das, Rose? Das war die Gewinnerin des großen Preises, oder was? Ja, dann haben wir noch einen Herrn. Das muss nur scheiße gewesen sein. Kam noch ein Herr, okay. Dann kam noch so jemand, diese Dame hier. Dreimal dürft ihr raten, ob die jetzt eine Liberale ist oder was so ihre. Also Kapitalisten sind immer noch im Adidas-Trikot oder so. Ne? Wahrscheinlich, ja. Ich hätte gesagt, aus Russland vielleicht. Sie wollten sie so erst nicht reinlassen in den Bundestag, weil ihr Künstlername nicht in ihrem Ausweis drinsteht. Und zum Schluss. War falsch. Zum Schluss gab es noch diese Dame hier. Das ist leider nicht Sarah Delaney. Auch wenn sie so ein bisschen so aussieht. Sonst hätte sie ein großes Käserad mit auf der Bühne. Na, wahrscheinlich, ja. Ja, Parlamentspoesie, meine Damen und Herren. Nein, doch. Oh. Tja, eine andere Art der Parlamentspoesie. Hier geht es mal wieder um Jan Böhmermann. Ja, worum geht es im Endeffekt? Er hat jetzt im Endeffekt eine Sendung gemacht über das Thema, was war Satanismus? Ja, glaube ich. Ne? Erfahrung mit satanistischen Clubs und dass das ja alles Blödsinn wäre. Und da hat er im Endeffekt einen Mitarbeiter in eine Hilfegruppe, in eine psychologische Hilfegruppe entsandt, der dort dann quasi Material gesammelt hat für die Sendung. Und das ist nicht nur wegen, also da geht es um Patienten von psychologischer Betreuung in einer besonderen Situation im Zusammenhang mit dieser ganzen Sektenangelegenheit. Und diese Patienten, die genießen halt nicht nur besonderen Patientenschutz, sondern halt, weil die halt auch so Sektenaussteiger sind, nochmal einen gesonderten rechtlichen Schutz. Und der Mitarbeiter selber, der undercover da war, ist selber zu den Behörden gegangen und hat alles quasi gesagt, hier, dies und das habe ich gemacht und ich glaube, das war falsch, dass ich das gemacht habe. Und das Ganze ist 2 Tage vor der Ausstrahlung quasi gelaufen und die Behörden haben sich auch an ZDF gewandt und ZDF hat gesagt, so ja, wir werden den Böhmermann darauf hinweisen, aber wir können da selber keinen Einfluss drauf nehmen, weil ihm vertragliche Freiheit zugesichert ist, was er veröffentlichen darf und was nicht. Was jetzt dazu geführt hat, dass diese Sendung veröffentlicht wurde und der Staatsschutz gegen Böhmermann ermittelt, wie auch die Polizei, wegen dem besonderen Schutzverhältnis, was diese Aussteigerleute dort genießen unter dem Gesetz. Ja, er macht schöne Sachen, gute Sachen, ne? Narrenfreiheit. Aber hätte er sich nicht einfach mit Sektenschutzmittel einreiben können? Ja, und hier haben wir ein Gespräch von Herrn Lanz und Herrn Precht, wo es um Herrn Böhmermann geht. Und wir können nicht die Nazi-Grenze 1 Zentimeter rechts von der Mitte anfangen lassen. Ja, und häufig habe ich in der Öffentlichkeit dieses Gefühl. Also für Jan Böhmermann ist ja jeder, der rechts von der SPD steht, irgendwie ganz schnell unter Nazi-Verdacht. Und wenn wir so kollektiv alle Leute, die irgendein rechtes Gedankengut haben, direkt als Nazis brandmarken, dann nehmen wir natürlich dem Nazi-Begriff ja die Schärfe. Mhm. Ja, wir schaffen ein riesiges Monstrum, nebulöses Monstrum, wer dann alles ein Nazi ist und so weiter. Und das führt dann dazu, dass wir wahre Nazis nicht mehr von ganz normalen Rechten unterscheiden können. Ich meine, dieser inflationäre Gebrauch des Begriffs Nazi, ne? Ja, das schlimm. Ja, also ich das letzte Mal richtig übel aufgestoßen ist es mir, muss ich wirklich mal in der Deutlichkeit sagen, als plötzlich die CDU, Friedrich Merz, es waren dann plötzlich auch Nazis mit Substanz. Mhm. Zitat Jan Böhmermann. Ja, furchtbar. Dachte, wie kann man sowas sagen? Und das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Du frag ihn mal, wenn du ihn beim nächsten Mal triffst. Du hast ja schon mal mit ihm diskutiert. Also ich finde das unsäglich. Lass es uns diskutieren nennen. Ja. Nein, aber aber ich finde das völlig unsäglich. Also abgesehen mal von der moralischen Selbstgerechtigkeit, dass Jan Böhmermann entscheidet, wer in Deutschland Nazi ist und wer nicht. Ja, und hier mit holzhackerischer Sicherheit sich zutraut, Urteile zu fällen. Also finde ich schon wirklich schlimm. Also es gibt Stufen des angemaßten Moralismus, die einfach nicht gesund sind für die öffentliche Debatte. Heute haben wir politische Comedians, was ja Jan Böhmermann ist. Ja, er erzählt ja nicht einfach, kein Conferencier, ein politischer Comedian. Und was machen die? Die brandmarken alles, was nicht im Mainstream liegt. Mhm. Also genau umgekehrt. Sie sind jetzt nicht sozusagen das Korrektiv, ja, das also das, was sowieso alle denken, ja mal in Frage stellt und überlegt, ist das so, sondern Sie sind das, die es bestätigen und die alle, die es wagen, den Mainstream in Frage zu stellen, Caroline Kebekus gehört da wunderbar auch dazu, das sind die, die also was sagen, den gerade herrschenden Mehrheitsdiskurs, da wo ich nenne das ja immer der Cursor des gefühlten Anstandes ist, ja, der wird von den Comedians nicht in Frage gestellt, der wird immer verteidigt. Das heißt also, sie haben so eine herrschaftsstabilisierende Funktion inzwischen übernommen. Ja, Abweichler, ja, durch, den Kakao, Abweichler durch den Kakao zu sind. Leute, die sich getraut haben, mal eine andere Meinung vorzubringen oder von der augenblicklichen Mehrheitsmeinung irgendwo abzuweichen, die werden lächerlich gemacht mit zum Teil auf drastische Art und Weise. Ja, anders kann man die Situation ja auch nicht mehr interpretieren. Ne? Denkt an die ganzen Kabarettisten, die deswegen aufgehört haben oder die gecancelt worden sind. Ja, nur ist, ne, Dieter Nuhr ist ja der Einzige, der in Anführungszeichen recht sein darf im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Alle anderen wurden weggepauzt. Und ja, das, was sie vorher gesagt haben, auch relativ offensichtlich. Ne? Macht sie mir nicht eindeutig sympathischer, aber... Ja, gut, ich meine, die haben selber auch, die haben selber, genau wie die Comedians, was sie gerade kritisiert haben, haben sie selber auch eine Gatekeeper-Funktion in den Medien. Ne, gerade der Markus Lanz. Precht ist ja eher ein Kommentator, aber der Lanz mit seiner Sendung hat auch eine sehr starke Gatekeeper-Funktion und ja, arbeitet selber auch aktiv an politischen Kampagnen mit. Ja, aber die nicht Frage an allen, aber an manchen schon. Ne? Aber die Frage wenigstens nicht immer an allen. Ne? Und wenigstens redet er nicht den Leuten einfach nach dem Mund, weil es, wenn er nicht selber was davon hat. So. Wenigstens das. Ja, Dieter Dehm, ja, der war, habe ich bei Schuler gesehen, diese Talkshow, die habe ich mir mal angeguckt, da war der als Gast. Ah, okay. Das ja, ist ja auch, glaube ich, ein News-Format. Ne? Ich habe immer diese anderen Talkshow von News gesehen. Und da hat er sich aber über Hubertus Knabe aufgeregt, dass der größte Lügner überhaupt wäre oder so. Ja, und stimmt, das haben wir, aber ja, ach, keine Ahnung. Und deswegen durfte sich hier der Herr Knabe nochmal dazu äußern und zitiert hier aus der Stasi-Unterlage, die es über Herrn Dehm gibt und sagt halt, dass da also er über diesen Herrn Biermann, den Musiker aus der DDR, der ausgebürgert wurde und dessen Manager er dann war im Westen, dass er da also Berichte angefertigt hat und auch irgendwie dafür gesorgt hat, dass der halt vor den gewünschten Leuten dann nur auftritt oder so. Und ja, also das sei halt klar, ne? Also da gibt's Unterlagen drüber und deswegen, wenn der Dehm das abstreitet, dann ist nicht der Knabe hier der Lügner. Ne? Das ist auch schon so lange her, da kann er sich gar nicht dran erinnern. Das war ja auch sein Bruder. Also, wahrscheinlich, ja. Tja, Dieter Dehm, keine Ahnung. Meine Meinung von dem ist, der ist einfach ein tüchtiger Geschäftemacher, der mit jedem System, in dem er lebt, klarkommt. Ne? Ja, so. Und der will ja einen schönen Sozialismus, hat er dann dieser Runde ja auch immer gesagt. Ja, ja. Aber ist er ein sehr erfolgreicher Unternehmer, kann man ja nicht sagen, im Musikbusiness. Ne? Mhm. Ja. Opposition stellt Innenministerin schlechtes Zeugnis aus. Ach, hat die Rechtschreibung nicht gepackt. Ach nee, Quatsch, da war doch irgendwas. Genau. Ach ja, die hatte einen Termin, einen Wahlkampftermin. Und der hat sich überschnitten mit so einer Anhörung, wo sie vorgeladen wurde. Und da musste sie natürlich Prioritäten setzen, ne? Weil das Herz schlägt für Hessen. Ne, Mars, das hörst du sicher gerne, dass sie sich so für dich ins Zeug legt. Mhm. Die wird nicht Ministerpräsidentin und dann wird die bei uns kleben bleiben als Innenministerin, weil Politiker heute keinen Anstand mehr haben. Ja, ist halt sowieso die Frage, was das Ganze soll. Ne? Ob sie sich davon erhoffen, dass die irgendwie, weil ihr Name bekannt ist, dann irgendwie, also in diesem Fall halt wirklich wegen dem Namen nur dann irgendwie gewählt wird oder mehr gewählt wird oder so. Und es dann im Endeffekt egal ist, ob sie dann da Ministerpräsidentin wird, sondern das einfach nur eine Möglichkeit ist, halt mehr Stimmen zu bekommen und irgendwie den die Anzahl in der Opposition dann zu erhöhen oder so, man weiß es nicht. Aber ja, das war ja auf jeden Fall eine ziemlich heftige Geschichte und was sich ja auch jetzt diese Enthüllung, die es da jetzt auch gegeben hat, dass sie ja den Schönbohm, also zumindest ihr Büro, den wohl aktiv abgesägt hat halt auch. Nämlich, also das hat der Reichert ja gezeigt, der hat es irgendwie ja googelt, dass ihr Mitarbeiter, ein Mitarbeiter bei ihr, der ist irgendwie so ein Hip-Hop-Typ. Und ich mich auch wieder frage, warum holt man sich irgendwie so einen Mitarbeiter von der Ministerin? Und der wiederum ist befreundet mit einer von den Autoren von Böhmermann, die auch so eine Hip-Hopperin ist, politische Hip-Hopperin. Und die natürlich auch. So sind die Texte aber auch mittlerweile. Die Tatsache, dass die irgendwie miteinander verbandelt sind, hat sich gezeigt über diesen Kosmos-Podcast vom Öffentlich-Rechtlichen, wo wiederum dieser Vassili Golot hier, einer der Initiatoren davon ist. Und das ist der, der jetzt wieder mit Ukraine-Berichterstattung irgendwie von allen so gelobt wird. Und das hatte ich ja schon mal erzählt, mit dem hatte ich ja schon mal eine Erfahrung, eine persönliche, bei dieser Journalistenveranstaltung in Hannover, bei der ich mal war, wo er ja nicht so richtig zufrieden war mit den Sachen, die ich ihm da erzählt hatte und wo er ja sich so beschwert hat, dass man irgendwie darauf kommt, ihn zu benutzen für eine Berichterstattung damals über die Krim, weil er ja Russisch sprechen kann. Da hat er sich ja tierisch drüber beschwert. Das wäre ja so gemein irgendwie, so eine Art Typecasting irgendwie, dass man ihn dafür nimmt. Und nicht, dass es einfach nur naheliegend ist, wenn jemand Russisch sprechen kann, dass er vielleicht dafür geeignet ist. Na, und das jetzt wird er irgendwie von Paul Ronsheimer und allen möglichen Leuten irgendwie gelobt, dass er so tolle Ukraine-Berichterstattung macht. Ja, das ist alles so ein komisches Netz von progressiven Journalisten da irgendwie. Fand ich nett. Und die haben ja quasi diese Geschichte dann dabei Böhmermann kolportiert, dass der das dann machen konnte. Und sie dann hinterher sagen konnten, so, ja, jetzt habe ich kein Vertrauen mehr in den, weil ja dann die Öffentlichkeit irgendwie sagt, du hast ja beim Böhmermann irgendwie, habe ich ja gesehen, dass der irgendwie nicht so gut ist. Und deswegen trauen dem die Leute ja jetzt nicht mehr. Und dann kann ich den ja nicht als Chef jetzt lassen von dieser Behörde. Und deswegen muss ich den da jetzt entlassen. Also, total komisch. Aber wir können uns ja mal anhören, was Frau Faeser hier im Bundestag jetzt vergangene Woche erzählt hat. Ein etwas größeres Vorhaben zu sein. Kollegen, nehmen Sie bitte Platz. Gefunden die Bundesregierung, die Bundesministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, Damen und Herren Abgeordnete, wir fangen mal mit nüchternen Zahlen an, aber ich kann versprechen, es wird noch sehr konkret und sicherlich auch lebendig. Der Haushaltsentwurf 2024 sieht für den Einzelplan des Bundesinnenministeriums insgesamt rund 12,9 Milliarden Euro vor. Damit halten wir das Volumen im Vergleich zum aktuellen Etat quasi vollständig, denn es sind 13,1 Milliarden trotz der angespannten Haushaltslage. Und das bedeutet vor allen Dingen eins, die Sicherheit und der Zusammenhalt unseres Landes bleiben gesichert, auch in Zeiten knapper Mittel, meine Damen und Herren. Waren die Mittel nicht gestiegen? Unsere innere Sicherheit hat für mich als Bundesinnenministerin höchste Priorität in schwierigen Zeiten wie diesen umso mehr. Denn für Sicherheit zu sorgen, ist das Grundversprechen des Staates, und zwar für alle, unabhängig davon, wo jemand wohnt, wie viel Geld er hat, wo er geboren ist oder wen er liebt. Sicherheit ist aus meiner Sicht eine Gerechtigkeit. Ja, dann versagt ihr kläglich, würde ich mal sagen. Ich sage nur Schwimmbad. Na, also wie viele Millionäre gehen wohl ins öffentliche Schwimmbad? Stichwort Sicherheit und egal, wo die Leute herkommen. Sicherheitsfrage. Deshalb entfällt auch mehr als die Hälfte des BMI-Budgets auf den Sicherheitsbereich. Der Einzelplan sieht allein dafür einen Ansatz von rund 6,5 Milliarden Euro vor. Etwa 2/3 davon setzen wir für die Bundespolizei ein, rund 4,3 Milliarden Euro. Die Mittel für die Bundespolizei liegen damit sogar über dem Ansatz für das laufende Jahr. Wir stärken sie außerdem mit 1.000 zusätzlichen Stellen, meine Damen und Herren. Und das ist auch gut so. Unsere Sicherheitsbehörden sind damit gut aufgestellt, jetzt und in Zukunft. Sie schützen unsere Bürgerinnen und Bürger vor Kriminalität und Gewalt. Sie schützen unseren Staat und unsere Demokratie vor Extremismus. Ihnen gebührt mein Respekt, unser aller Respekt. Und ich danke denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Bundespolizei, vom BKA, vom Verfassungsschutz für ihre alltägliche Arbeit. Sie leisten Großartiges für die Sicherheit in unserem Land. Meine Damen und Herren, die aktuelle Flüchtlingssituation beschäftigt uns auf allen staatlichen Ebenen. Wir wollen Schutzbedürftigen helfen. Wir wollen die Integration der Menschen unterstützen, die in unser Land kommen. Dafür stehen dem BMI im nächsten Jahr rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind über 15% des Gesamthaushaltes des BMI und zu 100% eine sinnvolle Investition in die Zukunft unseres modernen Einwanderungsgesellschaft. Zu 100%. Ist das nicht schön? Endlich, das Geld zu 100% richtig ausgegeben und kommt nur da an, wo es hin soll. Man bringt nur. Das ist super, oder? Toll. Ja, und wenn man fragt, ne, wo es hin soll. Hoffentlich kann sie das in Hessen auch machen. Denn das ist Deutschland, meine Damen und Herren, und das ist auch gut so. Besonders die Integrationsmaßnahmen stärken wir weiter. Wir fördern damit unser Miteinander in Deutschland und wir setzen ein klares Zeichen. Diese Bundesregierung biedert sich nicht bei populistischen Hasspredigern an. Ach nicht. Diese Bundesregierung investiert in Vielfalt, Zusammenhalt und in die Zukunft. Ja, nee, das, die fordert jetzt den Zusammenhalt, ihr scheiß populistischen Hasspredigen. Echt blöd, geht Zusammenhalt hier. Bin das heute oder nicht? So nicht war. Ihr also. Blinddärme. Zukunft. Meine Damen und Herren, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns bitter bewusst gemacht, dass wir einen leistungsfähigen Bevölkerungsschutz brauchen. Dafür sind im Regierungsentwurf rund 550 Millionen Euro veranschlagt. Für das Technische Hilfswerk, insbesondere die THW-Ortsverbände, für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, für das Sirenenprogramm, das wir auf jeden Fall weiter fortführen wollen. Außerdem investieren wir weiter in das Projekt Labor 5000. In seinen mobilen Modulen können wir Notlagen bis zu 5000 Menschen unterbringen. Wir wappnen uns damit stärker gegen Krisen und Klimafolgen und machen unser Land widerstandsfähiger, übrigens auch, wenn es um die Widerstandsfähigkeit im Cyberraum geht. Und an dieser Stelle... Sind wir mal Wohnungen bauen oder so? Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, ein Wort an Sie, werte Damen und Herren der Opposition. Ja, es stimmt leider, in diesem Haushalt geht es viel ums Sparen. Was wir uns aber vor allen Dingen sparen sollten, ist Theaterdonner. Ich verstehe ja, dass Sie an den kommenden Wochen alles tun werden, um mich mit Dreck zu bewerfen. Ich kann Ihnen aber sagen, liebe Union, ich mache meine Arbeit. Und anders als Ihnen, meine Damen und Herren von der Union, ist mir die Cybersicherheit wichtig in diesem Land. Cybersicherheit, ist das nicht sowas wie eine künstliche Sicherheit oder so? Das ist das, was der Typ macht. Kybernetisch nicht, ne? Cybersicherheit ist ja das, was der Schönbohm als Experte sicherstellen sollte. Deswegen hat sie ihn ja gefeuert. Also nicht deswegen, aber vielleicht deswegen, wer weiß. Weil er Ahnung von seinem Doktor hat. Denn ich habe das das BSI angesichts der aktuellen Bedrohung gestärkt und das werde ich auch weiter tun. Dafür war eine Neuaufstellung an der Spitze notwendig. Ach so. Jetzt steht eine international hervorragend renommierte IT-Sicherheitsexpertin an der Spitze des BSI. Und Herr Schönbohm ist seit Beginn dieses Jahres schon Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Ja, wo sie ihn mal eben 3 Stufen raufgeschubst haben, ne? Tja, da habt ihr es, Leute. Jetzt ist eine Strong Woman endlich. International renovierte Strong Woman. Wer ist denn das? Die genießt auch das volle Vertrauen von ihr. Deswegen wurde der Beschäftigungsvertrag so abgeändert, dass sowas wie mit dem Schönbohm gar nicht mehr passieren kann. Nee. Weil jetzt ist es so, dass der Posten vom BSI-Chef jederzeit neu vergeben werden kann, sobald das Ministerium der Person das Vertrauen entzieht. Genau. Da also es braucht jetzt gar keinen Grund mehr. So viel zu vollem Vertrauen in die neue Dame, ne? Ja. Mhm. Naja, dass es jetzt vor allem eine politische Posten ist, ne? Und kein wie heißt es immer, kein Beamten-Ding quasi. Ja. Mhm. Das war aber auch, dass er irgendwie ein CDU-Mann ist oder so. Also der Schönbohm. Und da müssen wir dann wieder Leute ansetzen. Der war der, sagen wir es mal so, der war der qualifizierteste, der auch Interesse an dem Posten gezeigt hatte. So. Ne? Mhm. Klar gibt es Leute, die fachkompetenter waren als der, aber inwieweit politische Positionen angehen, war der schon fachkompetent für das, was er gemacht hat. Ja klar, aber die neue Regierung schmeißt immer das Schwarzes raus, ne? Und Schwarzen raus. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine gewisse Claudia Plattner und die an der Technischen Universität Darmstadt und an der Tulane University in den USA ausgewählte Mathematikerin ist seit fast 2 Jahren im IT, zwei Jahrzehnten im IT-Bereich tätig. Seit Mitte 2021 war Claudia Plattner Generalsekretärin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank, Klammern EZB, in Frankfurt und damit bei der EZB und den Eurosystem, europäische Systeme der Zentralbanken für die Cybersicherheit, Steuerung aller Digitalisierungsprozesse. Ja, hier digitaler Euro wahrscheinlich. So wie ja, Plattner ist auch ein Name im Softwarebereich, ne? Strategische Fragen verantwortlich. Oder? Plattner, SAP? Ist eine Tochter oder was von denen? Ja. Keine Ahnung. Und dann leitete sie den Bereich, der für die Digitalisierung und Modernisierung bei internen IT-Systemen der Deutschen Bahn verantwortlich ist. Also funktioniert alles bestens bei der Deutschen Bahn. Ja. Er hat selbst ein Disziplinarverfahren gegen sich beantragt. Diese Prüfung meines Ministeriums war gründlich und das musste sie auch sein. Und um auch da. Ja, und was hat sie rausgekriegt, dass nichts passiert ist, aber sie halt ihr Vertrauen entzogen hat und das war wegen Böhmermann und Böhmermann hat er selbst orchestriert, mit anderen Worten, das ist ein richtig abgekatertes Spiel und das ist was, wo sich Anne Will heute Abend mal mit beschäftigen sollte und nicht mit Hubert Aiwanger und Marina Weißband. Das jetzt ohne jeden Zweifel klar zu sagen, dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden. Diese ja, und das ist ja quasi verkehrt, zumindest haben ihre, das Schriftstück ist ja jetzt auch da, dass ihre Lakaien da irgendwie 2-mal nachgefragt haben und dann außerhalb des Dienstweges irgendwelches Kompromat über den Herrn an sie da durchspielen sollte, quasi als ausgedruckten Zettel, damit es keinen elektronischen Weg da irgendwie gibt. Hört sich überhaupt nicht nach geheimdienstlichen Methoden an. Ja, gar nicht. Diese Behauptung ist völliger Unsinn, meine Damen und Herren. Und das Kackfrech, wie sie sich so äußert, ist unverschämt. Und das wissen Sie auch ganz genau, weil diese und andere Fragen mehrfach schon beantwortet wurden. Trotzdem behaupten Sie öffentlich das Gegenteil. Daher, meine Damen und Herren, bleiben Sie bei den Fakten und überlassen Sie es doch der CDU in Hessen, Wahlkampf zu führen. Das müssen Sie nicht machen. Frau Ministerin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu aus der Unionsfraktion? Nein, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, Diese Debatte gibt mir die Möglichkeit, noch etwas anderes klarzustellen. In den vergangenen Monaten war viel von den wichtigen Digitalisierungsprojekten des BMI die Rede. Auch dafür haben wir im Haushaltsentwurf 2024 Vorsorge getroffen. Mit 681 Millionen Euro für Digitalisierungsmaßnahmen zusätzlich stehen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes aus den Vorjahren noch erhebliche Konjunkturmittel zur Verfügung. Diese Gelder werden wir in 2024 klug einsetzen, um die Digitalisierung unseres Landes weiter voranzubringen. Wenn wir eine moderne, bürgernahe, leistungsfähige Verwaltung wollen, für ein modernes, leistungsfähiges Land und seine Menschen, um ihnen das Leben leichter zu machen. Meine bla, bla, bla. Ja, komm, was ist denn bei den modernen? Meine Damen und Herren, für die Bereiche Heimat und Sport ist im Haushaltsentwurf ein Budget von 640 Millionen Euro eingeplant. Davon alleine 280 Millionen für den Sport, für die Fußball-Europameisterschaft, auf die wir uns im kommenden Jahr, glaube ich, alle freuen, für die Spitzensportförderung, für den Kampf gegen Doping und das Präventionsprogramm Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport. Ich füge hinzu, die Ansprechstelle Safe Sport, ein wichtiger und guter Schritt. Darüber Safe Sport. Sport, das ey. Ist ganz wichtig, ja, ja. Und vor allem, ohne Verletzung aber nicht, ne? Man hat ja auch noch nie gehört, dass es bei irgendwelchen Fanstrukturen oder so Linksextreme gibt, ne? Das ist vollkommen ausgeschlossen. Es gibt nur Rechtsextreme. Geht auf thatsafesport.net. Darüber hinaus. Darüber hinaus investieren wir direkt in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, in die Zivilgesellschaft, in das Ehrenamt. Bla, bla, bla, bla, bla. Ey, Geld in der Zivilgesellschaft, wem hilft das denn? Noch nicht den Leuten. Doch, das hilft den Leuten, also den Leuten, die Frau Faeser mag. Ja, ja. Die macht jetzt was gegen Extremismus und die anderen machen was gegen Extremismus. Also wenn jetzt nach dieser Regierung eigentlich noch Extremismus im Land herrscht, dann weiß ich auch nicht. Ach, haben wir das ganze Geld für nichts ausgegeben. Dann kann man die vielleicht nicht einfach so vertreiben oder verrechnen. Richtige Umerziehung ist noch nie versucht worden. Sie sind überlebenswichtig für unsere Demokratie gerade dieser Tage. Genauso wichtig wie das Geld, was wir in die politische Bildung investieren. Sie liegt mir besonders am Herzen, weil sie Bürgerinnen und Bürger motiviert, sich zu engagieren, weil sie hilft, Falschinformationen zu... Weil sie Falschinformationen verbreitet und die Leute aufstachelt. Gerade mit diesem Say My Name und diesem ganzen Bullshit. Also, Bundeszentrale für politische Bildung. Was mit dem Say My Name? War doch Beyoncé, oder? Nicht die Faeser. Nee, ich glaube, so hieß es doch, dieser Instagram-Kanal von der BP. Ja. Das ist Hülsen. War das vielleicht Say Her Name? Hm. Ich guck mal nach, aber ich glaube, es war Say My Name. Say Their Name, sagt er. Ist da noch eine interessante Gegenrede? Say My Name. Say My Name. So heißt das Ding. Say my name, yeah, yeah. Ja, wahrscheinlich. So sind wir hierher gekommen. ...zu erkennen und Propaganda zu durchschauen, weil sie ein scharfes Schwert ist. Ja, Propaganda zu präsentieren, wo er eher... Weil sie ein scharfes Pferd ist. Weil sie ein totes Pferd ist. Im Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus, meine Damen und Herren. Ja, vor allen Dingen im Kampf gegen Liberalismus. Ne, das ist vor allen Dingen das, was die machen. Und deshalb die letzte Klarstellung. Zunächst einmal liegt der Haushaltsansatz der BPB bereits im Entwurf 2 Millionen höher als im Finanzplan. Von Kürzung kann also an dieser Stelle keine Rede sein. Außerdem haben wir sichergestellt, dass alle zusätzlichen Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie weitergehen können, indem wir verantwortungsvoll umgeschichtet haben. Dennoch, als die BPB einfach Bücher von Stokowski und Co. genommen hat und die als zusätzliche Auflage von der BPB für kleines Geld oder verschenkt sogar rausgebracht hat, Dafür gehen die 2 Millionen mehr dann wahrscheinlich auch drauf. So wird die Demokratie gerettet und der Planet und alle. Mit Stokowski-Büchern. Indem wir Ausgabenreste klug nutzen bei den Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie gegen Rechtsextremismus, Desinformation und Verschwörungsdenken, gibt es keinerlei Abstriche, meine Damen und Herren. Wir müssen das Denken ausrotten. Das Verschwörungsdenken wird jetzt bekämpft. Nie mehr falsches Denken. Leute, ist das nicht gut? Das brennen die dir mit so einem Laser raus dann. Bzzzt. Dieser Regierungsentwurf erlaubt es uns, mit voller Kraft dieser Bundesregierung in der Innenpolitik voranzugehen. Sicherheit und Teilhabe für alle, einen leistungsfähigen, aber auch bürgernahen Staat und eine lebendige und vor allen Dingen wehrhafte Demokratie. Mein Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit geht an alle Haushaltsberichterstatter im Haushaltsausschuss, besonders aber an Jamila Schäfer, an Dr. Thorsten Lieb und natürlich an Martin Gerster. Aber ich darf mich auch bei Herrn Dr. Berghegger herzlich und Frau Büger für das wirklich. Ja, Jamila Schäfer zur Erinnerung, das ist die Dame, die meinte, dass man in seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen kann. So eine 20-something-Grüne. Faire Verhalten und Herrn Hahn bedanken. Für den Haushalt des BMIs würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn an dieser Stelle unterstützen würden. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit mit den Parlamentariern. Der Abgeordnete de Vries. Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Bundesinnenministerin, wir haben inzwischen dreimal Sie gebeten, zu den gravierenden Vorwürfen, die im Raum stehen, Aufklärung zu sorgen und um Rede und Antwort gebeten. Diese Möglichkeit haben Sie dreimal ausgeschlagen. Sie haben heute dazu im Parlament selber Stellung genommen und dann aber die Möglichkeit verweigert, dazu eine Frage zu stellen. Frau Ministerin, das ist nicht nur in hohem Maße unsouverän, das ist eine grobe Missachtung des Parlaments, wie Sie hier auftreten an dieser Stelle. Es ist alleine an Ihnen, die Dinge aus dem Raum zu räumen. Sie hätten Dienstag in den Ausschuss kommen können und alles wäre klar gewesen. Wenn Vorwürfe im Raum stehen bleiben, dann ist das alleine die Folge Ihres Handelns und Ihrer Verweigerung. Das will ich an der Stelle ganz klar sagen. Und ich will auch festhalten, das, was dort passiert ist, mit Herrn Schönbohm von Ihrer Seite, ist nicht nur politisch, sondern auch persönlich in hohem Maße unanständig. Einen leitenden Beamten. Herr Abgeordneter, darf ich nur darauf hinweisen, dass auch die nächste Rede ja von der CDU-CSU gehalten wird. Deshalb bitte ich Sie, sich kurz zu halten. Einem Mitarbeiter von seinen Aufgaben zu entbinden, ihm zu verweigern, sich öffentlich zu äußern und die Einleitung eines Disziplinarverfahrens zu verweigern, ist in hohem Maße unanständig. Aus unserer Sicht haben Sie Ihre Fürsorgepflicht als Dienstherrin verletzt. Und letzter Punkt an der Stelle, weil Sie das heute auch gesagt haben. Es steht nicht der Verdacht im Raum, dass nachrichtendienstliche Maßnahmen eingeleitet worden sind, sondern Sie haben, nachdem ein Ihnen sehr nahestehender Mitarbeiter... Herr Abgeordneter, die 2 Minuten sind jetzt sogar schon vergangen. Also Sie müssen das jetzt auch nicht ausnutzen. Alles gesagt hat, dass es keine Belege gibt, haben Sie erneut eine Erkenntnisanfrage an den Verfassungsschutz einleiten wollen. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss. Aus unserer Sicht ist das eine Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, die beispiellos ist in Deutschland. Vielen Dank. Ja. Bleiben Sie bitte stehen, Herr Abgeordneter. Abgeordneter de Vries, ich habe Ihre Frage zwar nicht vernommen, aber ich werde mich selbstverständlich Das muss ja auch nicht, das war ja keine Zwischenfrage. Auch sehr gerne äußern. Ich habe das Notwendige gerade dazu gesagt und ich wiederhole noch einmal, es gab von mir keinerlei nachrichtendienstliche Abfragen, keinerlei. Und um das auch ein für alle Mal zu sagen, Sie müssen nicht immer Falsches behaupten. Und ich verweise nochmal darauf, ja, ich weiß, es ist Wahlkampf in Hessen. Überlassen Sie es der CDU, die können das, glaube ich, auch ohne Sie. Jo. Tja, alles ausgeräumt, würde ich sagen. Ne? Alle Unklarheiten beseitigt. Ja. Sie hat nichts falsch gemacht. Genau. Das hier ist Nancy, sie ist Innenministerin. Was soll sie in Hessen? Das macht keinen Sinn. Schwänzt die Faeser. Ja, der Punkt ist halt der, dass es ja zu dem parlamentarischen zur parlamentarischen Geschäftsordnung gehört, dass die Fraktionen halt Untersuchungsausschüsse einberufen können und dann können Parlamentarier halt auch vor diese Ausschüsse zitiert werden und die müssen dann eigentlich theoretisch auch erscheinen. Jetzt ist es ja so gewesen, dass in einem Fall die Dame nicht erschienen ist und sich krank gemeldet hat, obwohl sie zeitgleich einen anderen Termin wahrgenommen hat. Wurde ja auch gerügt, aber hat ja keinerlei Konsequenz anscheinend. Und beim zweiten Termin hat sie sich halt von einer Stellvertreterin vertreten lassen, wo sie hätte auch persönlich hätte erscheinen müssen. Und ich weiß jetzt nicht, ob da nochmal ein dritter Termin angesagt wurde oder ob das jetzt mit dieser Aussprache im Bundestag erledigt wird. Aber ich meine, sie hatte einfach ganz abseits, was da mit dem Schönbogen passiert ist, auch den parlamentarischen Weg nicht richtig eingehalten. Die ganze Sache mit Böhmermann, also es wird im Endeffekt alles keine großen Konsequenzen haben, ja, weil die Leute, die da wirklich was gegen machen könnten, die werden wohl nichts tun. Man hätte ja jetzt denken können, weil in Hessen Wahlkampf ist und sie da jetzt so eine negative Berichterstattung hat, dass tatsächlich sie abgelöst werden würde, aber ich denke mal nicht, dass das jetzt passieren würde. Ja, gut, das habe ich jetzt nochmal zusammengefasst. Ich denke mal, länger müssen wir über das Thema auch nicht mehr so ganz reden, außer vielleicht nochmal zum Schönbohm. Schönbohm sah sich nicht als verlängerten Arm des Innenministeriums. Er hörte auf den Rat seiner Experten in seiner Behörde. Er vertrat deren Einschätzungen in internen Debatten mit dem Innenministerium und den übrigen Sicherheitsbehörden, wobei es immer wieder zu fachlichen Auseinandersetzungen kam. Das war aus Sicht seiner Kritiker sein Fehler Nummer eins. Ja, also, ne, und er wurde dann ja nach der Böhmermann-Berichterstattung weggeputscht, weil er ja einen toxischen Führungsstil an den Tag gelegt hätte. Achso, ich dachte, deswegen das Vertrauen erschüttert war. Das war ja die richtige Begründung, nicht wahr? Mhm. Uff, rechtsdominierte Medien. Die, wo sind die denn? Wieder? Mario Sixtus schreibt. Ich lese das einfach mal vor, was der Mario Sixtus da auf Twitter geschrieben hat. Wir müssen über den rechten Mainstream sprechen, über die lenkenden, rechtsreaktionären und reichen Eliten und über rechtsdominierte Medien. Denn bizarrerweise wird dieses Land zwar seit Jahren von einem Eintopf aus Rechten, Konservativen, Libertären und rassistischen Kräften regiert, die es aber geschafft haben, das Volk derart zu gaslighten, dass es sich von links beherrscht fühlt. Das, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, wirklich langsam Peak innere Emigration oder so. Der sieht die Realität gar nicht mehr. Der Mario ist so weit draußen. Ja, ich kann es nicht verstehen, wie noch sowas kommt. Zwischen den Galaxien. Ich verstehe es nicht. Also, Ich versuche mal gutmütig zu sein. Ne? Man soll ja nicht so. Ne? Kriegt ja vielleicht langsam Alters. Ja, jammert darüber, dass er seine linke Utopie nicht gekriegt hat. Es ist ja weiterhin so, dass Themen, die wichtig sind, wie Datenschutz, Bürgerrechte, Ausbeutung durch internationale Konzerne, die keine ordentlichen Steuern zahlen, das sind ja alles Themen, die tatsächlich da sind und die nicht wirklich politisch aufgearbeitet werden, weil über andere Themen gesprochen wird. So, aber die Themen, über die gesprochen wird, um von diesen Themen abzulenken, sind ja linker Kulturkampf. Also, ne? an sich müssten wirklich linke Leute auch, was ja manche tun, aufbegehren und sagen, es wird über die richtigen Themen wird nicht gesprochen, sondern nur Nebenkriegsschauplätze und die wahren Skandale, wo halt wirklich Millionen, Milliarden Korruption oder anderen Sachen versickern, die laufen einfach weiter durch. So, und naja. Wir wissen bis heute nicht, wer in Epsteins Büchlein stand. Also meint der Mario Sixus, will er uns sagen, dass die ganze Grüne und SPD ist einfach nur eine Nebelkerze des Großkapitalismus und die sind alle nur auf Profit aus, tatsächlich? Mhm. Und das ganze grüne Programm mit dem Klimawandel und sowas ist nichts außer kapitalistische Günstlingswirtschaft, um irgendwelchen Leuten... Ich glaube, der meinte alle außer denen. Will er uns das etwa sagen? Das ist vielleicht wie in Deus Ex 2, dass das einfach nur so Fronten sind für den gleichen Puppen. Spieler und die Gesellschaft halt mit diesem Puppenspiel zwischen diesen angeblichen Rivalen halt bei Laune gehalten. Ja, also ich glaube, mit dem Puppenspiel vergleicht, ich glaube, er ist halt in dieser 68er hier Kulturmarxismus-Matrix, dass halt allein die Tatsache, dass die Leute halt alle noch zwei Geschlechter besitzen und in Familien leben und so, ja, der Mainstream rechtsradikal ist. Allein schon deswegen. Hm. Ja. Und reaktionär und weil die Leute noch nicht arm sind und noch Dinge besitzen, sind das auch reiche Eliten, so mit Häusern und so, ne? Ich dachte mal, Eliten ist so ein Codewort irgendwie. Da Mario wahrscheinlich nicht. Irgendwie. Hm. Wenn man nicht auf allen Sendern 24-7 irgendwie den Sozialismus einläutet, sind es auch rechtsdominierte Medien halt, ne? Ja, so verstehe ich das auch. Ja, der Mario. It's a me! Hey. Sarah. Das ist schlecht für die AfD, ne? Wenn die jetzt eine Partei gründet. Exklusiv, Wagenknecht gründet ihre eigene Partei. Oder ja, doch, wirklich? Oder doch nicht? Oder was jetzt? Schöner Artikel hinter der Paywall, wo irgendwo ganz am Ende des Textes steht, ja, für Ende des Jahres sind erste Gespräche mit Sympathisanten und Unterstützern geplant, ob man das vielleicht machen könnte. Absolute Clickbait-Headline. Okay. Ne? Und ich habe dann einfach mal ein Interview mit Sarah Wagenknecht mitgebracht aus dem Westfernsehen, wo das halt auch, was ich gerade gesagt habe, auch quasi, ich sage das mal als erstes, obwohl das natürlich die letzte Frage vom Interview war. Dass sie sowohl aufgrund ihrer Popularität als auch aufgrund ihrer politischen Erfahrung gut als Gründerin und Gesicht einer solchen neuen Partei geeignet wären, ist kein Geheimnis. Von welchen Kriterien hängt es ab, ob sie sich zu einem solchen Schritt entschließen? Antwort: Eine Partei kann nicht von einer einzelnen Person aufgebaut werden. Die Organisation einer Partei ist eine ungeheuer komplexe Angelegenheit und Organisation ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber irgendwann müssen sie ja wissen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Ja, sagt die Frau, die gerne einen 5-Jahres-Plan haben will. Genau. Oder ja, da sind noch andere Klopper drin, komme ich noch zu. Aber irgendwann müssen Sie ja wissen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Ich habe immer gesagt, bis spätestens Ende 2023 wird die Entscheidung fallen. So, daraus hat die Bild halt die Schlagzeile gemacht, die ihr vorhin gesehen habt. Ne, so viel erstmal dazu. Und ja, ein Interview im Westfernsehen mit Sarah Wagenknecht, ein gutes Interview, was unter anderem mit der Frage der SED-Vergangenheit direkt mal anfängt. Ne? Sie waren Mitglied der SED. Nach der friedlichen Revolution in der DDR blieben sie in der SED-Nachfolgepartei PDS, die später zur Linkspartei wurde. Blablabla. Antwort. Ich bin 1989 in die SED eingetreten, als viele bereits die Flucht ergriffen. Das war ein Statement gegen Wendehälse. Politisch engagiert habe ich mich erst in den 90ern. Ja, also nur, ne? Also die Leute, die der SED in der DDR, die da geflüchtet sind, das waren für sie Wendehälse. Ja? Lustig. Jo, es lässt tief blicken, ne? Interessant, ja. Robert Hage, ich lese einfach ein paar Sachen vor. Robert Habeck gilt weder als dumm, noch ist ihm sein politischer Erfolg egal. Warum macht Habeck dann ihrer Meinung nach so schlechte Politik? Antwort: Ich kann es mir nur so erklären, dass die Scheuklappen bei dieser Regierung unglaublich eng anliegen. Es gibt offenbar eine ideologische Inzucht bei den Leuten, von denen der Wirtschaftsminister und auch andere Regierungsmitglieder sich beraten lassen. Weiter: Das Personal für die Ministerien stammt aus einem speziellen Milieu, in dem man sich sehr nahe steht und womöglich auch die gleichen wirtschaftlichen Interessen teilt. In dieser Blase entstehen politische Entscheidungen und so fallen sie dann auch aus. Verzeihung. Ja, finde ich eine interessante und richtige Antwort. Also in der Analyse ist sie ja sehr gut, aber in den Lösungsmöglichkeiten, die sie vorschlägt, bin ich halt nicht so ganz bei ihr. Eine Sache, die sie gut analysiert, was ich vorhin auch gesagt habe, die Ampelkoalition befasst sich ständig mit Nebenkriegsschauplätzen. Ihr Denken ist voller Anmaßung. Wir müssen die Menschen erziehen, sonst sind sie böse, rassistisch und transphob, essen das Falsche, fahren die falschen Autos und benutzen gar das generische Maskulinum. Ja, offenbar kann sich niemand von der Ampel mehr vorstellen, dass es Leute gibt, denen ein Elektroauto oder der Bioladen schlicht zu teuer ist. Ja, okay, ich meine, sie selber hat an sich auch andere Ideen, wie sie das Volk erziehen muss, aber das wird jetzt mal nicht hier so erwähnt. So, ist das, was aktuell passiert, für sie ein Kulturkampf oder sind es eher die politisch Rechten, die einen Kulturkampf gegen die liberale Demokratie führen? Sagt sie, ich halte den Begriff Kulturkampf nicht für angemessen. Interessant. Mhm. Weil es ja nicht nur um kulturelle, sondern auch um soziale Probleme geht. Klar, jeder soll reden, wie er will. Wenn jemand das Gendergestotter mitmachen möchte, bitte. Aber diese Sprache ist natürlich auch ein Distinktionsmerkmal, mit dem eine privilegierte Elite sich vom dummen Volk abgrenzt. Ja, wie gesagt, in der Analyse okay. Die Grünen schädigen mit ihrer sogenannten Klimapolitik, die dem Klima gar nichts nützt, unsere Industrie und den Wohlstand von Millionen. Sie treiben die Preise hoch und vergrößern die Armut. Ne, dann redet sie noch, dass Lockdowns nicht gut sind und Zuwanderung Kommunen finanziell überfordert, sagt, Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind nicht notwendig, also die ganzen Sachen, die man so generell kennt. Worüber sie halt nicht redet, ist, was wären denn die zentralen Punkte ihrer Partei? Das kommt jetzt in diesem Interview nicht so vor, aber da hat sie sich ja anderweitig geäußert und das ist halt die schöne, reine kommunistische Lehre, kann man wirklich nicht anders sagen. Ja, im Moment reicht es aber, glaube ich, wenn man sagt, dass man das und das nicht möchte oder dass man die Regierung der Regierung an der Stelle widerspricht, aber man keine eigenen Ziele unbedingt und kann ich eigentlich irgendwas verstehen. Ja, wie gesagt, das ist eine Analyse gut, in eigenen Zielsetzungen nicht so mein Geschmack. Ja, also die Partei, dieses Jahr wird sie nicht mehr sich konstituieren. Ich meine, Leute, die der wohlgesonnen sind und sagen, ja, es wäre gut, wenn so eine Partei da wäre, für die wäre eine Partei, wenn sie dieses Jahr noch gegründet werden müsste, auch nicht so gut, weil es braucht einfach länger, um Strukturen zu etablieren, dass Parteien erfolgreich sein könnten. Ne? Und mal gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Ja, im Moment ist es ja, ich weiß gar nicht, sie ist ja noch in der Linkspartei, aber ein Ausschlussverfahren gegen sie läuft. Oder hat sich da jetzt schon was geändert? Wisst ihr das? Keine Ahnung. Ich denke mal, dass sie es schwer haben werden, ihr da etwas nachzuweisen oder so. Ja, weil, bevor sie eine neue Partei gründen kann, muss sie ja auch austreten. Sie wird heiraten, ne? So richtig im Hinterkopf habe. Das heißt, die alte Frau kündigen, bevor du eine neue holen kannst. Genau, also solange sie noch in der Partei ist, wird sie keine neue Partei gründen können. Das nur so nebenbei. Aber die Bild-Headline war natürlich klasse. Das war richtig, richtig Clickbait. Also da hat die Bild mal wieder ihrem Namen alle Ehre gemacht. Geschichte von uns für uns. Von Helin Dierig. In einem Gespräch mit einigen kurdischen Frauen hörte ich als Teenagerin zum ersten Mal davon, dass das Patriarchat innerhalb der gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich so lange existiert wie ein einziger Wimpernschlag und dass es davor klassenlose Gesellschaften und Gesellschaftsordnungen gegeben hat, die nicht auf Herrschaft und Eigentum gegründet war. Und ich lernte, dass es immer Widerstände gegen patriarchale Strukturen und Ausbeutung gab. Ich erinnere mich daran, wie befreiend diese Erkenntnis für mich und auch andere GenossInnen war, vor allem angesichts dessen, dass der Kapitalismus immer wieder als alternativlose und der menschlichen Natur entsprechende Wirtschaftsordnung dargestellt wird. Oder dass vermittelt wird, dass das Patriarchat schon immer da gewesen und natürlich sei. die Möglichkeit, das Gefühl von Ohnmacht zu durchbrechen, das mit diesen Annahmen einherging, machte Geschichte auf einmal interessant. Woher wussten die Gurdinnen das denn? Sind die so alt gewesen? Oder anders gefragt, wenn ich dir jetzt das Märchen von Schneewittchen erzähle, wirst du dich dann dein Leben lang mit Zwergen befassen? Also, es ist halt mehr so gefühltes Wissen, ne? Musst du verstehen. Muss man wissen. Zumal die Geschichten von kolonisierten Völkern, von ArbeiterInnen, von Frauen und von queeren Menschen in vielen dieser Sachbücher sowieso kaum oder nur oberflächlich auftauchen. Ich begann Geschichte auch in den Decktattoos älterer kurdischer Frauen zu sehen oder in den alevitischen Deis-Gesängen und den Tänzen, Stickereien und Erzählungen. Ob Stonewall, Rojava, Pariser Kommune oder die unzähligen Arbeiter-Innenkämpfe und antikolonialen Widerstände der letzten Jahrhunderte, die Befreiungskämpfe von heute, leben auch von den Aufständen von gestern. Uns an sie zu erinnern, sie festzuhalten, sie weiterzuführen, ist Widerstand. Ja, ich habe auch Kopfweh. Missy-Magazin, meine Damen und Herren. Ja, komisch, wie kann man da sowas? Ja, hier berichtet der Daily Caller darüber, dass der Präsidentschaftskandidat Marco Rubio, ich glaube, ist ein Republikaner, einen Report angekündigt hat, der hier aber auch schon verlinkt ist, nämlich ein 40-seitiger Report über die Krise des arbeitenden Mannes oder aber auch des nicht arbeitenden Mannes. Offensichtlich hat man da festgestellt, dass diese Männer, also auch in Arbeitsfähigen, sehr gut, wie soll man sagen, in der Blüte ihres Lebens, trotzdem gerne mal einen Job verlieren und dann nichts Neues finden. Vielleicht hat es ein bisschen mit einer Spezialisierung zu tun, die natürlich nicht so offen ist. Wie man jetzt nicht spezialisiert ist, da kann man eben überall arbeiten, aber nichts von Qualität oder so. Ja, und das kommt eben raus, da würde ich mal darauf hinweisen, eventuell ist das ein bisschen von Interesse, dass man da mal die Statistik durchgeht. Es ist auf jeden Fall schwierig, die auch wieder in die Arbeit reinzukriegen. Aber ich glaube, bei uns sind die Probleme ähnlich. Ne? Also, was ich davon ein bisschen mitgekriegt habe, ist das eine ziemlich starke Gruppe, eben erwachsene Männer, die eigentlich ausgebildet sind und so weiter, aber keine Arbeit mehr finden. Also Beispiel war jetzt zum Beispiel einer, der bei Opel am Band stand oder so, und Opel ist nun mal zu. Und da ist man nur so mittelmäßig natürlich qualifiziert und findet aber eben nur sehr schlecht was Neues. Ne? Und das ist hier auch so, in Amerika wohl. Und der möchte das wenigstens mal angehen. Also er widmet sich da auch der Sachpolitik. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, Rubio. Schauen wir, ob wir da noch was von hören. Aber ja, erwarten würde ich da noch nicht zu viel. Ja, auch vom Arne Hofmann habe ich gehört. Das wäre die Antwort. Was ist die Antwort? Nicht learn to code? Könnte vielleicht eine Antwort sein. Vielleicht ist das auch nicht für jeden was. Ne? Manche sind dann vielleicht nicht vergeeignet. Das ist doch komplexer, das Thema. Wer jetzt gedacht. Ja, genau, vielleicht ist es ein bisschen komplexer. Komplexer. Preis der Stille. Ja, ist auch der Suizid von Männern. Das ist sicher auch ein komplexeres Thema. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht dazu gekommen, mir das Video anzugucken. Das ist eine halbe Stunde Film. Aber ich wollte es nächstes Mal verlinkt oder irgendwie gezeigt haben. Denn es ist ja im Prinzip in unserer Presse so, dass über Selbstmord nicht mehr gesprochen wird. Weder was Zahlen angeht, noch irgendwie einzelne Fälle oder sonst was. Eigentlich versuchen die das rauszuhalten, um da keinen Nachahmer zu fördern oder so. Das finde ich ein bisschen fragwürdig, aber es wird eben so gemacht. Und jetzt ist hier mal ein Bericht über die Ursachen auch von Suiziden bei Männern. Deswegen habe ich mir das wirklich ein wenig verlinken. Wie gesagt, es ist eine halbe Stunde Video dabei. Ja, dann eben wahrscheinlich auch ein bisschen kurzweilig. Ne? Kann ich ja nächste Woche nochmal sagen. Das ist aus Österreich, ne? Genau. Dieses Moment.at ist wahrscheinlich auch nicht zum Öffentlich-Rechtlichen, oder? Denke ich mal nicht. Bestimmt irgendwas Privates oder so. Ja. Ja, und sie sagen halt auch, dass es ja 3/4 von den Leuten halt Männer sind, die Suizid begehen. Mhm. Und dass das schon ewig so ist halt auch. Ja, ich meine, die Gründe kann man sich sicher auch an wenigen Händen abzählen. Aber da wird es dann eben wahrscheinlich auch nochmal bestätigt oder eben hinterfragt. Und Statistisch geklärt oder so. Ja, finde ich auch nicht uninteressant eben. Und ja, hier steht laut News, beziehungsweise das habe ich auch noch woanders gelesen, eine Reform des Unterhaltsrechts an. Und natürlich ist da viel zu machen, aber die Lobbys sind ja so verteilt, dass die Frauen bzw. Mütter da den meisten Einfluss haben. Insofern ist äußerst fragwürdig und das oder fraglich eben, das fragt sich auch der Autor hier, ob denn für ihn was Gutes aber rumkommt als Vater. Und er geht davon aus, dass nicht, weil bisher ist das einfach nur, der Buschmann hat einfach nur gesagt, wir wollen das jetzt mal reformieren. Und in welche Richtung und wie, das können wir dann jetzt noch klären. Er kommt, möchte jetzt praktisch Vorschläge sammeln. Ja, und was kommen da für Vorschläge, ne? Also, die werden sich gegenseitig teilweise widersprechen und dann nur sehr schwer in Einklang miteinander zu bringen sein. Er möchte auf jeden Fall, und das ist wohl der Ausgang der ganzen Geschichte, Frauen mehr in Arbeit kriegen. Und wenn Männer mehr betreuen, sollte das ja vielleicht auch prinzipiell möglich sein. Aber ich glaube, solche Regelungen gibt es zum großen Teil auch schon. Also, dass eine Mutter mit einem 10-jährigen Kind nur noch halbtags arbeiten kann oder so, das ist irgendwie, die Zeiten sind vorbei. Das macht man so nicht mehr. Soweit ich das weiß. Aber es ist natürlich immer noch so, dass irgendwie 3 Minuten Rittmeister 25 Jahre Zahlmeister ausmachen. Und das war ja auch eines der Dinge, die geändert werden sollten, aber dann vom Verfassungsgericht wieder zurückgepfiffen wurden. Weil das geht ja nicht. Man muss ja den Leuten Unterhalt zahlen, sonst haben die ja nichts. Ne? Ja, das mit Verfassungsgericht weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Ja, aber es gab so eine Regelung, dass sie gesagt haben, ja, hier, das ist 2 Jahre verheiratet und dann kriegt die Frau auf Ewigkeiten den Arztunterhalt oder so, oder den Unterhalt vom Arzt eben recht viel und so, dass man das ändern wollte. Das hat man auch geändert und hat das eben auch per Gesetz rausgenommen, hat diese Ansprüche zeitlich begrenzt und so, und das hat das Verfassungsgericht aber wieder gekippt. Das ist die Geschichte. Nee, aber das steht ja jetzt hier nicht drin. Nee, das steht da nicht drin, das erzähle ich so nebenbei, ja. Okay. Ja. Ja, es ist halt wieder so dieses Ding, ne, dass man irgendwie, man sagt halt, man will es den Leuten irgendwie verbessern, aber verkennt halt, dass der Wille überhaupt gar nicht vorhanden ist. Ne? Also, wenn man jetzt irgendwie sagt, hier, wir geben dir einen Anreiz, dass du dann weniger Geld kriegst, wenn du deinen Mann daran beteiligst, hier an dem Unterhalt, geht auch wieder nur davon aus, dass die Männer da halt rumsitzen und sich so sagen, so, ja, diese scheiß Kinder, die ich hier gezeugt habe, so, geh mir weg mit denen, so, ne, hier, nimm mein Geld und lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ne. Ja, es ist aber erklärtermaßen nicht so, das ist erklärtermaßen noch nicht so, dass das und dass eine Betreuung Unterhaltszahlung ersetzen kann oder umgekehrt. Ja, aber das wollen sie nicht freikaufen damit oder so, das meine ich. Ja, aber das wollen sie doch, ja, das ist ja schon so im Endeffekt, weil wenn du dieses 50-50-Ding hast, dann ist es ja im Endeffekt so, dass du da nichts mehr für bezahlen musst, weil du ja halt prinzipiell schon, ja. Die gleiche Sache dann machst. Und ja, sie wollen auch das ja jetzt im Endeffekt sagen, so nach dem Motto, ja, hier, wir stellen dich dann besser, du musst dann weniger Unterhalt bezahlen, das ist ja jetzt quasi der Deal, weil sie halt komplett davon ausgehen, dass die Mütter da alle sitzen und sagen, ja, dann toll, dann endlich macht er dann mal hier was, so, ne? Mhm. Und die Männer dann da sitzen und sagen so, ja, okay, dann mache ich jetzt mal was mit dem Kind. Das die ganze Sichtweise, die dahinter steckt. Ne? Ja, die und dieses die Ding, dass die sich da hinsetzen und sagen so, ja, hier gib Geld hier ich und mein Kind, ja, da kümmere ich mich allein drum. So, was brauche ich einen Typen dafür? Ne? Und dieses ganze, und das stand auch, glaube ich, in diesem Artikel hier auch, ne, weil hier gibt es noch diesen von der Welt, aber ich meine, das war dieser hier, wo jetzt habe ich den Faden verloren. Also hier wurde auf jeden Fall noch ein bisschen drastischer geschildert. Mhm. So im Endeffekt dieses. Ja. Ja, dass man überall weggeschickt wird von den Ämtern und so weiter. Ja, das ja, genau. Gerechnet das, wird, dass man das überhaupt ja, wollen genau, könnte. Das oder was, so. Was ich meinte. Ja. Im Endeffekt dieses ganze Kartell, muss man ja schon fast sagen, dass die da im Endeffekt davon ausgehen, so nach dem Motto, ja, der Typ, der stört ja nur, ne? Ja, also, das hat er geschrieben, ja. Und das schmälert ja nur die Verbindung von der Mutter mit ihrem Kind sozusagen, wenn da noch so dieser ekelhafte Mann dazwischen ist, der seinen patriarchalen Machtanspruch da irgendwie ausüben will oder so. Obwohl die Kinder dann auch mal in so eine ausgeliefert Situation dann reingeschoben werden. Ja, das, genau, die Armen müssen sich dann mit diesem Typen da noch abgeben. Ja, dabei haben wir den noch nur, brauchen wir den noch gar nicht mehr. Nee, aber so wie es jetzt ist, werden sie ja den Müttern ausgeliefert. Das ist, finde ich, auch nicht besser. Ja, aber das ist doch das einzig Wahre. Das sind doch die Kinder. Ja, auf jeden Fall die Hoffnung. Ne? Die Hoffnung bei den Vätern ist natürlich schon, dass wenn die mehr Betreuung leisten, dann auch eben weniger Unterhalt zahlen müssen. Das hat natürlich auch seine Berechtigung. Ne? Aber prinzipiell ist es natürlich schon so, wenn sie irgendwie einen Halbtagsjob hat, und das Kind ist irgendwie erst 6 und es geht halt auch nicht anders oder so. Und er verdient eben 100.000 im Jahr oder im Monat, irgendwie, dann muss er eben auch ordentlich Unterhalt bezahlen, weil das hat damit nichts zu tun, wie viel er da betreut oder so. Ne? Das wird ihm da nicht viel ausmachen, ganz einfach. Weil es eben so ein Ausgleich ist für vergangene Zugewinne oder so. Das, was sie ja jetzt im Endeffekt ändern wollen, aber es wird halt nichts bringen. Und das steht ja auch in dem Weltartikel. Werden sie aber nicht ändern, und wenn sie es ändern, dann macht es der Verfassungsgericht wieder zahlt. Das werden die schon ändern, aber es wird halt nur dazu führen, dass die halt alle rumkreischen wie bekloppt. Ja, das ist ja im Endeffekt das, was in dem Weltartikel hier drin steht, dass dann die Väter halt kommen werden und sagen, ja, ich will mein Kind mehr sehen. Und die Frauen kreischen, weil der will sich ja nur drücken und tralala. Und das gab es ja auch schon, die ersten Stellungnahmen von den üblichen. Ganz genau, das war über der Welt, glaube ich. Ne? Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen schon gelesen, dass sie dann da meinen, so, ja, dann werden die sich da einfach jetzt von befreien, indem sie dann die Kinder dazu zwingen, dann sich mit ihrem Vater wieder zu beschäftigen, oder irgendwie so war die Formulierung dahinter. Oder auch wieder siehst, das ist halt das ganze Menschenbild von diesen Leuten, was dahinter steckt. Absolut. Vor allen Dingen ein Bild von Männern. Ne? Und ja, es ist eine ganz schwierige Klientel, das ist auf jeden Fall mal wichtig. Ne? Das ist eine ganz schwierige, einseitige Klientel, die sofort laut losschreien, wenn irgendwas nur ein Minimum nicht in ihre Richtung läuft oder so. Ja, und dann eben die Männer, die so seit Ewigkeiten schon warten und ja, auch über die dauernden Enttäuschungen ja kaum noch enttäuscht sind, so ungefähr. Weil es eher die Lösung, ist. Das, was wir eigentlich hier wollen, was ja der von News und hier auch der Weltartikel ja im Endeffekt sagt, wäre halt eben dieses Wechselmodell als Standard zu erklären und dann zu sagen, wenn da es jetzt eine Ausnahme davon geben soll, dann müssen sie das halt begründen. Na, dass das halt die Baseline ist und wenn sie davon dann abweichen wollen, also wenn die Männer dann wirklich sagen, nee, ich will hier nichts machen für das Kind oder so, ist mir egal, so brauche ich nicht erziehen, na, dann müssen sie das halt anders regeln, aber dass das halt der Ausgangspunkt ist. Und jetzt ist halt eben der Ausgangspunkt, wenn die Frauen das wollen, dann können sie sich komplett diesem Mann entledigen und der ist halt im Endeffekt nur Bittsteller. Mhm. Und von früh bis spät und von vorne bis hinten. Mhm. Und hier rühmen sie sich jetzt damit, dass sie irgendwie sagen, ja, aber halt auch nur von ausgehend von diesem Menschenbild oder diesem Männerbild, dass die ja das einfach nur nicht wollen, sich mit den Kindern zu beschäftigen, ne? Und die Wahrheit ist halt eben, dass sie da stehen und sagen und halt dran verzweifeln, dass sie da keine Rolle übernehmen dürfen in dem Leben von den Kindern. Ja, auf jeden Fall so, ja. Ja, und selbst wenn die sie dann irgendwann auch in so einem Verfahren aufgeben, weil das alles doch sehr enttäuschend ist und so weiter, ja, dann wird es ihnen auch noch vorgehalten oder so, dass sie noch mehr Geld reingesteckt haben über Verfahren, Gerichtsverfahren und so. Ja. Natürlich ist das alles ganz schön ungerecht, wie gesagt, und der Buschmann will wohl so aus der Ecke argumentieren, dass er eben Fachkräfte brauchen für den Arbeitsmarkt und dass die Frauen da jetzt mal Gas geben müssen oder so. Wie auf diese Argumentation dann reagiert werden wird, da bin ich doch auch sehr gespannt. Naja, das ist ja auch nur wieder dieses Ding, dass er davon ausgeht, im Endeffekt, dass die Frauen da halt sitzen und sagen so, ach, ich muss bei meinem Kind sein, was ich der Alte ja nicht kümmern will. Ne? Ob er davon ausgeht, weiß ich nicht, aber das ist ja immer die natürlich, Behauptung. Natürlich, klar geht er davon aus. Das also gibt es eben das Gegenteil. Das ist doch die Leseart, die dahinter steckt, weil sonst macht ja die ganze Änderung gar keinen Sinn. Ja, ja, ist auf jeden Fall so, wie er argumentiert, schon richtig, ja. Ja, das wird aber nicht so sein, ne? Nee, das wird auch nicht so sein. Die meisten Frauen haben ja als Glücksvorstellung eben den Halbjahresjob mit einem gut verdienenden Typen dabei. Was ich gut verstehen kann, ne? Hätte ich auch ganz gerne. Was hält die davon ab, einen Job aufzunehmen? Ja, eben. Wenn sie so geil drauf sind, ja. Ja. Also. Wenn die Männer dann die Kinder mehr betreuen wollen, dann sind die faul. Ja? Aber wenn die Frauen das wollen, dann sind die nicht faul. Dann sind die, keine Ahnung, eine gute Mutter oder so. Ja, die wollen sich dann von bezahlen drücken, ne? Das ist ja auch das Ding. Ja, genau. Das ist ja der einzige Grund, ja. Ja, und hier war das Berliner Register, von dem haben wir ja auch schon erfahren. Das sind ja diese ganzen Dinge unterhalb der Strafbarkeitsgrenze da jetzt in Berlin aufnehmen. Genau, und ein 12-Jähriger hat einen Transgender-Person gesehen und gesagt. Ja, und die Person hat das dann so solche empfunden, Sachen. Dass das wegen seiner LGBT-Zugehörigkeit war. Das war noch nicht mal Transgender, das war ja irgendwie nur LGBT-Zugehörigkeit, wie auch immer das dann begründet war. Das war wahrscheinlich mutmaßlich, sage ich jetzt mal, eine heterosexuelle Person, die sich als queer versteht oder so. Tja, aber I ist schon ganz schön böse. Ja, wahrscheinlich jede Menge Tätowierungen und Piercings oder so. Also alles nur meine Vorstellung, was es eventuell sein könnte, aber ja. Ja, und das Berliner Register hat da also jetzt sich dazu berufen gefühlt, ein FAQ zu veröffentlichen, was die Antworten auf häufig gestellte Fragen eigentlich geben sollte. Und diese Antworten waren also so unterirdisch, dass hier die Polizeigewerkschaft Hamburg, also leider kann man diese Threads nicht mehr richtig archivieren aktuell. Also das ist mal geht's nicht. Diese Woche ging es mal wieder nicht richtig. Und deswegen habe ich hier nur diese zwei Tweets, aber auf jeden Fall sagt die Polizeigesellschaft Hamburg oder Polizeigewerkschaft heißt es ja vielmehr, zitiert hier das Register mit seiner Antwort: Jede Statistik der Polizei funktioniert genauso. Sobald eine Person eine Straftat anzeigt, wird diese in der Statistik der Polizei erfasst. Und dann sagt hier also die Gewerkschaft: Nein, Ausrufezeichen. Lassen Sie sich das mal von der Polizei Berlin erläutern. PKS ist eine Ausgangsstatistik, Erfassung nach Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Und was sie dann hier jetzt quasi schreiben, nochmal lang ausformuliert, bedeutet quasi so viel wie: Die Polizei ermittelt. Und wenn es dann da also ein Ergebnis gibt von dieser Ermittlung, dann wird es übergeben an die Staatsanwaltschaft, um dann halt eine Anklage zu erheben. Und dann geht dieser Fall in die polizeiliche Kriminalstatistik ein. Ne? Und das sind ja diese Sachen: Art und Anzahl, Tatort und Tatzeit, Opfer und Schäden, Aufklärungsergebnisse, Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und andere Merkmale der Tatverdächtigen. Das sind ja dann genau die Sachen, die man dann halt hinterher in dieser PKS-Veröffentlichung immer dann sieht. Und das ist also nicht so, dass es einfach nur so ist, jemand kommt vorbei und sagt: Ja, hier Polizei, hier der Afghane hier hat mich überfallen oder so. Und dann schreiben die auf: Ja, ein Afghane hat ihn überfallen oder so, ist tatverdächtig. Na, wie das ja immer wieder mal so behauptet wird, dass das einfach so die Sache irgendwie wäre. Werden schon auch ungelöste Fälle in irgendeiner Statistik vielleicht führen, aber die veröffentlichen sie ja nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also wenn das irgendwie ungelöste Fälle sind, auf die sie sich hier beziehen, und aber ungelöste Fälle eben ja, nicht in der heißt Statistik gelöst? Sind. Also es ist halt natürlich nochmal ein Unterschied, ja, ob diese Fälle dann halt wirklich abgeurteilt werden. Also für die Polizei ist das dann gelöst in dem Moment. Ne? Wenn das dann eine Staatsanwaltschaft gibt, ist die Polizei ja raus, das meine ich jetzt mit gelöst nur. Ne? Ja, es also wurde ja, halt ermittelt und das Ermittlungsergebnis genau wird dann in dieser polizeilichen Kriminalstatistik festgehalten. Ja. Also das ist bei mitnichten so, dass jeder Fall, der da irgendwie angezeigt wird, dann auch Eingang in diese Kriminalstatistik erhält. So, und was sagt das Berliner Register, die ja das Gegenteil behauptet haben dazu? Und was ja quasi ihre ganze Verteidigung war, dass das doch gar nicht schlimm ist, was die da tun? Trommelwirbel. Dum, dum, dum, dum, dum. Danke für den Hinweis. Dann hatten wir das bisher falsch verstanden. Ja. Aber denen geht es auch um andere Sachen, nicht nur um Straftaten. Oh, ups. Haben wir falsch verstanden. Ja, dann hören wir mal auf. Hier, alle Spenden werden zurückgezahlt. Oder? Wir haben uns schon gefragt, wie die Polizei immer so genervt reagiert, wenn wir was melden. Ne? Oh, hat der auch Hakenkreuze in Toilettenwände gezeichnet? Nee, aber hier ist es. Es ist so albern. Also, es gab irgendwie eine Reunion. Laura Dern und Sam hier, Dingens, wie heißt es, Sam Neill, auf irgendeinem Sofa. Und dann haben sie halt ja, waren die nicht auch irgendwie dem letzten Teil von dieser neu ja, ja, da waren sie auch irgendwie dabei, drin. Genau. Mhm. Und da kam halt das Gespräch auf die Romanze zwischen den beiden Figuren, die sie gespielt haben, damals in Jurassic Park im ersten Teil. Und da ging es halt darum, dass also Frau Dern der Altersunterschied ziemlich unangenehm war. Und sie sagte, damals konnte man sowas noch machen, heute nicht mehr. Weil sie war erst 23 und er war 20 Jahre älter. Ist halt auf mehreren Ebenen Irrsinn, weil also im Buch ist ihre Figur Ende 20. Da wären es dann noch um die 10 Jahre, wo, glaube ich, keiner irgendwie auf die Idee kommt zu meckern. Ja, zweitens, wo die natürlich nicht meckert, ist, dass die mit Anfang 20 irgendwie Wissenschaftlerin sein soll, ne? Da meckert keiner, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe das Problem nicht. Also, jeder, der Frauen kennt, weiß, dass es Frauen gibt, die halt durchaus dazu neigen, ältere Männer irgendwie interessant zu finden. für so abwegig halte ich das Ganze nicht. Und ich halte es vor allem für nichts, woraus man im Nachhinein dann irgendwie eine Grenzüberschreitung machen muss. Und ich habe sowieso keine Ahnung, wie die jetzt plötzlich zur großen Tugendwächterin gekommen ist, weil ich habe ja, ich glaube, schon mal erzählt, erst vor einem Jahr oder so mal hier diesen, wie hieß der Film mit Nick Cage hier, wo sie mitgespielt hat. Wild at Heart, ich Schlangenlederstiefel. Nee, die Jacke war es. Ne? Ich trage diese Schlangenlederjacke als Ausdruck meines persönlichen Geschmacks oder was? Ja, keine Ahnung, aber da, wie die da abgeht in diesem Film, also ich konnte es gar nicht fassen, dass sie sich zu sowas da hingeben lassen, wenn man sich da halt den heutzutagigen Äußerungen von der so anhört, also. Und jetzt, wo sie sich halt wieder getroffen haben, sie mit 55 und er mit 74, da war es gar nicht mehr so schlimm. Ja, irgendwie, eure Moral gilt auch irgendwie nur, wann ihr wollt. Na gut. Ja. Entlarvende Innenansichten, die Macht einer Minderheit beim Genderzwang. Hier haben wir einen Artikel von Tim Schröder, von einem, der für verschiedene wissenschaftliche Publikationen Fachtexte schreibt und ein Fachgebiet, was er macht, ist Wissenschaftskommunikation. Also wie wird wie läuft die Kommunikation zu in Politik, Industrie und so weiter. Ne? Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Und er arbeitet ja sich etwas an der Gendersprache ab. Kann man alles als Geschichten aus dem Paulanergarten abtadeln, wenn man möchte. Aber ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen dadurch. Meine Zusammenarbeit mit einem norddeutschen Meeresforschungsinstitut endete im vergangenen Jahr, als mich die neue Pressesprecherin dazu aufforderte, in Texten künftig den Gender-Doppelpunkt bei Begriffen wie Wissenschaftlerinnen zu verwenden. Mein Hinweis, dass ich Texte grundsätzlich nicht gendere, parierte sie mit einer knappen E-Mail. Bei uns wird das von der Zentrale entschieden. Daher ist das jetzt einfach unsere formale Vorgabe. Das ist auch so geil, ne? Die Zentrale. Was ist das? Wer ist das denn, die Zentrale, der das entschieden hat? Ist sie das dann oder was? Oder so sagt sie es einfach nur oder so? Also das ist wirklich eine Aussage. Die Zentrale entscheidet. Der Datenschutz, Diversitätsbeauftragte, ja. Der Zauberer von Oz. Der Raum, der zentrale Raum oder so. Tja, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die vom Gendern überzeugt sind, dann höre ich oft, dass man tolerant sein müsse. Jeder habe die Freiheit zu gendern oder eben nicht. Für das Private mag das noch gelten, naja, im Arbeitsalltag sieht es anders aus. Denn, wie das Beispiel von vorhin zeigt, ist das Gendern für Mitarbeiter vielerorts zur Pflicht geworden. Als Wissenschaftsjournalist schreibe ich und arbeite ich für etwa 40 verschiedene Auftraggeber, nicht nur Zeitungen und Magazine, sondern auch Behörden, Firmen, Forschungsinstitute und Universitäten. Fast überall gibt es inzwischen verbindliche Vorgaben oder Gender-Leitfäden, in denen vorgeschrieben wird, wie man zu gendern hat, ohne dass die Mitarbeiter jemals gefragt worden wären. Dann gibt es einige Beispiele. Für einen Industrieverband habe ich vor einigen Monaten einen mehrseitigen Fachtext geschrieben. Mit den Kollegen hatte ich vorher vereinbart, dass ich den Text nicht gendern müsse. Als er fertig war, erhielt ich diese E-Mail. Wir müssen die permanente männliche Ausdrucksweise nochmal anpassen. Und da, wo es geht, wenigstens beide Geschlechter nennen. Das kam direkt von Dr. M. Es gibt folgende Begriffe in der genannten Anzahl, wo wir intern klären müssen, wo eine zusätzliche weibliche Benennung angebracht ist. 59 Mal Experten, 6 Mal Verbraucher, 25 Mal Kunden, 18 Mal Teilnehmer, 2 Mal Teilnehmern, 9 Mal Konsumenten, 62 Mal Befragten. Mit freundlichen Grüßen. Ja. Man stelle sich die Situation vor. Ein ganz mehrseitiger Forschungsbericht ist fertig. Da kommt die Anweisung, mehr als 100 Byte-Nennungen in das Schriftstück einzufügen. Eine solche Anweisung lässt einen ratlos zurück, weil sie in mehrfacher Hinsicht unsinnig ist. Denn was bedeutet da, wo es angebracht ist? Wo und vor allem wie oft soll die Byte-Nennung eingefügt werden? Genügt eine Byte-Nennung pro Textseite? Oder sollte man besser jede zweite Byte-Nennung einbauen, damit der Forschungsbericht nur zu 50% chauvinistisch ist? Außerdem, baut man derart viel Byte-Nennungen ein, endet der Text in einem Innenstaccato, das niemand mehr lesen mag. Der Fachmann für Wissenschaftskommunikation in mir freut sich. Mhm. Ja, viele Institutionen, für die ich arbeite, haben sich für das sanfte Gendern als Kompromisslösung entschieden. Eine Mischung aus Maskulinum, Femininum und Beidnennung. Tja, doch auch das sanfte Gendern führt in die Verwirrung, wie dieses Beispiel aus der NZZ verdeutlicht. Der Theaterdirektor hatte Glück und wurde noch am Tag seiner Verschleppung vergangene Woche freigelassen. Andere hat es härter getroffen. Von Dutzenden ukrainischen Bürgermeistern, Journalistinnen, Priestern und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft in den besetzten Gebieten fehlt jede Spur. Es wird angenommen, dass sie in der Gewalt des russischen Geheimdienstes sind. Ein solcher Text wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet und ist deshalb für die Leser eine Zumutung. Warum wurden nur männliche Bürgermeister verschleppt und nur weibliche Journalistinnen? Was ist mit den männlichen Journalisten? Warum nur Vertreterinnen der Zivilgesellschaft? Liegt hier ein Übersetzungsfehler vor? Geht es hier ums Gendern oder nicht? Tja. Es gab einen öffentlichen Aufruf von Literatur- und Sprachwissenschaftlern, in der die Genderpraxis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert wurde. Angeregt durch diesen Erfolg fragte ich vor einigen Monaten bei einigen Journalisten und Pressestellenkollegen an, ob sie bereit wären, einen ähnlichen Aufruf zu starten. Ihre Antworten waren ernüchternd und aufschlussreich zugleich, weil sie vor allem eins offenbarten: Angst. Angst, sich offen gegen das Gendern zu positionieren und als konservativ und rückständig gebrandmarkt zu werden. Noch ein Beispiel mal. Die Leiterin einer Uni-Pressestelle wiederum schrieb mir, dass sie einen Konflikt nach innen befürchtete. Ich schreibe dir lieber vom privaten Account, weil ich bei dem Thema leider dienstlich nicht unbefangen argumentieren kann und leider auch unter Beobachtung unseres Gleichstellungsbüros stehe. Ich kann nur mitmachen, wenn ich nirgends öffentlich und auch nirgends namentlich in Erscheinung treten würde, sonst komme ich in Teufelsküche mit unserem Gleichstellungsbüro. Ich bewege mich hier täglich auf dünnem Eis, was die ganze Thematik angeht. Jo. Ja, was steckt dahinter? Was ist der Grund dafür? Ne? Ja, ich denke, man macht, ne? Einfach Machtausübung. Das ist genau elitäre Ebenen, wo halt schon ne, von den von den Kunden, von den Mitarbeitern, Auftraggebern. Und jetzt kommt noch ein Beispiel: Der Pressechef einer großen deutschen Hilfsorganisation. Sagt er, interessanterweise geht es in diesem Fall nicht um den Druck von oben. Mein Kollege befürchtet einen Gesichtsverlust gegenüber seinen Mitarbeitern. Zitat, ich bin grundsätzlich komplett bei dir. Und dennoch, nein, ich werde mich an diesem Thema nicht weiter abarbeiten, jedenfalls nicht öffentlich. Ich habe weder die Zeit noch die Energie und selbst in meinem jüngeren Presseteam stehe ich im Grunde allein mit meiner Skepsis. Weil ich hier Chef bin, werden die anderen immer ganz ruhig, wenn ich mich mal dazu äußere. Aber ich spüre, was sie denken. Und wie sie mich sehen, als alter, weißer Mann, der es immer noch nicht verstanden hat. Ja, das waren nur so ein paar Beispiele aus den verschiedenen Ebenen von einem Autor und einem Wissenschaftskommunikator, wo halt das Problem ist, wie er anfangs gesagt hat, es wird ne, von Leuten, manche Leute sagen, ach, das ist doch okay. Ne, wenn ich mich oft mit Menschen unterhalte, die vom Gendern überzeugt sind, dann höre ich oft, dass man nur tolerant sein müsse. Ne? Aber ja. In der Berufspraxis ist was anderes. Ne? Es gibt halt Leute, die dafür bezahlt werden, dafür zu sorgen, dass es durchgesetzt wird. Ne? Darf man nicht vergessen. Juhu. Ja, dieses hier ist auch dem Unvermögen des Archivierens eines Threads geschuldet, dass es nur ein Tweet ist. Und zwar geht es um ROGD, also das Rapid Onset Gender Dysphoria. Und da hat jetzt hier der Volksverpetzer einen Beitrag veröffentlicht, wo sie behauptet haben, dass jetzt da die Rapid Onset Gender Dysphoria Studie zurückgezogen wurde, weil die fundamentale Fehler im Studiendesign enthält. Und was sie dann da verlinkt haben, ist eine Studie von Littmann 2018, die das zum ersten Mal publiziert hatte. Und wie die Marie-Louise Vollbrecht hier sagt, ist das also verkehrt? Also die Studie, um die es da eigentlich ging, die zurückgezogen wurde, ist eine andere. Und deswegen ist natürlich auch diese Behauptung, dass das jetzt alles widerlegt wäre mit dem Rapid Onset Gender Dysphoria, weil ja die Studie zurückgezogen wurde, eine falsche Behauptung von dem... Also ist es dann wahrscheinlich eine Desinformation oder eine Missinformation, ich weiß auch nicht genau, weil es ist ja schon irgendwie wahr, weil die eine Studie wurde ja zurückgezogen, aber halt nicht die Studie, auf die sich immer alle beziehen, weil das ist halt diese ist scheinbar diese Littmann 2018. Sagen wir mal, es ist eine Falschdarstellung. Ja, aber bereitet euch schon mal darauf vor, dass es demnächst jeder irgendwie behaupten wird, dass ja Rapid Onset Gender Dysphoria Studie zurückgezogen wurde. Klasse. Ja, hier in Spanien, da, mit der Fußballerin, der Vorfall, die von dem Verbandspräsidenten geküsst und umarmt wurde, weil er sich so gefreut hat über den sportlichen Sieg oder sportlichen Erfolg. Die hat jetzt aber Anzeige erstattet gegen den Verbandspräsidenten, war das? Der Verbandspräsident ist mittlerweile von der FIFA irgendwie gesperrt. Ich weiß nicht, ob er seine Posten irgendwie trotzdem ausführen kann oder noch was macht oder so. Er wehrt sich auch dagegen, ist der Einzige, der sich dagegen wehrt. Und ihre Aussagen, die sie da getätigt hat, dass das irgendwie alles nicht so schlimm wäre oder so, ganz am Anfang, die waren angeblich nur erfunden. Von der Zeitung. Sein Verband wehrt sich ja im Endeffekt auch. Ne? Also. Ja, aber da gab es auch irgendwie einen im Verband, der ihm schon in den Rücken gefallen ist oder so. Meine ich jetzt schon in dem Artikel. Kein Plan. Also ich hatte das so rückblickend, ist mir dazu noch eingefallen, was ich halt auch irgendwie. Strafanzeige. Also, erstmal gab es ja noch dieses Video, wo sie sich da alle drüber lustig machen im Bus irgendwie hinterher. Na, habt ihr das gesehen? Nee. Ja, da gab es irgendwie so ein Video, wo sie alle irgendwie. Ja, einen Scherz gemacht haben da drauf. Das irgendwie, ja, bei Instagram irgendwie gezeigt haben, dass sie sich da alle irgendwie. Lustig, ich weiß nicht mehr, was sie ihn dann genau gerufen haben, aber. Da ging es halt irgendwie um diese Geschichte. Und also, was mir da im Nachgang noch eingefallen ist, ich glaube halt, das ist häufiger irgendwie so bei diesen Sachen, dass die im Rückblick ist, dann irgendwie heißt so nach dem Motto, nee, nee, nee, ich wollte das ja gar nicht. Das war ja auch irgendwie bei diesen Reichelt-Sachen irgendwie so, ne, wo sie sich ja auch herausgestellt hat, dass das von der anderen Seite halt auch ausging eigentlich. Und keine Sache war, die nur von irgendwie vom Reichelt ausgegangen ist. Aber ich glaube halt, dass, also meine Vermutung ist, dass das halt so ein Ding ist, nach dem Motto, wenn halt andere Leute das merken, ne, dass du da irgendwie gut Kumpel bist, dich gut verstehst, so mit einem mächtigen Mann, der irgendwie auch was entscheiden kann, also dich halt auch irgendwie bevorzugen kann oder so, dann, wenn das halt rauskommt, so nach dem Motto, ja, was machst du denn hier, ne? Verschaffst du dir irgendwie Vorteile oder so? Bist du hier irgendwie gut mit dem oder so, dass du hier irgendwie bevorzugt wirst oder so? Gehst du ins Bett mit dem oder so? Und was ist dann die Sache, um das abzuwehren, diesen Vorwurf, ne? Was kann man da machen? Man kann halt sagen so, nee, nee, ich habe das ja gar nicht gewollt, ne? Ich wollte das ja gar nicht. Ja, möglicherweise steht sowas dahinter. Kann auch sein. Ich habe ja gesagt, ihre hat sich ein bisschen mit Freundinnen unterhalten. Wie haben wir das dann eingeredet oder so? Aber so kannst du natürlich auch sagen. Die ganze Öffentlichkeit hat ihr das eingeredet. Ja, ja. Und das ging ja am nächsten Tag halt direkt rum. Ne? Und die ursprüngliche Aussage von den ganzen Leuten dazu war ja halt im Endeffekt, nee, nee, das war alles in Ordnung. Ne? Also. Und er sagt ja sogar, dass das auch nicht überrumpelt war, dass er das irgendwie, also statt in diesem BBC-Artikel, den wir vor 2, 3 Wochen irgendwie hatten, dass er irgendwie, also ich weiß ja nicht, wie es auf Spanisch war, aber im BBC-Artikel stand halt a little peck, hätte er sie irgendwie gefragt, also war mein Lippen darf oder so. Und mehr war das ja auch im Endeffekt nicht, ne? Also dieses Standbild, was sie da immer gezeigt haben, das sieht ja immer so aus, als wäre das so ein unendlicher Moment irgendwie gewesen, so ein inniger. Aber es ist nichts passiert, es sind keine Schäden oder sowas übergeblieben, es hat keinen Effekt irgendwie, was er gemacht hat. Ja. Nur das Geschrei. In Wahrheit war das ja wirklich eine ganz kurze Berührung des geschlossenen Mundes, ne, zwischen diesen beiden Leuten. Und dann gab es ja auch noch dieses Bild, was wir ja auch gezeigt hatten, wo sie ihn ja auch drauf hochhebt. Ne? Also, was ja eigentlich auch darauf hindeutet, dass sie sich da einfach nur gegenseitig gefreut haben, so ein bisschen. Und dass das jetzt irgendwie so dargestellt wird als sexuell irgendwie überhaupt, diese ganze Sache. Also ich finde ja auch den Begriff Kuss dafür schon eigentlich ganz schön überbewertet. Also. Allerdings, ja klar. Na gut, kommen wir zu Rammstein. Ja, ja, genau, das Verständnis davon, was der Rechtsstaat da leisten kann oder muss, ist vielleicht auch ein bisschen falsch und darüber richtet sich hier auch der Urfitter auf in seinem Lore-Blog, den Grimme bewerten oder so. Ja, und er ärgert sich halt darüber, dass die Leute da immer so Forderungen stellen, dass sie irgendwelche angeblichen Täter verknacken wollen, ohne Beweise und einfach nur auf Zuruf und wegen Gerüchten und so weiter und schüttelt da sozusagen im Text den Kopf darüber und fragt sich, wo das denn hinführen soll, beziehungsweise wenn solche Leute zu sagen hätten, wo das denn hinführen soll. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch sehr gut, dass er hier halt auch die Tatsachen halt wirklich nochmal zitiert. Also er zitiert ja im Endeffekt hier die Sachen, was halt diese Leute, die sich drüber aufregen, halt nie tun, was jetzt die Polizei genau gesagt hat. Weil das Sinn und Zweck von diesem ganzen super schlauen Aktivismus ist ja, sich hinzustellen und zu sagen, die Gesellschaft ist schlecht, die Gesellschaft ist ungerecht, in der Gesellschaft hier wird den Leuten nur Unrecht getan, die schützen die Täter, bla bla bla bla bla bla bla. Ne? Und dass ja jetzt im Endeffekt diese Logik von der Polizei da jetzt nicht gewesen ist, wir schützen jetzt irgendwen, sondern dass sie natürlich einen guten Grund dafür gehabt haben, für das, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist, dass die halt gar keine andere Wahl hatten, weil ja auch, wie er hier halt eben sagte, ja aktiv gefordert haben, dass die Leute ihre Sachen halt liefern. Und was ich auch nicht wusste, er schreibt hier, dass wohl diese eine Bekannte, das wird dann wohl diese Shelby Lynn gewesen sein, ja angeblich auch gesagt haben soll, dass sie einen positiven Drogentest gehabt hat, den sie aber nicht, also nachdem man halt gefragt hat und den haben wollte, aber der nicht produziert wurde. Ne? Also, und da gibt es einfach keine Erklärung dafür. Sorry, wenn man daran interessiert ist, diesen Lindemann zu verknacken, dann gibt es einfach keine Erklärung, warum man dann das nicht liefert, wenn es das doch gibt. Also. Ja, ich meine, er ärgert sich an einer Stelle noch besonders darüber, dass eben die Medien auch nicht zurückgerudert hätten, beziehungsweise hier hat er wohl die Forderung bekommen, oder das wurde geäußert, dass das zu schnell fallen gelassen worden wäre, woraus er dann schlussfolgert, dass es eben die Medien den Fall gerne langgezogen hätten, weil sie eben Klicks mitmachen, so ungefähr. Ja, das auch, ja. Ja, und das finde ich natürlich auch gerechtfertigt eigentlich, ne, weil das ist alles so der ganze Anlass der Aktion, ne, ja. Ja, das ist auch eine Sache, also zum einen halt der Aktivismus, klar, dass man das so haben möchte, ne, aber auf der anderen Seite, wenn der Lindemann jetzt morgen verurteilt wäre, dann wäre das übermorgen kein Thema mehr und übermorgen würden sie sich den Nächsten schnappen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es denen da wirklich darum geht, irgendwie ihm Gerechtigkeit zu verschaffen. Es geht darum, die Gesellschaft schlecht zu reden und irgendwelchen Aktivismus zu betreiben und halt Klicks generieren, genau. Das ist ja, auch das ja Ding, bei dem Thema sind dann auch immer noch ein paar das Frauen, war ja auch bei mir, das hat man, glaube ich, damals nicht. Es gab beim NZZ, war das, glaube ich, gab es ja auch irgendwie ein Interview mit dem einen Anwalt vom Lindemann oder so. Und da ging es halt auch darum, dass ja auch diese ganzen Berichterstattungen da immer schon hinter Paywall waren. Ne? Und das stimmt auch. Also diese erste Sache, die ich dabei, die relativ umfangreich war, bei der Welt gelesen hatte, war auch hinter einer Paywall. Ne? So nach dem Motto, ja hier, da ist ja der Schuft, lies alles nach, wenn du ein Abo abgeschlossen hast bei uns. Genau, ist schön gruselig, die Geschichte, haben wir auch für gesorgt, ne? Ja, hast du kriegst noch einen Schauer, dann lohnt es sich auch mit dem Bezahlen. Ja. Also sie haben nicht nur über Klicksgeld verdient, sondern eben auch tatsächlich durch solche Paywall-Berichte, richtig. Ja, aber über Klicks verdienst du nicht das große Geld, ne? Also sonst hätten diese Abo-Modelle ja nicht. Naja, genau. Aber auch wenig Geld wäre schon unberechtigt. Ja, und das hier ist ein... Warum sagst du oh? Ja, hier über den Titel hier. Verharmlosung. Die größte Gefahr für Frauen sind ihre Partner. Also das ist auch so eine sozialpädagogische Weisheit, die seit Jahrzehnten irgendwie durch die Gegend geistert und einfach nur Stuss ist. Ne? Ja, und dieser Artikel hier ist auf jeden Fall ein Artikel, den ich mir eigentlich schon lange gewünscht habe. Und den man eigentlich nur schreiben kann, wenn man eine Frau ist und sich traut. Und das hat hier auf jeden Fall die Frau Fußer von Apollo News mal getan. Ne, diesem ganzen Quatsch-Narrativ da mal ordentlich zu widersprechen. Und der aktuelle Aufhänger von, also RBB hat hier natürlich einen aktuellen Aufhänger für ihre Behauptung, der Partner oder Ex-Partner ist leider der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau. Das ist statistisch untermauert. Das ist ein Zitat von einer gewissen Christina Klemm. Ja, und wer ist Christina Klemm? Die hat jetzt hier nämlich ein neues Buch geschrieben. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Das kriegt ihr jetzt mit einem Presslufthammer bald auf allen Kanälen reingehämmert. Und dieses Jahr habe ich gefunden bei Sophie Passmann. Die hat das natürlich auch schon direkt verteilt. Und das ist hier der Text von der Rückseite von diesem Buch, wo hier ein Auszug ist. Nirgends sind Frauen vor der Gewalt und dem Hass der Männer sicher. Nicht beim Arzt, nicht im Club, nicht im Büro und erst recht nicht zu Hause. Na? Alle wollen so die Frauen kaputt machen. Und dann schreiben sie hier weiter, na, das ist, womit man dieses Buch verkaufen will. Ne? Da steht auf der Rückseite drauf. Was muss getan werden, damit Frauen endlich frei und in Sicherheit leben können? Ich würde sagen, 100% Feminismus durchsetzen, ne? Ohne Rücksicht auf Verluste. Christina Klims Gleichstellung. neues Buch ist eine wegweisende Streitschrift gegen den allgegenwärtigen, oft tödlichen Frauenhass. Oft tödlich. Oft. Wer kennt es nicht, dass in seiner Straße halt ein, zwei Frauen die Woche einfach sterben an diesen Sachen. Wer kennt das nicht? So, ja, dann, die liegen doch überall rum. Ja. Und dann haben wir jetzt noch diese... Dran, die liegen überall rum im öffentlichen Raum. Und keiner weg sowas. Ne? Alle Männer laufen dran vorbei und gucken die gar nicht an. Wunderbaren Werbezitate, ne? Also Englisch blöd. Margarete, ich bin zu schwach zum Schreiben, Stokowski. Margarete Stokowski sagt zu diesem Buch, gegen Frauenhass, so heißt das Buch, gegen Frauenhass, so heißt dieses Buch, zeigt die, nicht behauptet oder so, zeigt Christina Klemm eindrücklich den allgegenwärtigen Hass im Patriarchat und dass gleiche Rechte für alle nichts wert sind, wenn sie nur auf dem Papier stehen. Lesen, weiterkämpfen, Ausrufezeichen. So, und eine gewisse Gilda Sahebi sagt dazu, Feminismus, der nicht intersektional ist, ist kein Feminismus. Christina Klemm verleiht diesem Satz Leben. Ja, in anderen Worten, es ist die reine progressive Propaganda, die hier verbreitet wird. Aber ihr werdet es jetzt in allen Sendern, vor allen Dingen beim ÖRR, reingedrückt bekommen als die letzte Weisheit, die jetzt endlich mal mit diesem mutigen Buch hier irgendwie bekämpft werden wird. Ja, und also erstmal ist es schon eine Frechheit, überhaupt zu sagen Partner oder Ex-Partner, so als wäre das ja quasi das Gleiche. Ne, weil ob dich jetzt dein Mann irgendwie plötzlich irgendwie schlägt oder so, oder irgendwer, der da nicht mit klarkommt, dass diese Beziehung in die Brüche gegangen ist, so als wäre das dasselbe. Ne, als wäre das genauso erwartbar oder so. Und bei Partner oder Ex-Partner, ne, ist ja alles Patriarchat halt, ne? Also. Tja. Wenn sie sagt, ich nehme die Kinder weg, dann weiß er ja, dass sie das wahr machen kann. Und wenn er dann sagt, dann haue ich dich kaputt, dann muss er das wohl auch wahr machen, ne? Ich meine, so eskaliert das doch dann eben auch häufig. Das ist doch das Problem. Dass die ganzen Sachen eben, dass die ganzen Streitereien und so eskalieren. Ja, das weiß man nicht, ob das häufig so ist oder so, aber es wird auf jeden Fall in einigen Fällen auch so sein, ja. Und das ist auch das Ding hier, die Frau Fußer, die schreibt das halt eben auch, wagt es zu schreiben, dass es keine Einbahnstraße ist, notwendigerweise, dass Frauen auch Terror verbreiten können. Na, das steht ja auch drin in dem Artikel. Außerdem schreibt sie halt eben, dass dieses Ding, dass man quasi die Frau so unfähig hier darstellt, ne, indem man halt immer sagt, so ja, die kommen ja alle nicht los von denen oder so, was ja eine komische Behauptung ist, weil sind das keine erwachsenen Menschen oder wie? Und da sagt Frau Fußer hier halt eben, das ist dann zu bequem oder so. Also die stehen dann halt da und sagen so, ja, dann wenn ich jetzt hier den verlasse, dann muss ich mich ja selber dann um mein Leben hier nachher genug kümmern oder so. Das geht ja nicht, ne? Also bleibe ich dann lieber da oder so. Das wird auch nicht jeder darauf vorbereitet. Und das ist halt auch ein Aspekt, ne? Also den man sich gerade, wenn man jetzt irgendwie daran interessiert ist, die Frauen zu bestärken oder so, sich vielleicht auch mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Ob das überhaupt so schlau ist, denen von früh bis spät zu erzählen, dass die ja so hilflos sind. Weil das Patriarchat ja weil das ja nicht auszusetzen ist und weil ja auch alle Leute, sämtliche Institutionen und so dieses Patriarchat ja nur stützen wollen, ne, und die Männer verteidigen wollen, entgegen jeglicher Evidenz, ne, wird das ja immer so behauptet und den Leuten eingeredet. Und das ist halt eben auch Quatsch. Was ich den Leuten, die so negativ denken und irgendwie auch so einseitig immer, da frage ich mich wirklich, wie das wohl ist, wenn man mit denen eben persönlich zu tun hat oder so. Das muss doch ganz unangenehm sein. Die interpretiert doch alles, was du machst, irgendwie sofort um in irgendeine Gewaltform oder so eine Scheiße. Egal, was du machst. Also sowas ist wirklich irgendwie auch für einen selber, glaube ich, nicht hilfreich, so durchs Leben zu gehen. Klar, wenn sie Bücher mitschreibt, ist ja schön. Ne? Das ist meines Erachtens nach hier wirklich ein Artikel, der alle Aspekte, die dafür relevant sind, halt auflistet. Mhm. Und es geht natürlich auch darum, um die Herrschaft mit Migrationshintergrund und was eigentlich bei denen los ist und ob nicht vielleicht auch diese Steigerung, die man da jetzt sieht, ein bisschen darauf zurückzuführen ist. Ist natürlich auch Ketzerei, diese Behauptung. Also ja, Hut ab auf jeden Fall. Wenn das ein Mann geschrieben hätte, diesen Artikel, dann wäre das jetzt eine lustige Steinigung. Aber hat hier die Frau Fußer geschrieben. Ja, bei der Gelegenheit fällt mir auf, Apollo News, sind die neu oder so? Oder jetzt in letzter Zeit ein paar Mal davon gehört, aber vorher noch nie. Nee, die sind gar nicht mal so neu. Aber was die halt schon gemacht haben, ist, dass sie diese ganze Geschichte mit Berlin und den Wahlproblemen haben die, so. da waren die ausschlaggebend dafür, dass überhaupt diese Wahl wiederholt wurde und so. Okay, na gut. Und das, da ist wohl halt der Herr Reichelt jetzt mittlerweile involviert, weil der hatte die ja alle, die waren irgendwie alle bei seinem Pleiteticker und den gibt es ja jetzt nicht mehr, weil es jetzt News gibt. Und ja, jetzt sind sie alle hier wieder bei Apollo, dass da auch die Artikel, also da steckt wahrscheinlich ein bisschen Reichelt-Knete jetzt dahinter, okay, dass sie das dann auch... Da könnten wir ja Glück haben, dass wir demnächst mal einen Faktenchecker kriegen dafür. Oder von dem anderen, der da... Von Lustigen, der wieder Scheiße erzählt. Ja. Ja. Ja, das waren halt diese jungen Damen, die ja da um sich geschart hat. Das andere Schwarz, oder wie heißt Pauline Schwarz, die kommt da auch her von Apollo. Aber es gibt auch so ein paar Männer, die da aufschreiben. Ja, ich finde es das gut, dass da mal ein bisschen was kommt. Das ist nicht alles so ein Allianz. Ja, wir haben auf jeden Fall schon jedenfalls viel sinnvollere Sachen gemacht, die man eigentlich von sowas wie öffentlich-rechtlichem Rundfunk erwarten würde. Zum Beispiel sich mit der Berliner Wahl da auseinanderzusetzen. Und ja, nicht nur absolut irgendwie zu sagen, ja, es ist halt vorbei. Und Jiffy ist die Königin von der Welt. Im Schatten aber nur. Ja. Schattenkönigin. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es wird uns noch ein paar Wochen begleiten jetzt hier, die schön Frau Clemens, weil das Buch ist, glaube ich, noch gar nicht richtig erschienen. Das sind nur so die Vorwehen. Das wird dann, wenn das dann richtig losgeht, also da könnt ihr euch schon mal freuen. Da sind wieder, ich habe schon gesagt hier, irgendwie die Menschen leiden Wochen. Stehen jetzt wieder an beim aktivistischen Journalismus. Und dieses ist mir die Woche über bei YouTube in meinen Feed gelaufen. Das ist ein fast 30 Jahre altes Interview hier vom American Enterprise Institute, beziehungsweise von PBS. Das ist ja auch so ein öffentlich finanzierter Sender, Fernsehsender da aus Amerika. Und die hatten hier vor 30 Jahren noch so sinnvolle Dinge im Programm wie dieses Format hier. Und das ist also ein Interview zwischen diesem einen Herrn hier, dem Interviewer, und dann hast du hier die Christina Hoff Sommers, die wir ja mittlerweile alle kennen, mit ihrem damals noch neu erschienenen Buch Who's Doll Feminism, was heutzutage eigentlich nur noch relevanter ist als damals. Und dann haben wir die Camille Paglia, ist ja eine lesbische Feministin, die da damals schon unzufrieden war mit dieser ganzen Männerfeindlichkeit. Und so muss man sich vorstellen, eine lesbische Feministin, die sich darüber aufregt, dass die Leute zu männerfeindlich sind. Na, also die war ja damals da schon mit ihren Zeitgenossen aus der feministischen Bewegung nicht eins. Und das beweist vor allem ihre Differenzierungsfähigkeit und damit meiner Meinung nach auch ihre Intelligenz. Ja, und das ist bei den beiden eigentlich so, dass sie sich diese Sachen ja komplett objektiv angucken und diese ganzen Sachen, über die die reden, die sind heutzutage immer noch genauso gültig. Das einzig Lustige ist, dass die Leute, über die sie sich damals beschwert haben, weil die halt schon damals halt Quatsch erzählt haben, um Stimmung zu machen und ihre NGOs zu fördern und so, das sind teilweise halt eben die Leute, die heutzutage als die Bösen gelten. Ne? Als nicht dritte Welle und nicht trans-inklusiv genug und so. Ach so. Wo heutzutage irgendwie die Leute alle erzählen, ja, früher, da war das ja alles total vernünftig und neutral und einfach nur auf, ja, wir wollen ja mal gucken irgendwie, wo die Leute wirklich benachteiligt sind oder so ausgelegt. Nee, die waren damals schon komplett verrückt und die haben dann diese neue Generation, die jetzt ihre hier die Revolution, die ihre Kinder frisst. Das in diesem Fall ist die Revolution, wo die Kinder ihre Eltern fressen, eher. Ne? Und die haben die rangezüchtet mit diesem ganzen, na, was die Summers ja, die hat das ja an der Universität da alles erlebt, dass die Leute halt alle sagen so, ja, nee, wir wollen nicht irgendwie über Rationalität reden oder so, wir wollen über unsere Gefühle reden. Und das sind alles so Zitate, die hier in diesem Interview halt schon drin vorhanden sind. Ja, und diese Scheiße habt ihr euch da damals reingezüchtet. Und Geil. jetzt stehen die Leute da und sagen, hier, die Männer sind eigentlich die wahren Frauen oder die noch diskriminierteren Frauen. Und den ganzen anderen Kram haben sie natürlich auch alle gefressen und auch dieses ganze Gewaltzeug, ne? Also das gibt es hier tausend Beispiele dafür, für diese ganzen Behauptungen, dass angeblich beim Super Bowl irgendwie die häusliche Gewalt irgendwie 40% ansteigen würde oder so. Was er da damals vor 30 Jahren, ne? Also. Ja, bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass auch diese komische Studie von Plan International, wo sie rausgefunden haben wollen, dass irgendwie 30% der Männer Gewalt gegen Frauen befürworten, dass sie trotz ihrer Schwächen und ja, die ganzen Probleme, die sie hatte, ja, dass sie doch weitergetragen wird, dass sie es trotzdem rumerzählen, dass es so wäre, dass es festgestellt worden wäre in der Studie. Und die geben nicht mal ein paar Daten raus, wie sie die Studie denn überhaupt zusammengestellt haben oder so. Also, ja, wird da eben auch sowas wird dann immer benutzt, ne? Ja, Forever and also ist auf ever. Englisch natürlich, aber wenn ihr euch das anschaut, es wird euch wundern, wie viel da noch heutzutage immer noch genauso wichtig Ja, ist. Und Propaganda hat sich damals nicht nur halt eben geändert, ne? aufgedreht auf 100 und Ja. ja. Ja, aber eine Sache muss man dazu sagen. Damals war das halt in irgendwelchen Nischen-Gesprächsrunden. Und jetzt ist es halt Mainstream. Nee, nicht wirklich. Also, Ja. In die Diskussion darum nee, ist es also überhaupt nicht dieses mehr Beispiel, was Mainstream, ich weil nur gerade, eine Argumentenseite dieses immer Beispiel, gezeigt was ich wird. gerade gebracht habe mit dem Super Bowl zum Beispiel, da gab es einen Super Bowl Werbespot dann, um den Leuten einzureden, dass sie mal nicht ihre Frauen schlagen sollen, nur weil gerade das Spiel Ja. irgendwie läuft. Genau, noch besser. Also das Ein war bisschen damals schlechtes auch Gewissen nicht noch erteilen. so randig. Wie, nee, also das eigentlich auch nicht. Na, nur, ja, vielleicht diese Transaktivismus-Geschichten und so. Intersektionalität, ja, das war früher dann vielleicht randig. Ja. Und hier Critical Race Theory und so. Da haben die natürlich damals nicht drüber geredet, das stimmt, ja. Aber diese Sachen, über die sie hier reden, die da gemacht worden sind, aktivismusmäßig, ja klar, damals gab es keine sozialen Medien oder so, wo die das verbreitet haben, aber die Massenmedien, die es damals gab, die haben das auf jeden Fall auch alle verbreitet. Hier gibt es tausend Beispiele für alle möglichen Zeitungsartikel von New York Times und Washington Post und was weiß ich nicht, was die darauf angesprungen sind und diesen Aktivismus von den Leuten da verbreitet haben. Also das war absolut kein Nischenthema, kein bisschen. Ja, und letzte Woche hatten wir ja kurz diese Dame auch gesehen, die da von so einer Ausstellung berichtet hat, dass es da jetzt einen Safer Space geben muss. Wo die Schwarzen alleine sind mit ihren Sachen. Und letzte Woche wussten wir ja gar nicht so richtig, worum es überhaupt geht. Und das ist hier in Dortmund diese Kolonialismus-Ausstellung. Also es ging auch um Kolonialismus. Und hier berichtet uns jetzt die Judith Bassat. Die war nämlich da, wo wir letzte Woche. Und hat sich das selber angesehen an dem POC-Tag und sich halt nicht schlecht gewundert. Dass es natürlich alles so ein Current-Year-Kram ist. Also es gibt Triggerwarnungen und Nur Schwarze war nicht da, oder was, ja? doch war auch einer da. Okay, Aber einer, das ist ja auch okay. die Frage halt, das sagt sie halt auch, wer ist denn überhaupt ein POC? Also ist sie jetzt ein POC, weil ihr Vater ein Türke war, ne? Also das ist ja auch überhaupt gar nicht klar, wer sich da jetzt überhaupt äußern darf zu Da wird strikt Kolonialisierung, nach weißt Hautfarbe du? unterschieden, ne? Das ist klar. Ganz wie bei Rassisten eben üblich. Da wird strikt nach Hautfarbe entschieden. Je dunkler, Ja, desto schwarz. aber nach irgendwelchen Definitionen sind ja auch irgendwelche, also ein Sibel Schick ist ja jetzt auch nicht dunkelhäutig oder so, ne? Aber die würde sich ja auch als POC bezeichnen. Wegen ihrer Behinderung, nee. Ja, auch das ist Zeug halt, ne? Und Ja. dann, Ja, also es ist halt die Stufen im Intersektionalismus, ne? Das, Die Person of Color, die sie ausgemacht haben, die hat denen wohl auch ein Interview gegeben und wurde dann irgendwie von jemandem bequatscht, der da arbeitet, dass sie das lieber nicht machen sollten. Und ja, ist halt so Standard, ne? Ja, Weiß halt wirklich. Bei Bescheid. uns läuft es eben auch nicht anders als woanders. Ja, und die Judith Bassard schreibt halt, es ist faszinierend, eine Weiße, die eine Kolonialismusausstellung leitet, wird dem einzigen Schwarzen auf der Ausstellung vorschreiben, mit wem er zu reden hat. Auf diesen Gedanken kann man nur kommen, wenn man Schwarzen nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern sie als ewige Opfer, als Unterlegene und Schutzbedürftige ansieht. Und genau das ist die Attitüde, die den Kern der Ausstellung Das ist kolonial prägt. Sie ist ein Spielplatz für Weiße. Im Zentrum steht der gut situierte Bildungsbürger, der sich für kurze Zeit als Held fühlen kann, weil er vor der Tür eines Museums wartet, das Wort More aus seinem Wortschatz verbannt oder sich mit Hilfe einer Checkliste für seine Privilegien schämt. Ob das den Schwarzen in Deutschland, die größtenteils in überfüllten Flüchtlingsheimen ein trauriges Dasein fristen, wirklich hilft, sei dahingestellt. Ja. Ja, es hilft dann natürlich nicht, ne? Ist klar. Ja, klar. Ja. I'm not loving the latest memo about Starfields NPC faces. Ja. Es ist mal wieder soweit. Videospiele sind schrecklich rassistisch. In dem Fall Starfield, das neue Spiel von Bethesda. Ach, ja, das ist so eine Art Fallout, Skyrim im Weltall. Genau, und der Chris hat schon an die richtige Stelle gespult. Es geht um diese Gesichter. Jetzt kann man sich ja vorstellen, das spielt irgendwie im Weltall. Es gibt unglaublich viele Orte und da braucht man unglaublich viele Figuren. Und deswegen hat Bethesda darauf gesetzt, diese per prozeduraler Generation zu erzeugen. Wie sich jeder vorstellen kann, kommen dabei ein paar wirklich verrückte Gesichter raus. Vor allem mit den Augen scheinen sie Probleme zu haben, wie man auf dem Bild sehen kann. Und natürlich gibt es Leute, die wollen dann gleich sagen, ja, es ist doch nur lustig, es ist halt ein Bethesda-Meme und warum könnt ihr Social Justice Warrior eigentlich mit irgendwas einfach mal Spaß haben und so. Aber diese Bilder, vor allem das des asiatischen Mannes auf der rechten Seite, sind sehr, sehr klare Entscheidungen, die diese Figuren so zu fotografieren vom Hersteller der Bilder. Man kann nicht sagen, ob sie rassistische Absichten hatten, aber diese Abbildungen, ob sie jetzt rassistische Absichten dahinter hatten oder nicht, tragen ihren Teil bei zu Vorurteilen gegen Minderheiten, die Spieler, wie wir wissen, ja auch im Besonderen pflegen. Und da ist alles drin. Und da gibt es halt diese Geschichte, ja, woke Developer machen die Charaktere in den Spielen extra hässlich. Oder die Spieler sind so frech und vergleichen diese Bilder aus Starfield mit den sehr weißen NPCs in Baldur's Gate, was auch Unsinn ist. Ich spreche von den Hauptcharakteren, die sind auch schon zu weiß, obwohl einer davon rot ist, einer davon grün ist, einer schwarz. Ja, scheißegal. Ich finde es gut mit den Gesichtern hier eigentlich. Das ist noch ein bisschen realistisch. Wir gucken eben alle immer ein bisschen doof. Das kennt man doch von diesen Stoppbildern man bei Videos. Da sind immer manchmal doofe Gesichter dabei. Also Bethesda ist der Tenor dieses Artikels. Bethesda muss sich besser mehr anstrengen. Muss bessere Figuren machen, die müssen halt weniger, also man darf mit denen, wir wissen, wie die Gamer sind, die finden irgendwas Rassistisches, finden sie immer und deswegen muss Bethesda da mehr Geld in die Hand nehmen. Und, ja, genau. Und das gibt halt nur Treibstoff für die Heuchler und die bigotten Menschen da draußen, wenn man sowas macht. Bla, bla, bla, bla. Oh mein Gott. Bla, bla. Ja. Für euch, die Schreiber, das. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bleiben wir bei Videospielen. Und zwar, es besteht ja weiterhin der Streik der Drehbuchautoren, die in der Gewerkschaft SAG-AFTRA in Amerika organisiert sind. Und da ist es jetzt Moment, so, dass... Das sind die Schauspieler. SAG-AFTRA sind die Schauspieler. Also, Verzeihung, die... Screen Actors Guild. Ja. Ja, also sind Media Artists, es sind auch Autoren dabei, es sind auch audiovisuelle Künstler dabei, aber hauptsächlich ist das richtig, ja. Aber die haben halt auch darüber hinaus den Videospielsektor, die Musikindustrie übrigens auch, aber den Videospielsektor halt auch auf dem Schirm. Und da haben die jetzt auch den Streik ausgerufen, weil da die Verträge auch ausgelaufen sind. Betrifft insbesondere Activision, Disney, EA, Epic, Take-Two und Warner Brothers. Und generell gibt es ja zwei Punkte, die denen wichtig sind. Punkt eins ist die Entlohnung, ne, dass die Tantiemen weiterhin bekommen und dass ausgeschlossen wird, dass in den Arbeitsprozessen Sachen für KI verwendet werden, was eigentlich geistiges Eigentum von denen ist und das Personal ersetzt wird durch KI. Und beim Videospielsektor sieht die Sache noch mal ein bisschen anders aus als bei den Serien- und Filmbusiness, weil in der Vergangenheit ist es ja so gewesen, dass sehr viele von den Tantiemen aus dem Film- und Serienbusiness durch Wiederholungen auch gekommen sind, die jetzt in der Form, wie es jetzt übers Internet mit Netflix und sowas läuft, nicht mehr das gleiche Geld halt quasi erzeugt. Anders ist es bei Videospielen. Da ist der Markt weiterhin so, dass es halt auch ältere Spiele oft gekauft werden und dass die Rechteverwertung da über mehrere Jahrzehnte weiterhin läuft, im Gegensatz zum bei Serien und Filmen. Deswegen wird es ganz interessant sein, zu sehen, wie da das Ergebnis sein wird bei den Videospielen. Es kann sein, dass es bei den Videospielen sich ganz schnell regelt, weil, wie gesagt, die Videospielindustrie noch ganz andere Möglichkeiten hat, Geld zu akquirieren als die Film- und Serienbranche. Wie gesagt, einerseits durch die langlaufenden Tantiemenverträge, aber auch durch Beteiligung an Lootboxes und solchen Sachen. Ja, wird interessant sein zu sehen, wie das aussieht. Aber die streiken jetzt erstmal. Werden irgendwelche Videospiele dadurch verzögert werden? Ist bis jetzt noch nicht klar geworden, aber warten wir es mal ab. Ne, bis jetzt bin ich persönlich noch nicht betroffen worden von dem Streik, was irgendwelche Serien betrifft, die ich sehen wollte oder so. Ne? Ja, es verschiebt sich ja alles nach hinten raus. Ne? Genau. Und wird den Trend eher noch beschleunigen, den die versuchen wegzustreiken. Ja, die Mozilla Foundation hat einmal... die machen ja immer Produkttests im Sinne von Daten, also auf Datenschutz und andere Privatsphäre relevante Sachen testen, die Handys, Fernseher, internetfähige Geräte und Autos haben sie jetzt mal überprüft und es ist offiziell, Autos sind die schlechteste Produktkategorie, die jemals auf Datenschutzgründen überprüft wurde. Es betrifft hier den amerikanischen Markt, ja, also es hat jetzt noch nicht so die Relevanz auf Deutschland bezogen, außer man blickt halt auf die Zukunft. Und was wird moniert? Es werden zu viele personenbezogene Daten von allen Herstellern abgefragt und übertragen. Die Daten werden weitergegeben und werden verkauft von 84%. 92% der Hersteller geben den Kunden auch gar keine andere Möglichkeit, außer den ganzen Datenübertragung zuzustimmen, weil sonst einfach grundlegende Funktionen wie Updates von Software oder Garantieverlängerungen oder sowas davon abhängig sind, dass man die Daten auch wirklich weitergibt. Also man kann die Autos nicht effektiv teilweise in Amerika benutzen, wenn man nicht alle Daten weitergibt. Videokamera Aufnahmen von den ganzen zum Beispiel wenn man rückwärts fährt, hat man ja eine Kamera, ne? Audio-Mikrofone sind im Auto drin. Wenn man das Handy mit dem Auto verbindet und da können die ganzen Daten quasi erhoben werden. Also schon sehr viel mehr, als Deutschland das machen kann. Ganz insbesondere negativ rausgestochen ist Kia und Nissan. Insbesondere Nissan, weil Nissan halt teilweise etwas komische Datenkategorien abgreift. Nissan hat den vorletzten Platz gesichert, unter anderem, weil es einige der gruseligsten Datenkategorien gesammelt hat, die wir je gesehen haben. Es lohnt sich, die Rezension vollständig zu lesen, aber Sie sollten wissen, dass darin auch Ihre sexuelle Aktivität enthalten ist. Kia erwähnt in seiner Datenschutzrichtlinie auch, dass es Informationen über Ihr Sexleben sammeln kann und weiterhin fünf weitere Automobilhersteller sagen, dass sie Informationen zu genetischen Daten der Fahrer sammeln können und weiterverkaufen können. Wie die jetzt genau erheben, weiß ich nicht, aber... Cabos shaking for half an hour. Es ist einfach nur interessant, was da datenschutzmäßig möglich ist in Amerika. Das ist hier alles noch nicht so möglich, wobei halt die Frage ist, wenn die ganzen Systeme gebaut werden und implementiert werden, werden die Funktionen einfach für den europäischen Markt abgeschaltet oder laufen die hier im Hintergrund weiter und man merkt es nicht? Oder wie sieht das aus? Vielleicht könnt ihr das ja mal als nächstes untersuchen. Aber an sich ganz interessant. Ne? Also deutsche Autohersteller erheben jetzt keine Daten über genetisches Material oder über das Sexleben, aber sind auch datenschutztechnisch nicht sehr gut. Ja, also alle Autohersteller sind in Kategorien, zumindest in einer Kategorie beim Datenschutz durchgefallen. Ja. Also mehr eine humoristische Information als was Verwertbares, aber wer weiß. So kommen wir natürlich mit der Digitalisierung nie voran. Automobilindustrie ja retten. In solchen Regeln kommen wir dann mit der Digitalisierung nie voran, wenn das alles verboten ist, zu sammeln und so. Ja. Ja, es ist halt eine Frage, ist es erlaubt? Wie sind die Richtlinien? Ne? Und wie weit ist das überhaupt verwertbar? Weißt du, autosexuelle Praktiken? Wie weit sind die Richtlinien deutlich komplizierter und deswegen dauert es dann deutlich länger, mindestens mal. Tja, ja. Ja, kurz zum Finanzsektor. Risiken für Zahlungsausfälle durch Instant Payments steigen. Ja, die Payment Service Directive der Europäischen Union tritt ja stückweise in Kraft und eine Sache, die quasi erleichtert werden soll oder den Kundennutzen des europäischen Zahlungsverkehrssystems steigern soll, ist das Instant Payment System. Ja, dass man halt Zahlungen, dass Banken verpflichtet werden, Zahlungen in Echtzeit abzuwickeln. Derzeit ist es im Endeffekt so, dass es das sogenannte Valutasystem gibt. Bislang galt, dass das Geld an einem bestimmten Tag auf dem Zielkonto eingehen muss. In der Praxis war es deshalb möglich, kurzfristig für mehr Liquidität auf dem eigenen Zentralbankkonto zu sorgen oder Aufträge zurückzuhalten, bis frisches Geld beispielsweise durch Zahlungseingänge bereitsteht. Bei in Echtzeit verarbeiteten Zahlungen wird das Zentralbankkonto jedoch sofort belastet. Clearing und Settlement finden im gleichen Augenblick statt. Damit hat die Bank keine Chance mehr zu reagieren, falls ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die nötige Liquidität fehlt, was dann zu technischen Zahlungsausfällen führen würde, was eine Kaskade an weiteren Zahlungsausfällen auslösen würde, weil ja alles in Echtzeit abgewickelt wird. Und so würden ganze Zahlungsverkehrsströme zum Erliegen kommen, theoretisch. Die Systeme sind dafür nicht ausgelegt, das zu machen. Derzeit ist es so, es muss eine gewisse Liquiditätsreserve hinterlegt werden und darüber hinaus können die Banken steuern, gut, wird die Zahlung jetzt um 8 Uhr gebucht oder warten wir noch, bis die anderen Zahlungen um 9 Uhr reinkommen und schicken das Geld erst um 10 Uhr raus. Der Valutatag war relevant und jetzt zählt halt die Sekunde, sekundengenaue Abrechnung in Echtzeit soll gemacht werden. Das führt im Endeffekt, nehmen wir einfach mal hier ein Beispiel, angenommen, eine Bank geht davon aus, dass sie an einem Tag 100 Millionen Euro zufließen und 110 Millionen Euro abfließen. So, dann muss normalerweise ein Puffer von 10 Millionen Euro ausreichen, um alle Aufträge korrekt zu erledigen, weil man das ja steuern kann. Man weiß, 100 Millionen kommen rein, 110 gehen raus, das kann man alles steuern. Geht das Geld aber erst ab, bevor etwas eingeht, muss man, um das Risiko abfedern zu können, schon 110 Millionen Euro als Risikopuffer vorgestreckt werden. Also quasi alle Umsätze müssen zusätzlich mit einer Sicherheitseinlage belegt werden. Die Zentralbankkonten müssen mit einer 100%igen Deckung des erwarteten Umsatzes hinterlegt werden, weil das System sonst nicht funktionieren kann. Also werden die Banken quasi dazu verpflichtet, einen Liquiditätspuffer aufzubauen, der das Zehnfache eigentlich übersteigt, wie es derzeit der Fall ist. Sprengt die Dimensionen, ja. Und das wird im Endeffekt das System verteuern. Es kann, wie gesagt, zu Zahlungsausfallkaskaden führen, die das Ganze einfach ad absurdum führen. Und deswegen drängen jetzt verschiedene Bankenverbände darauf, doch bitte dieses System nochmal zu überdenken und zu überarbeiten, weil es in der derzeitigen Form einfach, das ist unnötig verteuern würde, das ganze System. Einfach mal wieder super, super geplant. Es wird einfach gesagt, ist doch schön, wenn die Kunden sofort überweisen können und das Geld ist sofort da. Ja, ist ein schöner Gedanke, aber es muss ja alles buchhalterisch irgendwie ablaufen. Und wenn man weiß, wie, wenn man schon mal was mit Rechnungen zu tun hat und wie Sachen überwiesen werden, dass Sachen oftmals nicht zugeordnet werden können, dass es einfach meistens eine händische Nachbearbeitung braucht, um Sachen zuzuordnen. 1-2 Tage Puffer bei Zahlung wäre vielleicht auch ganz schön. Wenn den Banken halt diese Möglichkeit genommen wird, diesen Puffer selber einzurichten, dann wird es halt teuer, ja. Und ich meine, was wird dann die Konsequenz für uns sein? Dass wir für eine Überweisung 1 Euro zahlen müssen, auch wenn sie online erfolgt? Ja, es ist dann, dass die Banken dann ein paar Stunden in Vorleistung gehen müssen, ist klar. Das ist natürlich teuer. Also. Tja, schlecht, sehr schlecht. Aber das ist, im Zweifelsfall macht das dann soziale Härten aus und das ist ja alles nicht so schlimm. Und ich meine, guck mal, wenn sie mit dem Zahlungssystem beim normalen Euro schon nicht klarkommen, was für ein technisches Chaos wird es dann mit dem digitalen Euro geben? Mhm. Ja. Kommen wir mal zu den Wirtschaftsverbänden. Die haben sich im Prinzip alle geäußert in letzter Zeit über die Wachstumsaussichten unter anderem für Deutschland und ja, sehen eigentlich alle relativ schlechte Aussichten sozusagen. Nur der Fratscher vom DIW, der sagt mal wieder, ja, alles nicht so wild. Gucken, ob ich das eben finde hier im Text. Phase zunehmender Verteilungskonflikte droht. Das hat den Titel schon, das war vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, meine ich, heißt das, ne? Ja. Ja, Jeff. Ohne neue Wachstumsimpulse droht Deutschland eine Phase zunehmender Verteilungskonflikte, sagt kurz voraus. Ja, okay, das war jetzt wieder nicht der Fratscher, was hat der Fratscher hier gesagt? DIW hält Warnungen vor wirtschaftlichen Abstieg übertrieben. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält Warnungen vor einem Abstieg Deutschlands ungeachtet der aktuellen Konjunkturschwäche für übertrieben. Nein, Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas, sagte Präsident Marcel Fratscher am Freitag bei der Vorstellung der neuen Prognosen seines Hauses. Er könne es werden, wenn jetzt wichtige Reformen nicht gemacht werden. Das ist es wieder, die Bedingung von Fratscher, ne? Er schreibt immer so Bedingungen mit in seine Aussichten, die eben nicht realistisch sind. Also kluges Transformationsprogramm sehe ich leider nirgendwo, was er dann noch anfordert. Peinlich, der Mann einfach, ne? Ansonsten schlechte Aussichten, soziale Härten drohen, Verteilungskämpfe. Tja, wie gut es um Deutschland steht, sieht man natürlich auch immer an so gewissen zivilisatorischen Gradmessern, beispielsweise der Energieverbrauch. Ja, der Energieverbrauch ist in Deutschland zum Vorjahreszeitraum um 11,4% zurückgegangen. Boah, das ist denn toll von den Leuten, dass sie so sparsam sind, ne? Genau, das muss ihr schaltet alle. Hat die Lenkungswirkung doch funktioniert. Dreht die Heizung runter, ne? Alles, was der Habeck gesagt hat, wird wunderbar gemacht. Und das erstmal ist muss man sich vor Augen halten. Wir verbrauchen 11,4% weniger Strom. Gleichzeitig Rekordimporte, Rekordverbrauch von Kohlestrom. Die Statistik ist trotzdem hier rausgekommen. Sie haben es so hingebogen, sagen zu können, okay, wir haben mehr erneuerbare Energieträger als je zuvor bei der Stromproduktion, allerdings nicht bei der Einspeisung ins Netz. Ja, das sagen sie nicht. Aber klar, es wurde immer mehr Strom produziert, dass dieser Strom teilweise gar nicht ins Netz eingespeist wurde, sei mal dahingestellt. Generell einfach, wir sind beim Import am Limit. Viel mehr können wir gar nicht mehr importieren, weil wir die Stromleitung gar nicht haben. Das sage ich auch mal ganz gerne. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir 11,4% weniger Verbrauch haben. Und das wird weitergehen. Ja, also das, ne, 10% können wir noch mal runtergehen. Dann haben wir auch kein großes Problem mehr. Dann entlasten wir die schönen, gutes Zeichen fürs Klima. Deutschland importiert so viel Strom wie nie. Ne, weil wenn wir den Atomstrom importieren, dann müssen wir den nicht als Kohlestrom bei uns erzeugen und erzeugt weniger CO2. Oder worum geht es hier in dem Artikel? Weil von mir war er nicht. Sorry, habe ich jetzt kurz gemutet. Es wird also mehr Strom importiert in Deutschland. Natürlich unter anderem, weil die Atomkraftwerke ja dann restlos abgeschaltet wurden. Und Experten meinen, das wäre eben ein gutes Zeichen für den europäischen Strommarkt, dass sehr gut funktionieren würde. Das im Prinzip ist auch nachvollziehbar, aber dass da der Strom bei geringeren Preisen eingekauft würde, wie da auch unter anderem behauptet wird in dem Artikel, sehe ich nicht so richtig. Und was eben komplett außen vor gelassen wird, sind diese Redispatch-Maßnahmen bzw. die Kosten dafür. Da sind ja 2023 oder 2022, glaube ich, schon 4,5 Milliarden oder sowas angefallen. Nur dafür, dass man immer wieder den Anschluss umschaltet. dass eben das den Strom von Frankreich reinleiten kann oder aus Polen oder wo auch immer dann das dann herkommt. Das kostet eben auch Geld. Diese Umschalterei. Ja, und das, wie gesagt, lässt man da völlig außen vor. Das finde ich ein bisschen oberflächlich vom Fokus hier. Aber es ist deren neue Ecke wohl. Focus Earth oder so. Da müssen die auch immer so Jubelmeldungen machen, glaube ich. Ja, und hier ist eine Meldung, die ist jetzt am Wochenende reingekommen und die wird, ja, es ist eine weitere Hiobsbotschaft für die Solarbranche. Vom Photovoltaik-Magazin 10 Gigawatt Time Bomb. Es geht im Endeffekt um installierte Photovoltaikanlagen in Deutschland, allerdings auch nicht nur in Deutschland, aber hier geht es hauptsächlich um Deutschland. Das sind Solaranlagen, die in den Jahren von 2004 bis 2014 installiert wurden. Nicht alle, aber gewisse Produktreihen betroffen sind kalkulatorisch 10 Gigawatt Leistung, die derzeit installiert sind und laufen. Das ist, ne, 65 ist die gesamte Leistung, die wir installiert haben in Deutschland, alles eingerechnet, 65 und mindestens 10 davon werden betroffen sein. Was ist im Endeffekt los? Die haben eine gewisse Folie hinten drauf und da hat sich jetzt herausgestellt, dass der Produktionsprozess nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat und dass die eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben, diese Folien, maximal. Allerdings sehr viele schon vorher kaputt gehen. Kalkulatorisch sind diese Anlagen auf einen Lebenszyklus von 20 Jahren ausgelegt. In der Regel rechnen die sich auch erst nach 10, 12 Jahren, kommen die in die Gewinnzone. Und quasi ein Sechstel aller installierten Solarpaneele müssen quasi vor dem Ablauf ihrer Amortisationsphase ausgetauscht werden, perspektivisch. Das Problem zeigt sich, ein weiteres Problem ist, dass es sehr aufwendig ist, festzustellen, also wenn die Solarzellen kaputt sind, sieht man es natürlich sofort. Aber es kann passieren, dass die Solarzellen Überspannungen erzeugen, andere Solarzellen, die angeschlossen sind, auch wenn sie keinen technischen Fehler haben, dadurch in Mitleidenschaft ziehen. Es ist sehr schwierig, das präventiv herauszufinden, ob die Solarzellen anfangen, kaputt zu gehen. Und zwischen 5 und 10 Jahren Betriebszeit, da treten quasi diese Schäden auf an den Solarzellen. Also es ist ein absolutes Horrorszenario für die ganzen Betreiber von diesen Solarzellen, weil die, wie gesagt, vor ihrer Amortisationsphase kaputt gehen und erneuert werden müssen. Und sie können die Hersteller nicht in Regress nehmen, weil, also nicht alle, aber 90% der Hersteller, die diese ganzen Sachen damals implementiert haben und die quasi Gewährleistungen geben müssten, die sind nicht mehr in Deutschland anhängig und dementsprechend ist es schwierig, die auf Schadensersatz zu verklagen. In der Vergangenheit hat das nicht funktioniert. Warranties only apply if manufacturers are still in Germany. Repairs might be able to be performed. But that seems futile in most cases. Also man könnte diese Folien reparieren, allerdings ist ein kompletter Austausch der Zellen sinnvoller, weil Prüfungsaufwand, Reparaturaufwand sehr teuer, deswegen und über die Garantie kann man nicht gehen. Und ja, wie gesagt, kam jetzt gerade am Wochenende als große Meldung raus und ist, wie gesagt, ein ziemlich finanzieller GAU für Solarzellenbetreiber und ja, es wird immer lustiger und besser. Brüsseler Lieferkettengesetz gefährdet Kleinbauern. Nein, hätte doch keiner ahnen können. Ja, das Lieferkettengesetz, da geht es ja darum, dass bis zum letzten Subunternehmer nachvollzogen werden muss, ob sich da an Nachhaltigkeits- und Menschenrechtskriterien gehalten wird. Ich zitiere einfach mal hier, Verzeihung. Die Kleinbauern sind nicht in der Lage, die nötigen Nachweise zu erbringen. Die Röster, die von ihnen kaufen, weichen deshalb auf Länder wie Brasilien oder Vietnam aus, wo Kaffee nur von großen Betrieben abgebaut wird. Die anderen 30 bis 40 Länder auf der Welt, in denen die nach Schätzung 8 Millionen Kleinbauern Kaffee anbauen, bleiben außen vor. Bei Kakaobauern und vergleichbaren Produkten sieht es im Übrigen ähnlich aus. Ja, also die kleinen Bauern, die können sich halt die Beratungsfirmen nicht leisten, um sich zertifizieren zu lassen. Und deswegen können die Importeure und Exporteure von denen keine Produkte mehr abnehmen. Ja, wer hätte es gedacht? Ja, und irgendwelche Zertifizierungen durch irgendwelche Hilfsorganisationen, die da vor Ort was machen, sind ja auch keine Lösung. Und im Endeffekt wird dieses Lieferkettengesetz nur dazu führen, dass nur noch große Konzerne, die sich die Zertifizierung leisten können, halt auch wirklich nach Europa exportieren werden können. Ja, haben die Kritiker ja vorher gesagt, dass das eine Möglichkeit ist, die passieren wird, und sieht jetzt schon so aus, dass halt diese kleinen Kaffeebauern schon die ersten langlaufenden Lieferverträge gar nicht mehr bekommen. Und jahrelange Entwicklungshilfearbeit, um diese ländlichen Strukturen da aufzubauen, sind halt fehlgeschlagen. Ne? Fairtrade-Kaffee und so, ne? Kennt er ja. Ich habe ein Firmenchef gehört, der meinte, dass das nur eins von ein weiteres an Zertifikaten ist, die er sich dann eben besorgen und in den Schrank legen muss. Ja, für große Unternehmen ist das kein Problem. Ne? Die haben ja sowieso einen Angestellten für diesen ganzen Zeugs, der muss nur ein weiteres Formular ausfüllen. Aber andere Unternehmen, ja. Ja. Ja, die USA und Indien planen unter anderem auch mit der EU zusammen ein neues Transportnetz aufzubauen. Ja, unter anderem auch in den arabischen Staaten, und wollen damit ja so eine Art Gegenpol zur neuen Seidenstraße bilden, wo sich übrigens heute die Italiener daraus verabschiedet haben, habe ich vorhin gelesen. Also die Italiener machen nicht mehr mit beim neuen Seidenstraßenprojekt der Chinesen. Vielleicht machen sie hier bei diesem Transportnetz mit, das die USA und die EU eben aufbauen wollen. Und man verspricht sich, oder die Ulla von der Leyen verspricht uns davon 40% schnellere Warenlieferungen. Ja, toi, toi, toi. Ne? Konkurrenz zu China. OPEC-Dominanz. Ja, Guyanas Oil Boom. Ja, in Guyana wurde ja vor 5 Jahren erst wirklich Öl gefunden in großen Mengen, und mittlerweile sind die Felder in einem Rekordtempo exploriert worden und werden jetzt schon ausgebeutet, und perspektivisch werden die in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon in die Top 10 der ölfördernden Ländern weltweit aufgestiegen sein. Das kleine Guyana, wo es bis vor ein paar Jahren noch gar kein Öl gab. Das ist sehr interessant, weil es ja derzeit einen Schlagabtausch gibt zwischen verschiedenen ölproduzierenden Ländern. Die einen, die in der OPEC quasi drin sind, und andere, die nicht in der OPEC drin sind. OPEC ist ja ein Ölkartell, was die größten ölproduzierenden Länder quasi vereint, und die setzen sich zusammen und sagen, okay, so und so viel produzieren wir und schmeißen auf den Weltmarkt, um damit den Weltmarktpreis bestimmen zu können. Amerika ist nicht Teil der OPEC. Amerika hat sehr viel Einfluss auf die OPEC gehabt über Saudi-Arabien, dadurch, dass Saudi-Arabien ja exklusiv in US-Dollar das Öl nur verkauft hat. Das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall. Und OPEC hat ja auch eine Politik, die nicht unbedingt der amerikanischen Außenpolitik entspricht, insbesondere was Russland angeht. Ja, es wird im Endeffekt der Ölpreis hochgehalten, weil es den OPEC-Staaten hilft. Und deswegen, die Nicht-OPEC-Staaten forcieren jetzt in sehr vielen Ländern, unter anderem in Guyana, dass die Kapazitäten sehr stark ausgebaut werden. Und man munkelt auch, dass es derzeit auch wieder gedacht ist, Venezuela wieder in den Kreis der guten Länder aufzunehmen, weil die Ölkapazitäten von Venezuela ja vielleicht auch helfen könnten, um den Weltmarktpreis an Öl zu drücken. Ja, das Öl ist weiterhin wichtig auf der Welt, auch wenn alle nur von erneuerbaren Energien reden. Ohne Öl läuft eben gar nichts. Aber eigentlich ist zu viel da, sonst wäre nicht die Angst vor sinkenden Preisen da sozusagen. Deswegen wird der Markt ja verknappt von den OPEC-Staaten, und um das zu umgehen, braucht es halt mehr Länder, die mehr fördern, die nicht in der OPEC drin sind. Ja, da war noch mal ein Gespräch, dass das 1998 zu Ende sein sollte oder so. Ja, Peak Oil, ja. Ja, ja. Ja, und das, was jetzt in Guyana gefunden wurde, ist erst der Anfang. Es werden noch sehr viele weitere Felder vermutet. Deswegen. Wie ist das mit dem Ölfeld, wenn das irgendwie unter anderen Ländern liegt? Wem gehört das dann praktisch? Ich weiß nicht, gibt es internationale Gesetze. Ne? Da gibt es die exklusive Exclusive Economic Zone, wenn es auf dem Meer ist. Ja, aber ich meine, Guyana ist ja doch nicht so groß. Ne? Das könnte ja sein, dass das im Randgebiet liegt. Ja, es ist kleine Guyana mit sehr viel Öl, genau. Es gibt Suriname, was ja daneben ist, die haben auch Öl gefunden, ähnliche Story. Ja. Also. Gegengewicht zu OPEC. Deswegen wird da viel Geld reingeschoben. Ist ja auch schön. Amerikanischen und europäischen Ölfirmen, nicht? Ja, Exxon und Total Energy hauptsächlich. Ja, Armenien und Russland. Armenien und Aserbaidschan sind ja weiter im Konflikt um Nagorno-Karabach oder Bergkarabach, wie man es hier da nennt. Und es gibt ja eine Blockade seit einiger Zeit und Russland ist ja der Friedensgaranteur, der immer auf armenischer Seite in diesem Konflikt gewesen ist. Paradoxerweise mit den Franzosen zusammen auf Seite von Armenien gegen Aserbaidschan, was mit der Türkei sehr eng verbandelt ist. Und jetzt ist es halt so, dass die Sache da ja immer weiter eskaliert ist und die Russen sich aber sehr zurückgehalten haben, laut Lesart von Armenien. Und Armenien hat halt mehrmals gefordert, dass die Russen da jetzt intervenieren. Allerdings hat das Russland nie gemacht. Ne? Deswegen hat Armenien sich jetzt weiter von Russland distanziert, hat die Sanktionen teilweise jetzt umgesetzt, hat Hilfslieferungen an die Ukraine getätigt, was es vorher nicht gemacht hat und hat jetzt im Endeffekt gesagt, okay, wir müssen uns auf die Aggression von Aserbaidschan vorbereiten und werden jetzt eigene Truppen vermehrt an der Grenze stationieren, auch wenn wir eigentlich mit Russland als Friedensgaranteur vereinbart hatten, dass wir das nicht tun wollen. Ja, und dann können wir direkt zum nächsten Artikel dazu. Nur ganz kurz, Karabach, ein Völkermord am Rande Europas und niemand greift ein. Ja, es ist ja mittlerweile auch so, dass es einen UN-Sonderbericht gegeben hat über die Situation vor Ort mit Verweis auf den Präzedenzfall des Bosnienkrieges, hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Luis Moreno Ocampo in einem Gutachten klargestellt, dass Aserbaidschans Verhalten, das Verweigern von Nahrung und medizinischen Gütern an die Region Nagorno-Karabach, den Tatbestand des Völkermords gemäß der Genozidkonvention erfüllt. Es gibt also einen Prozess in der UN, dass da eigentlich eingegriffen werden müsste. Allerdings wird das von den großen Nationen im UN-Sicherheitsrat halt nicht weiter verfolgt, wo Russland das halt auch durchdrücken könnte, es aber auch nicht tut, was Armenien halt kritisiert. Und die energiepolitische Abhängigkeit Europas von Aserbaidschan ist gewachsen, da die EU im Zuge der Russland-Sanktionen ihre Erdgasimporte aus Aserbaidschan erhöht hat auf 7% des Gesamtimports der Europäischen Union. Das ist einer der Gründe, warum die Europäische Union relativ leise ist, was diesen ganzen Konflikt da angeht. Der Konflikt schwelt ja seit 1994. Ja, seitdem hat sich dieses Gebiet quasi als unabhängig erklärt. Und jetzt will Aserbaidschan die Sache halt forcieren, indem es sagt, okay, wir schließen es jetzt einfach ab, weil der einzige Zugangsweg führt halt durch aserbaidschanisches Territorium und die wollen jetzt aushungern, um die Situation zu forcieren. Ja, ist eine sehr seltsame Situation. Ne, da werden die normalen moralischen Bedenken von verschiedenen Politikern doch mal angebracht, aber es ist seltsam still darum, nicht wahr? Scientist shocks peers by tailoring climate study. Hier haben wir eine Sache, die hat mich an die Grievance Studies erinnert. Falls ihr euch erinnert, das waren einige wissenschaftliche Abarbeitungen zu Gender Studies, die absoluter Blödsinn waren, aber die richtigen Buzzwords beinhaltet hat und von einigen Wissenschaftlern an Fachmagazine eingereicht wurden, um zu gucken, ob die durchkommen, obwohl sie offensichtlicher Blödsinn sind, ob sie durchkommen. Und hier hat ein sehr renommierter Klimawissenschaftler hat was Ähnliches gemacht und hat im Endeffekt mit einem Co-Autor zusammen ein wissenschaftliches Thema bearbeitet. Und da ging es um den Zusammenhang von Klimawandel und Waldbränden. Und er hat das ganze Thema halt so geframed, dass es was mit dem Klimawandel zu tun hat, obwohl das die Daten der Studie überhaupt gar nicht hergeben, seiner eigenen Studie. Aber dadurch hatte er es geschafft, die Sache in einem Tempo veröffentlicht zu bekommen, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Ne? Und hat da quasi jetzt natürlich einen Shitstorm für kassiert, aber er sagt selber, ja, es ist notwendig gewesen, dass ich das zeige. I left out the full truth to get my climate change paper published. Ja, I just got published in Nature because I stuck to a narrative I knew the editors would like. Ja, der Co-Autor sagt, ja, ich wusste davon nichts und ich glaube, er hat damit ein bisschen übertrieben. Es war doch eine fundierte wissenschaftliche Studie und das mit dem Klimawandel war doch gar nicht so wichtig und das ist nicht der einzige Grund, warum das veröffentlicht wurde, aber ja, naja, das... Ja, aber interessant, dass es da auch klappt, ne? Mhm. Ja, und wie gesagt, es ist einfach jemand, der sagt auch gar nicht, dass es den Klimawandel nicht gibt oder sowas. Er sagt einfach nur, es wird einfach zu viel Blödsinn mit diesem Thema gerechtfertigt und veröffentlicht, was gar keine wissenschaftliche Arbeit ist. Ja, sobald Klimawandel draufsteht und das irgendwie rechtfertigt, wird es veröffentlicht, ob es jetzt stimmt oder nicht. Also ich habe mir das jetzt auf jeden Fall auch durchgelesen gehabt und ganz so, wie du es darstellst, ist es eigentlich ja auch nicht, weil der hat das jetzt nicht gemacht, um irgendwie zu zeigen, dass die einen Bias haben oder so, sondern der hat das im Endeffekt gemacht, weil er halt gemeint hat, dass er das so halt am besten gepublished kriegt und sie schreiben ja hier am Ende halt auch, also ja, er wollte halt in der Geschwindigkeit nicht durchbekommen. Er wollte halt gepublished werden, das darauf läuft es halt hinaus und sie schreiben mir halt auch, dass es halt einen Druck gibt, dass man halt gepublished wird wegen Publish or Perish, also wenn man nicht ausreichend veröffentlicht, dann hat man halt Nachteile beruflicher Natur, also der wollte sich hier im Endeffekt einen Vorteil, hat sich davon einen Vorteil beruflicher Natur versprochen, dass er andere Faktoren als den Klimawandel als Erklärung halt eben ignoriert. Also es ist halt nicht so, was ja so ein bisschen der Eindruck jetzt war, den du jetzt erzeugt hast, Bryce, dass er jetzt hier irgendwie quasi zeigen wollte, wie voreingenommen die sind. Und das sagt ja eigentlich auch der Kollege, dass es ja eigentlich gar keinen Grund gibt, jetzt anzunehmen, dass das rejected worden wäre, wenn man das jetzt so veröffentlicht hätte, dass halt die anderen Faktoren auch genannt werden. Ja, also okay, dann korrigiere ich das nochmal, indem ich sage, er hat das schon absichtlich gemacht, weil er wollte, dass es besser ist und hat sich hinterher geäußert, dass er es gemacht hat, um das System auszunutzen. So, ich zitiere ihn jetzt mal übersetzt. In Wirklichkeit üben die Vorurteile der Herausgeber und der Gutachter, die sie zur Bewertung der Beiträge heranziehen, jedoch einen großen Einfluss auf die Gesamtleistung ganzer Fachgebiete aus. Sie wählen aus einem großen Pool von Einträgen aus, was veröffentlicht wird, und gestalten so auch die Art und Weise, wie Forschung im weiteren Sinne durchgeführt wird. Kluge Forscher passen ihre Studien so an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Arbeit akzeptiert wird, maximiert wird. Ich weiß das, weil ich einer von ihnen bin. So, also er hat hinterher ja auch einen ganzen Text dazu veräußert, wo er sich da gerechtfertigt hat, warum er das so gemacht hat. Er hat es nicht gemacht, um es vorzuführen. Er hat auch wissenschaftliche Erkenntnisse in der Studie drin, aber er hat sie absichtlich so geframed, dass es was mit dem Klimawandel zu tun hat, obwohl das eigentlich nicht Inhalt der Studie war, um sie schneller durchzubekommen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Genau, so. Ja, aber es hat mich trotzdem an die Grievance Studies erinnert in dem Kontext. Nur Grievance Studies waren halt nur kompletter Blödsinn. Das hatte schon eine wissenschaftlich fundierte Basis hier. Das zeigt halt einen leichten Bias, aber das ist vielleicht nicht so schlimm wie bei den anderen Studies da, ne? Ja, hier, Magnetschwebebahn. Die Polen haben eine schöne Erfindung gemacht, der Nevomo heißt er. Fährt auf der vorhandenen Schiene, aber dann mit Magnetismus eben. Ursprünglich wollte Nevomo einen Hyperloop entwickeln, dann hat sich das Startup dazu entschlossen, Züge ohne Röhre schweben zu lassen. Ja, das sowieso. Das Prinzip ist ja auch bekannt vom Transrapid, aber die machen es eben auf den vorhandenen Schienen und nicht mit neuen Schienen und wollen das für, ja, müssen das dann natürlich ein bisschen umbauen. Das heißt, da muss ein Stator in die Mitte gebaut werden und auf einer Seite muss eine zusätzliche Schiene angebracht werden. Das ist also schon ein bisschen Aufwand. Kostet aber ungefähr 1 Million Euro nur pro Kilometer. Nee, 5 stand da, glaube ich, oder? Meinetwegen 5. Ich habe noch die Zahlen vom Neubau von Transrapid und ICE-Strecken im Kopf. Die ICE-Strecke haben sie damals bevorzugt, weil die nur 10 Milliarden kostete pro Kilometer, glaube ich. Pro Kilometer, okay. Oder pro 10 Kilometer, kann auch sein, weiß ich nicht mehr genau. Und der Vergleichswert beim Transrapid waren eben 30 Milliarden. Das wäre ja, wobei ich ja schon ein bisschen skeptisch bin, weil einmal nämlich an diesem Hyperloop-Wettbewerb von SpaceX teil und behaupten sie ja quasi auch, dass ihr Magnet quasi passiv ist. Also das ist einfach ein Dauermagnet oder so. Und Solar Frickin' Roadway. Ja, und das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das dann reichen soll, weil die Beschleunigung kommt ja im Endeffekt auch durch den Magneten. Na, also. Früher oder später wird Onkel Thunderfoot das auseinandernehmen. Ja, das ist der Unterschied ist vor allen Dingen, dass sie erst bei einer Geschwindigkeit von 90 km/h oder sowas abheben, praktisch da die Magnetfunktion einschalten und dann eben so hoch switchen sozusagen. Und dann kann man natürlich die Geschwindigkeit irgendwie halten. Dann brauchst du sie nicht aufbauen mit einer Magnetfunktion. Das heißt, dann brauchst du kein wanderndes Magnetfeld. Doch, aufbauen musst du die ja trotzdem andauernd. Sonst hält der Zug ja irgendwann wieder an. Also. Ja, aber erstmal ziehst du dann eine ganze Weile drüber hinweg. Ich meine, Züge halten sowieso nicht so schnell an. Das ist ja die Rollfunktion. Ja, ist, aber du willst ja, dass das Ding 500 Sachen irgendwie dann fährt für eine Weile. Ja, 350 haben sie, glaube ich, gesagt. Aber ist natürlich auch eine ganze Menge. Haben die gesagt. Ja, könnte und machen wir uns das mit 320, glaube ich, oder sowas. Die Frage ist ja auch. Ich denke mal, dass es vielleicht auch erstmal nur geradeaus funktioniert. Ja, und das wird eine der Schwierigkeiten ist, dass es eben momentan nur geradeaus funktioniert. Wie ja, aber das kennt man doch, du kannst Magneten über so eine Röhre schicken und dann, wenn er eben schwebt, dann schießt er auch irgendwie, also Magnetwaffen oder sowas gibt es doch auch zum Beispiel. Ne? Wenn du nach Bahnhöfen fragst, Preis, die schweben auch. Ach so, ja. Aber naja, gut, wenn das Ding erst schwebt ab einer gewissen Geschwindigkeit, dann braucht das ja eigentlich keinen neuen Bahnhof wahrscheinlich. Wie einen neuen Bahnhof? Nee, neue Gleis braucht das ja, oder was meinst du? Also 5 Millionen pro Kilometer ist aber günstig, weil die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln hat 6 Milliarden gekostet. Das sind 35 Millionen Euro pro Kilometer. Okay. Irre, oder? Interessant, ne? Ich meine, dafür, dass sie da halt Schienen hinlegen. Und die Strecke zeichnet sich dadurch aus, dass es halt mehrere Bahnhöfe gibt, wo der Zug halt wieder abbremsen muss, dass der Geschwindigkeitsvorteil teilweise ad absurdum geführt wird. Ne, Limburg und Montabaur, sage ich nur. Ich würde die Leute gerne mal auffordern, sich mal in den Bahnhof bei dem vorbeifahrenden Shinkansen zu stellen. Das Erlebnis kuriert sich von dem Unsinn. Ja, und ich würde den Leuten mal empfehlen, in den Wald zu gehen. Das da braucht man gar keinen Zug. Das würde ich dann außer den Luftzug. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil ich habe es ziemlich sicher im Kopf, dass das damals Milliarden in dem Artikel standen. Und ja, es ist ja die übliche Fehlberichterstattung, was Milliarden, Millionen angeht. Das wurde ja gerade von den anderen schon gesagt, dass das wohl auch viel war. Also vielleicht stimmt das auch. Will ich ja gar nicht, ich weiß nicht vom Gefühl her, hätte ich jetzt gesagt, dass es nicht so viel ist, aber scheinbar ist dem doch so. Also weiß ich ja auch nicht. Ne? Also ich fand den Gedanken eigentlich auch ganz schön, dass man die vorhandenen Strecken für sowas nutzen kann. Ja, wenn das dann so funktioniert, sagen wir mal so, ich bin halt ein bisschen skeptisch so generell. So ein bisschen das typisch polnische Modell, dass man wenn schon einer, nutzt, ne? Wenn schon einer da beim Hyperloop irgendwie involviert ist, dann ist es schon mal skeptisch, würde ich da sein. Ja, das stimmt eigentlich. Mit was für Dingern sind sie da am Ende durchgefahren? Mit einem Auto, mit so einem Bumper an der Seite oder so? Ja, dann halt das eben das war richtig scheiße, echt. Mit diesem computergenerierten Bild irgendwie, wo das drauf dargestellt wird, wie das dann hinterher aussehen soll angeblich. Ja, ne? Super, also, genau. Das schreit natürlich alles so wieder so nach, ja, das ist einfach so geil und so toll und so günstig und so. Dass hey, Grafiker, machen wir eine Geschäftsidee. Bald alles hier irgendwie revolutionieren und das ist bei den meisten Sachen halt eben ein bisschen Augenwischerei. Ja. Die Woche hatte Thunderfoot ein Video über Züge, die während der Fahrt mit der Rückgewinnung der Bremskraft Kohlenstoff aus der Atmosphäre saugen. Ja, das mit dem Kohlenstoff absaugen, hat das damit. Hat er ja im Prinzip auch recht, ne? Wenn es darum geht, aus einer normalen Umgebungsluft das rauszuziehen, das lohnt sich einfach nicht. Nee, es lohnt sich einfach nicht. Ja. Und auch nicht auf einem Zug, so viel kann ich spoilern. Aber das ist ja bei den Zügen tatsächlich ganz interessant, wenn die eben erst eine Geschwindigkeit haben und dann rollen die aber auch richtig lang und weit. Also wenn das mal ausprobiert, habe ich in einem Artikel gelesen, dass sie irgendwie den auf 140 km/h gebracht haben und nach 60 Kilometer rollen war da immer noch bei 90 oder sowas. Also es ist gerollt und rollt und so machen die das aber auch. Die Fahrer sind da angehalten, irgendwie die Hälfte der Strecke zu beschleunigen oder so und dann die zweite Hälfte nur noch zu rollen, mindestens. Wenn die dann aber keine Zeit haben und sich beeilen müssen, dann ist natürlich mit Rollen schwierig und dann kostet es mehr Energie, ne? Ja, diese Bremsrückgewinnung wird ja auch häufig benutzt, aber halt nicht um nicht um um hier. Ja, da kannst du keinen Antrieb mit betreiben. Also ja, aber in dem Proposal sagen sie halt, das sei eine erneuerbare Net Zero Energie und da lacht sich Thunderfoot halt auch kaputt, weil am Ende musst du halt den Zug erstmal mit der fucking Diesellokomotive beschleunigen, bevor du ihn abbremsen kannst. Ja. Renewable Energy. Es ist ein kleines bisschen, was man wieder rausrechnen kann, glaube ich, über das. Ja, das erhöht natürlich die Effizienz. Ne? Das macht es. Ja, halt. Genau. Ja. Aber. Ja. Kann man so einen Zug nicht mit einer Wärmepumpe fahren? Ich glaube schon. Was oder Gesetz vielleicht, machen, das ist, wenn alle treten würden auf so einem Trampel, Trittgerät so. Das wäre auch ja, einfach, wenn man Regierungsmitglieder einfach in der Lok verbringt auf diesem Tretbänken. Genug sind sie ja eigentlich. Also geht auf thatsafespace.net, lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Und lasst euch nicht gendern. Das auf keinen Fall. Mammon Magazin abonnieren. Sind schon ziemlich viele Aufgaben so insgesamt. Ne? Und den so Zuschauer, Hörer. Preis Small Börsen Newsletter. Nicht vergessen. Genau. Oh Gott, jetzt muss ich einen erstellen, oder was? Okay. Das nächste Mal. Ja, für Freunde. Macht's gut. Gut. Habt Spaß. Ja.